Mehrkanal, gucke ich mal, was er da aufzeichnet. Ich befürchte, dass er jetzt für jeden Hörer einen Stream macht. Ja, das wäre gut. Ne? Das wäre sehr klug. Speichertechnisch ist das... Ich ziehe mal die Hörer jetzt, die jetzt dazukommen, einfach mal rein, damit die nicht lange suchen müssen. Ach, die Aufnahme bleibt im Vordergrund stehen. Das ist ja auch irgendwie... Na gut, ja. Ihr hört wie selber, wir üben natürlich noch ein bisschen. Genau. Ich sehe immer noch, dass sich alle stumm stellen. Braucht ihr in diesem Raum wohlgemerkt nicht. Siehst du, das muss ich auch nochmal dazu schreiben, dass alle wissen. In diesem Raum können nur die zwei Podcaster sprechen. So, und dann fangen wir einfach mal an. Wie sonst auch auf Teamspeak. Ich begrüße mal die Live-Hörer, die heute tatsächlich, wir haben eben noch gesagt, Mensch, das sind auch gar nicht so viele, aber hier alle just in time, ne, pünktlich für die Maurer, füllt sich der Raum. Wir begrüßen 7MED2, Andromat, Barney Hund, Bjarne, die Skywalkers, Drache Ingrid, Philia Noctis, Phil Noctis, Phil Noctis, Gleiter 74, Grafzahl 75, Griso 1000, Hamburg 75, Hamichel 777, den Interceptor natürlich, ganz wichtig, dass der auch den Weg hierher gefunden hat, Captain Kriegstrom, Katrin und Gerwin, Lucky Joe 2211, Mageddon, Magnelix, Maribi, Markus GT 777, minus 1x7, MacGolf, Pilgrim 72, Sauerstoff und Schlemmercasher. Herzlich willkommen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Jörg, wie viel haben wir jetzt hier? Steht oben in Klammern. 27 minus uns drei, also uns beide und den Bot, dann sind wir bei 24. Live-Hörer, Hossa. Und das wird auch wohl einen Grund haben, dadurch, dass es jetzt ganz normal über den Browser läuft, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, das sind ja fast so viele Hörer, wie wir sonst haben. Ich hatte jetzt eigentlich fast sogar gehofft, dass es mehr werden, weil wir jetzt endlich diesen Browserzugriff haben. Aber muss ich ja auch erstmal einspielen. Vielleicht ist das ja auch alles scheiße und wir merken irgendwann im Laufe des Abends, dass Mumble überhaupt nicht richtig funktioniert. Wir wissen das auch alles nicht. Wir hoffen das. Das Problem ist heute, der Vorteil ist, die Audioqualität ist hier besser. Wir haben hier wesentlich bessere Bandbreite. Der Nachteil ist, die Audioqualität ist besser. Man hört also auch das Schnaufen, das Popeln und ich weiß nicht, was alles. Aber wir haben festgestellt, dass sogar ich problemlos mich bei Mumble anmelden konnte und alles relativ problemlos einzustellen. Ja. Also es ist wirklich alles irgendwie erklärend mit Anleitung, wie man was hier einstellt und Konfigurationen. Das ist alles sehr übersichtlich, sieht einfach aus. Und da haben gesagt, das ist eigentlich, es sieht gut aus. Die Qualität, wir haben es getestet, war gut von dem Audio her auch. Schauen wir mal. Ich kann den Chat auch jetzt erst im ersten Moment mal beruhigen. Zumindest auf meinem Bot scheint die Aufnahme zu funktionieren. Hier auf meinem eigenen Rechner steht immer noch 0 Kilobyte. Ich denke jetzt mal nicht drüber nach. Ich hoffe mal, dass er auch aufnimmt. Werde ich aber sehen. Wir haben jetzt drei Versuche. Wenn dann Pech, dann gibt's halt nur mal einmal live. Ja, das könnte auch mal passieren. Aber hoffen wir mal nicht. Ne? Siehst du, sieh gerade. Sauerstoff, erste Mal dabei. Also hat schon geholfen. Moment, der Login per Client geht aber trotzdem noch, oder? Ja, also wir müssen heute ein bisschen Technik natürlich machen, weil es halt echt komplett neu ist für uns auch. Da gehen wir, auch können wir jetzt am Anfang auch machen, ist ja egal. Kurz und gut, Mumble sind wir jetzt drauf. Wer hier ist, weiß das. Wer Konserve hört, kann man auf unserer Seite, auf unserer Homepage nachlesen. Das Ding ist echt einfacher zu bedienen als die Teamspeak-Geschichte. Das würde ich einfach mal so doch sagen. Ja, definitiv, ist so. Und wer es ganz einfach haben will, geht halt auf unsere Homepage und auf der rechten Seite ganz oben, da steht ja auch Live-Podcast, entweder klickt er da drauf oder er klickt auf Mumble, hier per Browser dabei sein, dann ist er wirklich sofort, dann geht der Browser auf die Seite, ihr vergebt irgendeinen Namen und schon seid ihr dabei. Oder ihr klickt auf hier per Client zum Server. Und wenn ihr den Mumble Client installiert habt, dann geht er auf und geht direkt zu diesem Server. Also noch einfacher können wir es jetzt nicht mehr gestalten. Support ist schwierig. Sagt Bescheid, wenn was nicht geht, aber es ist halt schwierig, weil es gibt eine Milliarde verschiedene Browser. Das kann immer mal irgendwas haken. Das müssen wir dann im Einzelfall mal gucken, wie wir das handeln. Genau. Aber ich glaube, jetzt am Anfang sieht es danach aus, als wenn doch einige das ganz gut hingekriegt haben hier. Ja. Ne? Ja. Ich höre dich heute tatsächlich mehr atmen. Ist das bei mir auch so? Ich bin aufgeregter. Ich muss mal ein Stück höher drehen. Nicht höher mein Mikro denn ab. Ja, ich mach's auch Nase rein. Also ist halt wirklich auch die Qualität ist wirklich besser, aber dadurch müssen wir halt auch mal ein bisschen gucken, wir sind ja selbst noch am Üben, aber ich glaube, auch Phonic haut da nachher auch vieles raus, das wird schon laufen. Ich habe jetzt das Problem, wenn ich mir jetzt mal so die rechte Pobacke kratze, hört man immer das Fell wahrscheinlich. Ja, ja, das auch ist, wenn, der Pups mit rauskommt. Ja, auch wenn mit Land, mit, nee, wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Das war früher besser, ne? Ja. Wen es technisch interessiert, können wir einmal kurz abhaken. Ist ein virtueller Server bei Strato. Bekommt ihr ab 1 Euro. Wir haben die Luxusversion mit 1 Gigabyte Hauptspeicher. Das kostet dann 2 Euro im Monat. Und da haut man dann dieses Murmur rauf. Das ist der Mumble Server. Da kann man im Internet alles nachlesen. Das ist wirklich, das ist easy peasy. Das kriegt man mit so ein bisschen IT-Grundwissen locker hin. Man muss halt die Konsole umgehen können. Also man muss wie so eine Konsole öffnen. Also das ist alles wesentlich einfacher, als man glauben würde. Ophelia Noctis hat uns wieder verlassen. Das ist ja, doch ja, zu schwierig. Vor Aufregung falschen Knopf gedrückt wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Gleiter fragt gerade nach dem Nachrichten-Chat-Fenster hier unten. Das Eingabefeld ist sehr klein. Das kann man nicht größer machen, Gleiter. Nee. Das ist das Einzige, was uns auch aufgefallen ist. Aber das ist auch das Einzige, was wir negativ fanden. Ja, ne? Aber was Ophelia Noctis da macht, würde mich trotzdem interessieren. Die ist ja wie so ein Flipper. Immer rein, raus, rein, raus. Sie möchte aber nicht, dass ich sie mehrfach begrüße, ne? Auch wenn ich das mittlerweile kann. Hoffe ich auch, nee. Wie komme ich denn in die Aufnahme, eben gefragt einer schon über Telegram, aber jetzt sind ja alle drin. Ich ziehe die zur Not jetzt immer per Hand rein. Ansonsten, wie gesagt, ein Doppelklick auf den Raumnamen. Man kann man das Layout verändern, ja, aber diesen Nachrichtenkanal unten im Chat habe ich tatsächlich auch nicht größer bekommen. Ja, das ist das Einzige, so ein bisschen, ja. Aber da müsst ihr auch selbst ein bisschen experimentieren, weil, wie gesagt, für uns ist es auch alles komplett neu. Genau. So viel Ahnung haben wir jetzt auch nicht. Ich bin froh, dass ich diesen Server da ans Laufen bekommen habe. Und diesen Web-Client, das war ja nun wirklich, da können wir uns immer nur bei Matthias Kai, dem Kai-Man, kann ich eigentlich immer nur niederknien und Danke sagen, weil das ist schon echt, der hat da wirklich Arbeit reingesteckt. Den möchte ich hier nochmal ausdrücklich loben. Ich finde das einfach geil, dass das geht. Das wollte ich sagen. Also wirklich vielen Dank. Da hat er echt einen hingesetzt hier. Ne? Ja. Das kann man nicht, da kann man nicht genug danken für. Wir können jetzt, der Ophelia Noctis hat es jetzt hingekriegt, dafür ist jetzt Grisou raus. Also, wie gesagt, meldet euch, wenn es Probleme gibt, dann können wir noch was dazu sagen, aber die meisten scheinen ja im Moment jetzt auch ins Klar zu kommen. Genau. Das ist halt die Frage, warum die Leute immer so raus, wenn es jetzt daran liegt, dass ihr rausgeworfen werdet irgendwie, also warum die Leute den Kanal teilweise verlassen, müsst ihr uns eigentlich einfach mal Bescheid sagen, ne? Dass wir auch mal gucken können, woran liegt's oder wo ist das Problem. Ne? Genau, aber die meisten sind drin, also von daher scheint es zu funktionieren. Oh, Emmy, ach so, ja, guck mal, da muss man einer gleich zweimal angemeldet. Ich ziehe ihn mal rein mit hier wieder. Im Moment ziehe ich die Leute einfach mal ein bisschen rein, damit das nicht so lange dauert. Ja, so, ja. Technik genug. Naja, wir können auch mal sagen, wir haben die Qualität höher gedreht als bei TeamSpeak. Da sind wir deutlich vorne. Wir können bis zu 100 Hörer verkraften, sowohl technisch als auch einstellungsmäßig ist das so eingerichtet hier. Ja. Da haben wir, glaube ich, alles irgendwie erschlagen. Ich glaube, das ist für uns einfach die beste Lösung und auch für die Hörer. Ja, ja. Und es ist auch ganz gut, dass es relativ kurzfristig geklappt hat. Genauso kurzfristig, wie die PodWG 1.0 uns verlassen hat. Ne? Ja, da will ich schon gar nichts mehr zu sagen. Das war alles wirklich irgendwie schon so eine gewisse Peinlichkeit, fand ich. Ja. Kommunikativ ein bisschen schwierig. Ein Avatar möchte noch haben. Mein Gott, was wollt ihr noch alles haben? Kann man hier sagen? Ich habe da auch keinen. Das kann man irgendwo einstellen, leider. Ja. Müsst ihr euch einfach mal. So viel Konfiguration gibt's hier nicht. Also von daher. Ja. Was ist denn, guck mal, die helfen alle schon gleich mit. Ne? Selbst ist der Mann hier. Selbst. Ne? Und da kann man Bilder einstellen. Ja. Avatar ändern, tatsächlich. Das ist ja mal cool. Warum hat mir das keiner gesagt? Sogar ich habe schon einen. Ne? Meine Fresse. Ja. Wo erscheint der? Wenn du auf das Symbol neben deinem Namen klickst oder drauf gehst mit der Maus, dann siehst du den Avatar. Nee. Bei dir steht jetzt nur die Buddy. Ja. Bei mir, wenn du rauf gehst, dann siehst du den Yeti. Auf das blaue Symbol. Ich habe mir jetzt auch einen vergeben, wahrscheinlich. Ja, weiß man auch nicht. Ja. Da sind immer noch einige, die hier mehr rein und raus flippen, wie nur irgendwas gut ist. Wie gesagt, hinterlasst uns mal eine Nachricht, warum ihr das macht. Wenn ihr das nur zum Testen macht, alles klar, dann wissen wir Bescheid wenigstens. Ja. Ja, weiß ich auch nicht, wieso ich da den Avatar eigentlich nicht bekomme. Ist ja seltsam, ne? Guck nochmal, ich habe mir den jetzt auch hinterlegt. Ja gut, wollen wir jetzt auch nicht ewig drauf eingehen. Ja, also fangen wir mal an. Also technisch, wie gesagt, wir sind hier noch in den Anfangsschuhen. Ja. Und wenn es Probleme gibt, meldet euch einfach. Genau. Wir geben das dann an Kai-Man und wir sagen dann, wir haben es gelöst. So, genau. Postkarten haben wir bekommen. Die erste, Taron. Wie wird das ausgesprochen? Taron? Taron, glaube ich, ne? Taron. Taron, ja. und Glückskäfer, das kann ich. Glückskäfer-GK aus Norwegen. Fand ich ganz interessant, nicht mal abgestempelt, die Karte. Vom Preikestolen mit schmerzenden Beinen. Da würde mich mal interessieren, wie Ihnen das insgesamt so gefallen hat. Auf der Karte steht ja auch immer nur, hallo, schöne Grüße, alles gut, ja, und die Koordinaten. Genau, Wetter gut, Essen gut, Koordinaten. Ne? Aber wie, ob sich das lohnt, bin ich mir nicht so ganz, ganz sicher. Da habe ich auch schon Negatives gehört, dass man da eher wie so auf so einer Autobahn hin. Ja, genau, das habe ich auch schon mal gehört, dass es halt einfach alles sehr überrannt sein soll. Ne? Ja, ja. Dass von Idylle da nicht viel zu sehen ist. Ne? Aber ich vermute mal, es kommt auch ein bisschen auf die Jahreszeit an, ne? Wenn man so den richtigen Zeitpunkt erwischt, bevor der erste Schnee kommt. Nee, da war auch schon mal so ein Bericht so über Leute, die Fotos von sowas machen, die haben auch geschrieben, egal, wenn du da hingehst, ist es immer voll. Die übernachten dann ja auch schon da, um sich morgens in der Morgensonne fotografieren zu können, und das nie alleine. Das muss echt schlimm sein. Ja. Dann kann ich davon ausgehen, dass es da keinen Yeti gibt. Ne? Das ist wohl wahr, ja. Das ist übrigens aufgefallen, wir haben nur Postkarten aus Skandinavien bekommen. Ja? Ja, wenn du Sylt mit dazu zählst. Nee. Ne? Schon so als, ja, aber das ist schon so Südskandinavien quasi, so hart an der Grenze, so angekratzt. Ne? Dr. Ringding, der ist ja ununterbrochen im Urlaub eigentlich. Also oder der hat irgendwelche, seine ganzen Freunde sagt immer, schreib mal eine Karte in meinem Namen. Ne? Ja, oder so, ja, weil das ist ja nicht mehr normal. Also der kam diesmal aus dem Westen von Sylt. Da war ein Parkplatz und eine öffentliche Toilette. Ich weiß jetzt nicht, wo er die geschrieben hat. Ich hoffe jetzt mal auf dem Parkplatz. Also ich habe die Karte echt nur mit spitzen Fingern angefasst, also nachdem ich das gelesen habe. War da eine Briefmarke drauf oder ein Sanifair-Gutschein? Ja, ich, wie gesagt, mit spitzen Fingern. Ich habe nicht so genau drauf geguckt. Ich wollte es nicht so genau wissen. Aber vielen Dank auch für die Karte. Dann Thomas Lenz. Ja. Der hat aus Dänemark Vejers Strand geschrieben, auch neben der öffentlichen Toilette. Das scheint in Mode zu kommen. Ja, ich hab auch das Gefühl. Obwohl, Vejers Strand ist ja so, da kannst du ja mit dem Auto an den Strand fahren. Also weiß nicht, ob man auch die Toilette am Strand schiebt, direkt so. Keine Ahnung. Ja, aber wenn sie, vielleicht haben sie sich zusammengetan. Er hat auch zwei Karten geschickt. Ne? Die nächste kam aus Darmhus, aus der Pizzeria. Obwohl, ja gut. Ist die Reihenfolge eigentlich falsch? Ne, der eigentlich erst aufs Klo und dann erst in die Pizzeria und dann, naja. Ja, da kann man froh sein, dass Darmhus nicht mit Rille geschrieben wird, ne? Ja. Obwohl, sonst hätte es thematisch noch besser gepasst. Ja, genau. Und dann haben wir tatsächlich noch eine aus Dänemark bekommen von Grisou 1000. Genau. Inklusive der Familie. Der war ja in Blavant, und Koordinaten waren in der Nähe vom Zoo. Und da muss man mal sagen, so wie Grisou das gemacht hat, so schreibt man uns Karten. Es war nicht nur Koordinaten von einem Final drauf, sondern auch vorne auf der Karte hat er noch vermerkt, wo der Bonus zum Lab liegt. Ja, stimmt. Das so, und da muss ich sagen, den Lab habe ich irgendwie nur zum Teil gespielt, als wir da waren. Glaube ich nur zwei Stück, also weil wir da gerade vorbeikamen. Jetzt weiß ich wenigstens das nächste Mal, wenn wir da sind, wo der Bonus liegt, um den ganzen Rotz durchzuspielen. Ne? Ich glaube ja auch, dass der Postbote die bestimmt schon gemacht hat. Wo ich gerade sah, also gerade Philianoctis macht das auch sehr viel. Schreib mal rein, warum du eigentlich immer den verlässt und wieder beitrittst. Das würde mich mal interessieren. Gibt es da Probleme? Ich sehe das nur so am Rande. Das muss ich heute schon ein bisschen im Auge behalten. Ja. Wir schrieben im Chat auch schon, die Bedienoberfläche ist ein bisschen abenteuerlich. Da muss man experimentieren. Das ist Open Source. Sei froh, dass es überhaupt eine Bedienoberfläche gibt. Wenn man zu sehr an den Einstellungen rumspielt, schmiert der Client ab. Okay. Gut. Ich weiß gar nicht, was ihr da rumspielt. Ihr sollt einfach zuhören. Genau, spielen könnt ihr, wenn wir ruhig sind. Ne? Ja, na. Also nie. Nach 90 Minuten spielen. Okay, kommen wir zu den Kommentaren. Kommentatoren erstmal. Kurt. Den habe ich, glaube ich, zweimal hier drin. Nee, Kurt, einmal nur. Kaiman, Interceptor, Marebi, Raiden, H. Michel 777, Grisou 1000, Carsten André Gray, Philianoctis, Carsten, Kaiman. Den habe ich zweimal drin. Und Tina. Also, viele. Ich wollte sagen, das war auch reger Verkehr. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sie regen Verkehr hatten, aber sie haben zumindest rege kommentiert. Das würde ich unterschreiben. Das hat Gleider hat vorhin in den Telegram-Channel geschrieben, er war schon mal kurz drin. Das ist ein Satz, den ich so mit 16 oder 17 das erste Mal gesagt habe. Ja. Oh, guck mal, Hoja macht das auch mal, kommt auch mal rein und verlässt wieder. Machen irgendwie alle, ganz seltsam. Ja, das ist Anfangsschwierigkeiten. Gut, sie müssen sich ein bisschen einstellen. Ja, der Web-Client ist ja noch simpler. Also der hat ja nur 3 Knöpfe, oder? Das ist ja das Geilste. Auch das könnte schon zu viel sein. Ne? Also was mir an Mumble wirklich auch gefiel, ist, dass du hast so wenig Knöpfe, da kannst du nicht viel machen. Das stimmt, das stimmt. Das haben die eigentlich ganz gut hingekriegt. Auch er geht in Hörertalk, guck mal an. Ja, ich spiele auch ein bisschen rum. Ne? Wenn du jetzt zu viel spielst, oh ja, dann fliegst du raus. Ne? Und aber nicht von uns, sondern automatisch. Ja, das macht Bot. Genau. So, kommen wir zu den Kommentaren. Über Formular kamen auch welche. Genau, Thema Kurzmultis. Kam nochmal der Hinweis, oft auch Statistik und mit ein. Also in dem Fall, worüber wir gesprochen haben, passte es nicht, aber er hat mal ein Beispiel genannt, wo es dann jetzt vieles erklärt. Hoja hat Probleme mit iOS. Okay. 50 Multis an einem Tag Challenge. Das ist GC5MRK3. GC5MRK3 ist also einer dieser, wo man denkt, will ich nicht haben. Ja, aber 50, genau, ihr habt wenigstens 50 Multis an einem Tag gefunden und gelockt. Tolle Challenge. Ja, ich wollte sagen, aber das ist ja auch schon, selbst wenn es jetzt wirklich nur ein Kurzmulti ist, da das kannst du ja auch nur machen, wenn du wieder deinen Account irgendwie splitterst, ne? Ja. Das ist ja also 50 Multis am Tag, ganz ehrlich, Leute, da wird ja schon irgendwie, die müssen ja alle direkt nebeneinander liegen. Dann wird die, schon nee, die liegen da ja auch. Auf dem iPhone geht es nicht. Musste mein Laptop, ja, das ist so wieder typisch Apple. Ich weiß auch nicht, habe ich vorhin schon was gehört, dass es auf Apple nicht so einmal freigeben soll. Also wenn jemand auf iPhone den Webclient laufen hat, beschreibt mal, ob es da Probleme gab. Und auf Plumble kann man keinen Avatar einstellen. Ihr mit Scheiß auf dem Avatar. Ihr habt doch unsere hübschen Gesichter, das reicht doch. So, wie gesagt, den Cache habe ich genannt hier. Die gibt's da wohl. Das ist das nicht auf der Insel hier? Wie heißt es? Fehmarn. Das ist bei Winsen, ist das hier. Dieses? Südheide, ja. Ah, ich glaube auf. Stimmt, auf Fehmarn gibt's auch sowas. Hat uns irgendein Hörer auch geschrieben, dass das auf Fehmarn, auf Fehmarn nämlich auch auftritt, dass sie deswegen da so eine Massen an Dingern gelegt hatten. Ja gut, wer es mag. Ne? Also es erklärt jedenfalls ein bisschen das. Das fand ich ganz witzig. Er schrieb dazu noch, hier eine Ergänzung aus meiner Sicht als Newbie damals. Ich dachte, so sieht ein normaler Cash aus. Fremdwartung mit Kassenbons, Notizzettel etc. vollgestopft. Wen wundert, dass es letztlich das Notebooks nur noch das Newbies nur noch mistloggen. Kein NM oder gar kein NA. Das machen die alten Hasen ja auch nicht. Ja, das fand ich auch eine Erstaunung, leider. Hat er im Ansatz recht, wo dann noch hinzukommt, dass die Newbies ja auch sonst irgendwie nicht informieren über das Hobby vorher. Die holen sich die App und legen los, denken, mal gucken, was das ist. Ne? So, ja. Und dann entweder macht Spaß oder macht keinen Spaß. Wenn es Spaß macht, wissen sie trotzdem nicht, wie es so richtig geht, ne? Manchmal. Ja, also Mani schreibt doch gerade im Chat hier, auf Fehmarn gab es sie vor 2 Jahren. Also das ist auch da durchaus üblich. Okay. Ich muss mal dringend die Benachrichtigungen ausstellen, wer reinkommt und rauskommt, weil der alte Vogel, der wird ja so viel Server verlassen und Kanal verlassen, ist ja unglaublich. So, dann kam Thema Loglänge. Ja, ich muss gerade nur, ich weiß gar nicht, wie oft MID hier drin ist mittlerweile, mit 2 oder 3 Accounts schon. Na gut, okay, die ganze Familie hört mit. Ne? Ist aber gut, also heute ist wirklich, und wenn sie mit 5 Accounts sind, völlig okay, weil wir wollen ja gucken, ob das auch stabil läuft. Bis jetzt macht das Ganze ja echt einen sehr stabilen Eindruck, zumindest von unserer Seite aus. Ich bin zum Gott noch nicht, bin einfach rausgeflogen, ohne rumzuspielen. Das ist komisch. Müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Ich melde mich gerade mal im Hintergrund. Machen wir den nächsten eben. Ich will mal im Hintergrund anmelden, am Server gucken. Genau. So, dann der nächste Kommentar war nochmal zum Thema Loglänge. Da gab es noch eine Anmerkung. Ja, ich ärgere mich auch oft über TFTC oder so ein blödes Smiley. Nur denke ich an die Logs mit irgendwelchen dämlichen Sprüchen oder Bildern aus Satzzeichen. Alles ellenlang, dann doch lieber ein Kurzlog. Und gibt man sich auch etwas Mühe mit dem Cache, so gibt es auch immer mal schöne Logs. Da hat er grundsätzlich recht. Ne? Also bei ich bin da so ähnlich gestrickt. Ich logge eigentlich ganz gerne individuell und lang. Mittlerweile merke ich aber, dass ich für die ganzen schnöden Paddlinge, die dann oftmals auch als Small gelistet sind, Da fehlen mir langsam ein bisschen die Worte. Und deswegen, wenn sich jemand ein bisschen Mühe gibt mit dem Cache, dann logge ich auch gerne mal etwas schöner. So bin ich jetzt mittlerweile auch schon gestrickt. Ja, das ist leider so. Kann ich gut verstehen. Siehst du, du musst zum HNO, das lese ich gerade. Ja, das ist halt, ne? Ich muss zum HNO? Ja, schnaufst so. Es ist heute wirklich, also die Qualität ist so gut, deswegen habe mein Mikro schon höher gedreht. Damit ich habe das jetzt auch schon so auf Augen, ich kann es jetzt so an die Stirn hängen. Das ist ist wirklich, aber ich kenne das Problem. Also ich muss das auf der Arbeit auch zusehen, dass ich das dann leise drehe. Ich war jetzt mal mit meiner Nase beim HNO, das kann ich keinem empfehlen. Ne? Also wer mal zum HNO muss und kriegt eine Diagnose, wo der Arzt sagt, sterben würden sie daran nicht, würde ich sagen, lass die Nase ruhig in Ruhe, das ist kein Geschenk. Nein, bei Live müsst ihr damit leben. Ich glaube, Auphonic wird das rausrechnen. Das gucken wir uns an danach. Wie gesagt, wir arbeiten ja noch dran. Außerdem die Skywalkers zum Beispiel werden es lieben. So ein bisschen Darth Vader-Atmosphäre ist doch ganz gut. Oder? Ja, das gehört dazu. So, ich vor allem die Benachrichtigung unbedingt einstellen. Ich sage dir mal, ganzer Chat besteht nur aus, hat den Server verlassen, hat den Raum betreten. Ach, herrlich. Ja. Naja. Also es scheint der Browser bei iPhone nicht so gut zu funktionieren. Muss man mal gucken. Rumprobieren können wir wirklich nicht zu sagen. Wundert euch aber nicht, wir werden den Server nicht durchgehend laufen lassen, nur mal so am Rande nochmal eingestreut, sondern ich werde den meistens einen Tag nach der Aufnahme ausschalten und erst einen Tag vor der Aufnahme wieder anschalten. Warum? Weil ich mir ersparen will, dass irgendwelche Script-Kiddies versuchen, das Ganze zu hacken. Mhm. Ach so, Safari geht als Browser wohl nicht. Ja, das ist wieder Apple-Spezial, da haben wir wirklich wenig Chancen, das gebe ich zu. Na gut, gucken wir weiter. Die alte Pod-WG, das kam auch über die Kommentare, wurde tatsächlich vom Anbieter zu früh dicht gemacht. Also da konnte Raiden wirklich gar nichts für. Der hatte zu Ende Dezember gekündigt und die haben gesagt, ach, dann machen wir mal gleich dicht. Na gut, ich sag mal, ob die sowas jetzt ohne eine E-Mail ankündigen, naja, weiß ich nicht. Okay. Ja, das fand ich auch alles seltsam. Wo ich im Chat gerade lese, iPhone und iPad mit Safari nicht möglich. Können wir hier nur so weitergeben? Also, liebe Apple-Hörer, das tut uns leid. Ihr seid raus. Wieder mal nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, Handicap weiß ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, Support können wir nicht machen. Wenn ihr große Probleme habt, sammelt die mal und schreibt mich dann mal in Ruhe an. Dann gucke ich mir das mal an und gucke, was ich da so finde. Wissen wir auch nicht. Ja. So, was haben wir noch? Finanzielle Unterstützungsangebote kamen reichlich, vielen Dank. Ist aber scheiße. Bringt nur Probleme, ne? Ja. Genau. Hat einfach das Problem, dass es steuerlich extrem schwierig ist. Was noch ginge, da habe ich tatsächlich mal das Finanzamt damals schon mal angefragt. Und die haben mir dann gesagt, da, solange du kein Geld verdienst, soll ich einfach reinschreiben in irgendeine bestimmte Stelle in der Steuererklärung, dass ich da kein Geld mehr verdiene. Also, dass nichts übrig bleibt tatsächlich und dass das reichliche Minus liegt und das erkennen sie auch an. Ah, okay. Hoffentlich weiß das dann der nächste Sachbearbeiter auch noch. Ja, nee, ist auch wirklich so. Ich könnte ja immer belegen, dass wir niemals Plus damit machen. Mhm. Das Problem ist aber, dass die Webseite damit sofort nicht mehr privat ist. Und das geht gar nicht. Ja. Ist einfach so. Ich schreibe mir das mal eben auf. Das als Bemerkung, iOS. Genau. Was benutzt ihr dann da iOS? Ist dieses Plumble, ist dann iOS? Also Andromat schreibt, Plumble läuft stabil. Plumble oder Plumple, wie wird das geschrieben? Plumple. Ach, Plumple. Okay, schreibe ich mal auf, weil dann kann ich das mal als Artikel irgendwann nochmal einzeln machen. Genau, Chrome auf MacBook geht anscheinend auch. Oder genau, Chrome auf MacBook. Genau, ich haue schon mal den nächsten Kommentar raus. Ja. Oder allgemein, die Wanderschuhe sind immer noch ein interessantes Thema. Ja. Das stelle ich aber auch mal wieder fest, weil ich freue mich jedes Mal, wenn du da einen neuen Artikel drüber schreibst, weil das auch interessant zu sehen ist, wie die Schuhe sich so entwickeln. Ne? Ja, da kam ja letztes Mal auch die Schuhe, die du auch kanntest, dazu. Hikes. Das fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Und die haben auch tatsächlich, ich habe nochmal geguckt bei Hikes, ne, die haben tatsächlich auch durchaus echt schicke Schuhe. Ne? Also doch. Ja. Ich habe da mit Heike geguckt, also da glaube ich, werde ich irgendwann, wenn irgendein Paar jetzt sich verabschiedet, ist die Chance hoch, dass das dazu kommt. Nee, Interceptor Hikes hat, glaube ich, mittlerweile noch keiner getestet. Aber sind wir dran sozusagen. Ja, das wird dann so die Next Level. Ne? Ja. Ich bin immer ganz, ich finde es ganz spannend. Also scheinbar ist der Webclient so mittelstabil, aber das liegt dann weniger an uns, weil der Rest läuft ja. Also die Clients sind halt besser. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, so einen Client zu benutzen, weil der ist wirklich so simpel. Da könnt ihr also wirklich als Noob, oder wie war es immer so schön nach, wie Flia Noctis gerade rausgeflogen, kann ich das schnell sagen. Sie hat das als Noob sich bezeichnet. Das kann auch Newbie dann, ein richtiger Noob benutzen dann. So, dann haben wir nochmal, genau, Marebi hat nochmal recht einfach beschrieben, wie man die Koordinaten, die hattest du gefragt, die Caches mit geänderten Koordinaten für CGEO weitergibt. Genau, genau. Das hat er im Kommentar schön beschrieben. Wobei ich jetzt mal sage, kannst du das nicht gleich noch als Artikel machen? Wir suchen ja sowieso immer Leute, die bei uns auch mal schreiben. Genau, also, wenn du Lust hast, machst das. Ne? Ja, kriegst von uns entweder Zugang oder du schickst mir den einfach, weil das wäre schön, da nochmal eine kurze Beschreibung. Das scheint ja die Leute zu interessieren und dann... Genau, und das ging auch wunderbar, hat funktioniert. Ich habe meine Koordinaten bekommen. Danke nochmal an dieser Stelle. Ja. Genau. Interceptor hat auch ein bisschen was zusammengebastelt. Ne? Ja, ein cool. Einleitungsvideo gebaut für uns hier, echt, echt super. Ja. Ne? Haben wir verlinkt auf der Seite, wer keine Lust dazu lesen, guckt sich einfach das Video an. Genau. Wo der Chat auch gerade schreibt, das haben wir in der Anleitung auch beschrieben, sagen wir hier nochmal dazu, stellt bloß als erstes, irgendwo kann man einstellen unter Konfiguration Text zu Sprache, macht das bloß aus, sonst labert euch das Ding zu Tode. Genau. So, dann haben wir noch Hall of Fame und Shame Tipp gekriegt. Ich hatte ja mal geschrieben und überlegt, ob wir so eine Hall of Fame einführende Seite. Ich glaube, das wird einfach zu aufwendig und wird irgendwann versterben. Ich denke einfach, wer sowas hat, wirklich für so, wo wirklich was ist, einfach mal zuschicken und ich werde das einfach so unregelmäßig einfach als Artikel veröffentlichen. Genau. Bilder zum Beispiel, die ich selber unterwegs, wieder so Wildstempler und so. Ich finde, die Schande kann man ruhig öffentlich machen. Ja. Und als Bericht oder als Artikel ist es aber nicht ganz so pranger, als wenn es eine Seite ist, wo es immer gleich vorne drauf ist. Genau, und das wird in unregelmäßigen Abständen einfach, wenn wir mal sagen, ist wieder was zusammengekommen, dann hauen wir es einfach mal raus. Ne? Ja. Genau. Eins mal, weil Riso fragt das gerade, könnte auch für andere interessant sein, Mumble in die Konfiguration gehen und dann gibt es irgendwo Nachrichten und da kannst du alles abstellen. Und da ging es hier drum, wie kann ich abstellen, dass ich immer mit Bescheid kriege, wer hier was betreten hat. So, dann haben wir viel Freude gehabt, über live im Browser zu hören. Naja, wenn der Zugang natürlich so instabil ist, wird die Freude vermutlich jetzt in Grenzen halten. Werden wir aber sehen. Also da ruhig mal gerne auch mal uns nach der Sendung schreiben, auf welchem Weg auch immer, am besten über diese Kommentarfunktion da, nicht Kommentar, über die Dokumente, da habe ich doch eingefügt. Dass wir einfach mal so mitkriegen, ob das lief oder nicht lief, dass wir einfach sehen, ob das überhaupt einen Sinn macht. Genau, ob ihr einfach so rausgeflogen seid, etc. und so. Ne? Einfach mal kurz, muss kein Aufsatz sein, einfach mal kurz ein paar Stichpunkte, was passiert ist, wenn es Probleme gab. Tut mir auch ein bisschen leid jetzt für die Konservenhörer, aber heute ist halt ein bisschen mehr Technik, weil wir halt den Umstieg jetzt gerade gemacht haben. Ist halt so. Wie gesagt, Hall of Shame hatte ich auch eben schon gesagt, machen wir einfach unregelmäßige Artikel draus erstmal und gucken mal, wie es so sich einläuft. Genau, und ohne Technik wäre es ja auch kein DSM-Podcast. Ne? Eben. Genau. So, jetzt sind wir schon durch mit allem. Eine halbe Stunde und die Kommentare sind durch. Mensch. Machen wir es mal, die halbe Stunde ist eigentlich so Satz, ne? Ja, ja. Und wir haben heute nicht viel abgekommen vom Thema, ne? Das ist halt. Ja. Aber ihr habt auch fleißig kommentiert, das auch weiterhin zu sein, ne? Und gerne auch immer weiterhin Karten schreiben. Kommt ja bald Weihnachten, manche fahren in Weihnachtsurlaub, ne? Dann kann man ruhig uns mal eine Karte schreiben. Mit Koordinaten unterm Schnee. Gerne. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, das kann man das Fenster da unten. Ach nee, man kann es breiter machen. Ja, das habe ich schon mal probiert. Das sah nicht doll aus. Ach ja. Genau. So. Dann kommen wir schon auch zu den eigentlichen Sachen. Genau, zu Events hat man diesmal nichts bekommen, großartig. Nein, aber ein geiles Bild aus Twitter. Wir werden das dann auch verlinken. Ich hau nur bei Events nochmal kurz raus. Es ist die GIF-Events laufen ja jetzt an. Nächste Woche ist zum Beispiel auch von unserem Standhörer Glider ja das Event. Also wer zu den GIFs will, da sollte man dann nächste Woche mal gucken, ob was in der Nähe ist, wo man hin möchte. Ja. Und dann haben wir die Rutsche aus der Hölle, hat Son of Dead auf Twitter veröffentlicht. Gab auch schon eine Aufklärung dazu, woher das herkam, ne? Ja, genau, da kommen wir noch gleich zu. Der sieht aber... Ja, ich sag mal so, wenn wir so eine Rutsche dann wirklich mal irgendwo dauerhaft sehen würden, dann würde ich auch ein Event machen, ne? Ja, das stimmt. Also das Bild, ich habe es mal hier in den Chat reingepackt, kann man sich da angucken. Die Kreiszeitung ist auch geil. Die haben tatsächlich die Adresse www.kreiszeitung.de. Das finde ich allein schon ziemlich cool. Ja. Sich die gesichert zu haben, ist auch schon was. Und geht dann so weiter. Lokales Niedersachsen, obszöne Rutsche auf Kinderspielplatz gesetzt. Da fällt einem nichts mehr ein. Die sieht aber auch wirklich... Also ich, für die Hörer, die Konserve hören, nicht irgendwie sehen können oder so, es ist halt eine Rutsche, wo der Geschlechtsakt quasi, der Verkehrsakt vollzogen wird. Ja, Penis und Muschi. Ineinander. Ja. Und du rutschst quasi durch die Harnröhre nach unten. Ne? Genau. Und es war für einen... Ich möchte gar nicht wissen, was das, also, der Film soll von Daily Hives zufolge von vier asiatisch-amerikanischen Frauen handeln. Dafür wurde das aufgebaut. Das ist eine Komödie. Also, das muss eine komische Komödie sein, weil irgendwo stand auch, das wäre ein Porno. Ich wollte gerade sagen, ich habe mal irgendwo gelesen, dass es ein Porno gewesen wäre. Ja, aber ne? Da postet er ein Bild von einem Penisrutscher auf Facebook mit dem modernen Kinderspielgerät. Da fällt einem nichts mehr an. Das ist so geil. Wir verlinken das alles, das müssen wir euch echt selber angucken. Das muss man sich auch, also das ist optisch wirklich, also muss man gesehen haben. Es ist fast ein bisschen schade, dass es abgebaut wurde anscheinend wieder, die Requisite. Ne? Ja, naja, ich denke mal, das haben sie nach Bremerförde gebracht. Bremerhaven. Ja. Gehe ich das mal von aus. Also. Das wäre natürlich auch noch was, ne? Wenn du so aus der Hüpfburg im Einsatz so auf so ein Podest von der Rutsche landest und dann da rausrutscht. Ne? Ja. Das, ein Traum, das war. Wollten wir also auf jeden Fall mit reinnehmen, weil das ist ja Kult. Genau. Dann kommt der nächste Kult. Ist Don, ein Dauergast. Ne? Ach, Don Geilo. Also, was wir vorher mit, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, wie ist denn unser Spezial-Cash-Verstecker, der mal Geld verdienen wollte? Von der Stiftung Staubfinger? Ja, genau, Stiftung Staubfinger. Ja. Der neue ist jetzt Don Geilo. Don Geilo schafft es irgendwie in jede Folge. Erstes Mal gibt's Gegenwehr. Da war der Cash Don Geilo 30. 30 war das, genau. Das ist genau. GC9H4WC. GC9H4WC. Die letzten beiden Buchstaben für seinen Cash ist auch gut. WC passt irgendwie. Ne? Ja, doch, das muss ich auch sagen. Wo war die Gegenwehr? Die habe ich mir hier auch irgendwann gelesen. So, ist jemand auf dem Weg dahin gewesen, hat einen kurzen Schlenker mit seinem Fahrrad gemacht und Schlenker im wahrsten Sinne des Wortes, die Dose lag 20 Meter im Off, hat er dann NM gelockt. Ne? Genau, und dann ging es so richtig hin und her. Genau. Die Dose liegt 20 Meter im Off, bitte einmal korrigieren. Dann kam der Owner und hat gesagt, Kontrolle gemacht, alles okay. Und dann kam dbhhde wieder und sagt, nein, nicht alles in Ordnung, die Dose liegt locker 20 Meter im Off, Koordinaten müssen entsprechend korrigiert werden. Dann kam Don Geilo wieder, 3 Tage später und sagt, nee, alles top. Ne? Ja. Und dann hat der dbhhde dann mal ein NA gelockt. Ne? Der Owner ist offensichtlich nicht dazu in der Lage, die GZ-Koordinaten zu regieren. Die zweimalige Bitte wurde ignoriert und dann stattdessen eine Wartung vorgetäuscht. Genau, und dann wurde wieder alles okay geklickt. Genau, der hat dann selbst das mal gesagt, so hab die Dose heute Abend und wieder alles okay. Ne? Ach, aber sie machen die trotzdem alle. Also das ist schon erstaunlich. Aber das sind auch alles so Namen, die ich dann kenne. Das sind schon wieder so Cacher, denen ist das auch egal. Also über 10.000 aufwärts, 20.000, 30.000. Denen ist das scheißegal, wenn einer hinkackt. Hauptsache, sie kriegen einen Punkt. Das merkst du deutlich. Aber komisch finde ich, dann, nachdem er wieder kontrolliert hat, alles in Ordnung ist, kam der nächste Fund, der hat dann gesagt, ja, es war alles in Ordnung. Ne? Ja. Konnte ich schnell finden und so. Ich, hätte auch ich weiß, gewesen. Wie das läuft. Ein, zwei Namen, da kenne ich durchaus auch. Und, okay, dann. Ja, das ist so, ja. Nee, da kommt schon wieder die 20 Meter im Off. Genau. Ja. Aber da wird dann der Vormann angerufen, sag mal, wo lachen die? Ach, da, ja, alles klar, dann mache ich den. Und das wird auch nicht erwähnt, weil man will den Punkt haben, man will auf keinen Fall riskieren, dass das gelöscht wird. Ja, du kennst das doch. Und auf keinen Fall nochmal ein zweites Mal hin müssen, ne? Ja, genau. Das wäre ja... Oh, jetzt habe ich das gelöscht. Ich färbe das auch nur rot, Mensch. Ich kaufe mal alle unsere alten Folgen mittlerweile auf. Ich bin auch so ein Sammler. Dann gab es eigentlich schon fast einen Don Geilo-Nachfolger, fand ich. Ja, aber er hat ja noch einen, ne? Ja, wir kommen dann gleich noch wieder hin zu Don Geilo, aber so, das ja, lag dicht dann an seinem dran. Deswegen habe ich den aufgenommen. Das war GC9GRGM, also GC9GRGM Watching You. Ich finde, der Titel verspricht ja schon, was man nicht will. Und der ist am 20.10. gepublished. Am 23.10. kam dann der erste DNF, am 24.10. der zweite DNF, am 24.10. noch ein DNF und am 27.10. wurde das Ding dann durch die Auswertung des Cache Health Score eliminiert. Ja, erstmal disabled, ne? Ja, stimmt. Ist er denn mittlerweile zu? Ich habe gar nicht geguckt. Ich habe jetzt hier nur den Nee, ist nicht zu. Es kam dann, mal gucken hier. Wobei, er wurde erstaunlich schnell nach 4 Tagen schon mal disabled vom Reviewer. Ja. Da hat Rainer Willkür wieder einfach mal gewürfelt und gesagt, mach ich dich jetzt. Oh, der wird ja jetzt mittlerweile gefunden, was er jetzt. Ja, genau. Ja. Da stand jetzt, es gab 2 Tage später, hat der Owner ein bisschen nachgearbeitet. Hallo, ihr Lieben, vielen Dank fürs fleißige Suchen. Ich war noch mal vor Ort. Der Cache ist auf jeden Fall noch da. Nur leider springen die Koordinaten hier extrem. Ja. Und 3 verschiedene Apps, bla, bla, bla. Das ist so geil, dieses Gesülz von springenden Koordinaten. Und hat aber die Koordinaten dann um 13 Meter geändert. Ne? Ja. Nee, aber ich finde alleine schon, ja, die springen dann so. Ja, natürlich, ist klar. Ja. Du warst einfach zu faul, die mal richtig auszumessen. Das ist aber auch alles, was da springt. Ach ja. Nee, ist jetzt also tatsächlich machbar. Von der Eulenwächterin auch wieder eine von denen, die mit Sicherheit das Hobby nicht allzu lange betreiben. Ach ja. Aber sie lernen nie aus, ne? Ja, stimmt. Und sie sterben auch nicht aus. Nee, es kommen immer noch neue dazu. Womit wir dann wieder zurückkommen zu Don Geilo. Oh, es bleibt auch bei den Alten, genau. Welcher ist das? Das ist Don Geilos Garreis-Zimmerei. GC9ATKG. GC9ATKG. Da, jetzt muss ich kurz sagen, was war das hier? Ach so, da hat er wohl das Listing mal wieder ein bisschen verändert, der ja, gute ist Mensch. Ja, ist da sehr flexibel. Genau, und da hat Rainer Willkür mal kurz darauf hingewiesen, dass nach der Veröffentlichung das Listing angepasst wurde und er innerhalb von 7 Tagen mal kurz reagieren kann. Ja. Dann hat Don Geilo Änderungen vorgenommen. Einen Tag später Änderungen vorgenommen, genau. Und ja, leider das nicht gemacht, was Rainer Willkür gerne wollte. Ne? Ja, und damit war es das dann wieder für Don Geilo. Don Geilo lässt seine Caches eigentlich alle abräumen, so nach und nach, muss man sagen. Das spart ja auch, vielleicht weiß er auch einfach gar nicht, wo der Archivierungsknopf sitzt. Ne? Vielleicht muss er es einfach machen lassen. Ne? Ja, das ist... Dann ist er wieder, aber dann hat er warum richtig rumgeändert. Dann war er im Wahn. Nee, das war er gar nicht. Was? Das war ein anderer, den du jetzt meinst. Echt? Ja. Oh nein, komm ich durcheinander? Mhm, klick mal auf den letzten in der Liste, im Sendungsplan. Da habe ich doch mal den richtigen Link drin. Das war nämlich... Moment. Graffiti unter Strom? Graffiti unter Strom. GC9HARA, GC9, okay. Hotel Anton Richard 4. Ah, bin ich da durcheinander gekommen, alles genau, klar. Das war nicht Don Geilo, das war in diesem Fall der Owner City Adventure mit anderen. Ja, ich dachte, Don Geilo passt irgendwie immer. Genau, und die haben nämlich sich richtig eingeleistet. Die haben auch wohl lustig an dem Listing etc. und an den Angaben rumgestraubt. Da hat er nämlich der Reviewer mal schön gesagt, hey ho, wer uns im Reviewer-Prozess so täuscht, dass wir einen Cache freischalten, der im besten Fall einen Abstandskonflikt hat und im schlechtesten Fall zu einer Straftat auffordert, sollte sich nicht wundern, wenn sein Cache dann ohne Vorwarnung und permanent archiviert wird und der unter Umständen auch noch Post aus Seattle bekommt. Den Cache wird man zusätzlich hinterher noch gegen weitere Logs sperren. Keine lieben Grüße. Ja, denn hier war es nämlich so, dass man da wohl aufgefordert wurde, an den Koordinaten, das war ein Tradi, war das, ne? Ja, du hast, achso. Das war ein Tradi? Nee, Mystery. Ach, Mystery, genau, und dann hat man aber die Koordinaten bekommen. Du findest, den Zettel hat irgendwer veröffentlicht bei uns im Telegram-Kanal. Da stand drauf, Pech gehabt, hier ist das Logbuch nicht. Es ist bei N53, bla bla bla bla. Unser Tipp, begebt euch unter die Brücke auf der rechten Seite von dem U-Bahnhof Volksdorf gesehen und begebt euch unbemerkt unter die Brücke, wenn ihr euch das zutraut. Da darf man so offensichtlich nicht hin. Die Dose könnt ihr tagsüber auch, aber auch in der Nacht angehen, wenn ihr wesentlich unerkannter bleiben wollt. Und es nicht so schwer habt, gibt es ein Hinweisbild. Also das ist da, wo man nicht hin darf. Und da stand dann auch, die Dose schaut in der Tat sehr grenzwertig aus. Ist ein Kabel dran, um sie aus der Aussparung zu ziehen. Ja, ist nicht das Klügste. Und da fiel mir dann ein, als ich das gelesen habe mit dem Kabel und so, wie viel hat eigentlich damals diese Bergung der Dose aus dem Mittellandkanal gekostet? Ja, ich erinnere mich dunkel, genau. Das sah ja auch so ein ähnliches Ding, was aussah wie eine Rohrbombe und ja, dann mit Einsatz der Wasserschutzpolizei und allem, was dazugehört. Ich weiß gar nicht, ob das, doch der hat damals bezahlt, ne? Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Der musste bezahlen, ja. Mhm. Das war nicht billig, das Ding, ne? Also wenn ihr sowas liegt, dann, also das ist, die Zeiten sind einfach vorbei. Aber es ist halt auch, Leute, ihr könnt ja auch nicht irgendwie, also man merkt das ja immer wieder, wenn man die Reviewer bekacken will, wegen Abstandskonflikten, okay, ne, kann ja mal passieren irgendwie, aber dann so bekacken, weil man weiß, in dem U-Bahn-Tunnel oder was für ein Tunnel das auch immer war, kriegt man die Dose nicht freigeschaltet. Leute, lasst es einfach, das ist einfach Mist. Also wenn da jemand sich verletzt oder bei umkommt oder so, ne, also abgesehen davon, dass es dann für denjenigen, der sich da verletzt, irgendwie ganz sehr blöd ist, ich möchte mit sowas nicht leben. Ne? Also, als Owner. Michael schreibt gerade, die Zeiten gab es nie. Ja doch, die gab es schon. Also ganz früh konnte man das machen, weil da einer im Monat hin ist und dann fiel das nicht auf. In Ordnung war das nie, da gebe ich dir recht. Aber die Zeiten gab es, da war das auch weiter nicht tragisch, weil wie gesagt, ja, da ging dann einer. Ja, ja. Naja, ne, also das, gute alte Zeit, die genau, das ist also gründlich in die Hose gegangen. Und, ja, das heutzutage zu probieren, das war auch dämlich. Man weiß doch, dass die Reviewer da auch nicht mehr so viele Möglichkeiten haben, die Augen zuzudrücken. Also, das nicht, also Mama, weiß ich auch nicht, das war ja auch ein bisschen doof. Ich weiß auch nicht, ob tauchen diese Caches dann noch auf bei extremcaching.de oder com oder so? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch gemacht wird oder was. Keine Ahnung. Also, das würde mich mal interessieren, ob einer sagt, na komm, weißt du, dann irgendwie die Dose lasse ich dabei liegen und dann suche ich mir eine andere Plattform. Ne? Nee, machen die alle nicht. Das heißt ja immer auch immer, geht zu Open Caching. Macht auch keiner. Das ist ja immer so, ich habe ja immer noch einen Cache liegen bei Open Caching. Offen. Der wurde, glaube ich, dreimal gemacht und dann, ja, nie wieder. Oh, ich gucke gerade mal, im Channel helfen soll. Nee, muss viel zu anders machen, können wir leider nicht groß helfen. Genau. Ihr taucht ab und zu in der Liste oben auf und dann verschwindet der Name wieder. Ja, also nochmal, ich kann es nur empfehlen, der Webclient war jetzt so das Sahnehäubchen oben drauf, scheint so mittelstabil zu sein. Wenn ihr zuhören wollt, installiert euch den Client, der ist wirklich Furzkram. Ja, das ist wirklich sehr einfach. Der ist wirklich super einfach, also das ist nicht das Thema. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Der Webclient ist nicht stabil, finde ich. Genau, lieber der Client. Ja, das ist einfach so, das sehe ich auch so. War ein Versuch wert, das zu machen, haben wir ja geguckt, aber oh, da sagt jetzt, Mika kommt natürlich mit irgendwas von Open Caching. Ja, ja, nun ja. Rutschgefahr, der einfache Trick. Das ist meiner, ja genau, der ist noch. So, und der wurde gemacht, am 25. Dezember 2020 war der letzte da. Oh, das wurde gemerkt. Wir sind hier in Hamburg. Und der wurde bis jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Mal gefunden. Ja, und hauptsächlich auch am Anfang, gleich als er gepublished wurde. Genau. Quasi, ne? Und die Hälfte noch da wahrscheinlich, weil es Hörer waren hier. Also ganz ehrlich, das ist einfach, die Plattform lohnt sich nicht zu wechseln, weil es gibt keine ernsthafte Vergleichbare. Ich wollte sagen, das, ja. Ja, eigentlich schade irgendwie. Also manchmal denke ich immer so, Mensch, da, ja, es hätte so viel Potenzial, aber ja, es ist irgendwie, wird es nicht angenommen. Ne? Ja. Vielleicht müsst ihr mehr bezahlen an Google bei den, dass man oben in der Suchanfrage liegt oder so. Ne? Was anderes wird es nicht werden. Obwohl, ja, beim Bezahlen weiß ich nicht, ob man an den in Seattle vorbeikommt. Ne? Die zahlen ja anscheinend genug überall. Und nehme auch gerne Geld ein, ne? Von irgendwelchen Usern. Die kein Problem mit. So, Dann hat uns ein Hörer, der Christoph, hat uns gemeldet. Ach, fand ich ja zu geil. Ich mag es ja, wenn die Hörer auch sowas dann melden. Den Cache GC9H8QM. GC9H8QM. Oh, QM, Qualitätsmanagement. Der heißt, ich weiß gar nicht, wie der heißt, habe ich gar nicht geguckt. Aber auf jeden Fall, was viel geiler ist, ist seine Lage. Ach, wie heißt er? GUT fürs Vergnügen. Der liegt an der Wilseder Bergstraße in Bremen. Das fand ich sehr cool, was in Bremen gibt. Also ich wusste, dass es in Bremen so eine Ecke gibt, wo relativ viele regionale Städte vertreten sind. Aber guck mal, da ist ja alles drumherum. Undeloher Straße, Haferbecker Weg. Ja, ist alles die Ecke hier um den Wilseder Berg rum. Tützbergweg, Wulstbergweg. Die haben in Bremen halt nichts. Ne? Aber ich muss mal, welche Ecke, das ist ja sogar noch relativ zentral da, ne? Ja. Das ist ja quasi, ist das der Hauptbahnhof oder was ist das da? Eine Stresemannstraße? Ja, das ist schon ziemlich in der City da, ja. Ich ja. denke, das wurde nach unserem Event umbenannt und. Wahrscheinlich waren das vorher alles irgendwie Staubfingerallee und so. Ne? Genau. Das wurde jetzt alles rund um Wilseder Berg gemacht, ne? Ans Remember an uns. Ah, nee, siehst du, genau. Schneefertinger Straße gibt es da nämlich auch. Da bin ich mich mal irgendwie mal als Jugendlicher mit dem Bus vorbeigekommen. Früher gab es doch dieses Ferienticket, da konntest du doch in Niedersachsen und Bremen über hin und her fahren. Und da bin ich dann mal vorbeigekommen. Da siehst du, da in der Ecke ist das. Ich glaube, mit Bremen war ich nicht oft, das fand ich nicht so. Auch Bremen ist eigentlich gar nicht schlecht. Also ist wirklich eigentlich eine schöne Stadt. Das Schöne ist in Bremen, finde ich, mit dem Auto kannst das du in Bremen. Ja, es ist halt nicht so groß, natürlich nicht wie Hamburg, aber auch der Verkehr an sich, wenn es da voll ist, das ist angenehmer zu fahren. Das ist nicht so stressig, nicht so. Also es ist irgendwie gemütlicher. Ne? Ja. Das, ich bin in so einem Alter, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin jetzt alt. Da ist man dann froh, wenn es dann nicht immer ganz so schnell geht. Ne? Das im wahrsten Sinne des Wortes. Dass man sich ein bisschen Zeit lässt. So, Geocaching-Magazin. Die sind auch immer wieder für einen guten Recht gut. Die haben jetzt erstmal über die Impfung gegen Borreliose. Wie heißt es genau? Borreliose. Ja, gegen dieses Zeckenscheiß. Aber das, gegen das man sich gar nicht impfen kann. Aber das haben sie erstmal gemeldet. Da sind die also ganz weit vorne. Da muss es ganz neue Entwicklungen geben. Ich habe jetzt ich überlege, ob ich mir das Magazin jetzt abonniere. Vielleicht kommen sie demnächst noch mit irgendwelchen Impfungen gegen Krebs oder. Statt Apothekenschau kann man jetzt. Genau. Geocaching-Magazin mitnehmen. Also ganz ehrlich, was die wirklich bräuchten, ist mal Qualitätsmanagement, dass einfach, nachdem die Zeitung fertig ist, nochmal kurz rüber guckt, bevor man sie ausliefert. Also Rechtschreibung, Grammatik, aber auch inhaltlich. Auch inhaltlich, genau. Aber sie wurden, glaube ich, relativ schnell darauf hingewiesen und das war auch dann wieder schnell weg. Ne? Ja, aber sowas, ich denke immer, wenn ich eine Zeitung mache, also selbst wenn sie, nee, das ist ja noch nicht mal eine Amateurzeitung, die sind ja, die wollen ja durchaus eine Presse sein. Ja, und es sind ja auch ein paar Festangestellte da anscheinend da irgendwie mit bei. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie alles nur so ehrenamtliche Hilfskräfte sind, wie zum Beispiel bei anderen Magazinen, ne? Ja. So, und da denke ich schon, kann man ein bisschen was erwarten, ne? Ja, also ich finde es auch irgendwie, also das ist. Die Erwartungshaltung würde ich auch haben, da zum Beispiel eine Liste mit den aktuellen Blogs und Podcasts mal zu sehen. Ne? Die ist, glaube ich, bis heute nicht aufgetaucht. Ne? Ich vermute nicht. Haben sie die jetzt abgeschafft? Ich glaube, da sollte irgendwas anderes für kommen. Irgendwer schrieb da mal was drüber. Also das funktioniert ja gar nicht bei denen. Das ist ja echt ein schlechter Scherz. Aber das ist halt, ja, Vorankündigung und dann nicht bringen und so, das ist halt auch, so kann man sich natürlich irgendwie Leser erstmal holen, die sagen, oh, das interessiert mich, Blogs, mal gucken und kaufen sich jedes Mal eine Zeitschrift und kommt nicht. Ja, ob das jetzt langfristig so das gute Marketingmittel ist, weiß ich nicht. Ne? Ja, weiß ich. Also, es ist traurig. Traurig ist auch, das ist, was wir haben zu früh vermeldet letztes Mal, es war mir ja so peinlich, dass es kein Brockenfrühstück gibt. Mir war völlig unklar, dass das von den Ownern noch gar nicht publiziert war, dass das ausfällt. Naja, ausfällt, dass es verschoben wird. Für mich fällt es aus, nächstes Jahr ist ja nächstes. Auf jeden Fall wurde es jetzt ganz offiziell von der Kescher-Bande veröffentlicht, dass das Brockenfrühstück leider ausfällt. Was auch aufgrund der Corona-Lage wohl echt verständlich ist. Ich wollte sagen, das haben sie jetzt ja schon vor 3 Wochen oder so ungefähr publiziert. Und wenn man jetzt so die aktuelle Entwicklung ansieht, war das eigentlich sehr weit vorausgedacht. Absolut verständlich. Davon aber auch zu der Zeit schon schwierig aufgrund der ganzen Voraussetzungen, die geschaffen werden mussten. Ja. Man muss auch mal für die es jetzt gar nicht kennen oder noch nie da waren, muss man mal klar sagen. Mir fällt übrigens gerade auf, ich streue die Technik immer wieder mal ein bisschen ein. Der Webclient ist tatsächlich nicht stabil. Selbst die, die vorhin geschrieben haben, nö, läuft hier super stabil. Die betreten gerade den Raum wieder neu. Also der Client ist eindeutig besser. Das mit dem Webclient war eine guter Versuch, aber den lassen wir für Notfälle auch laufen jedes Mal, aber ich würde auf den Client drücken. So, zurück, Brockenfrühstück. Also um es mal zu beschreiben, wer noch nicht da war, man läuft da ja ganz hoch. Das dauert ja lange genug. Dann ist man, wenn es im Winter ist, wir waren da einmal, als es auch geschneit hat, wir hatten einmal Glück mit Sonne, einmal mit Schnee, dann ist da wirklich kalt oben. Zumal das da oben so immer, da weht es ja immer. Und da ist auch kein Schutz. Das ist ja eine Kuppel, wo kaum wirklich Bäume stehen. Ja. Und dann will man da rein und sich ein bisschen aufwärmen und dann strömen halt 500 Menschen in dieses Gebäude, das irgendwie gefühlt für 50 Menschen gedacht ist. Und da drinnen ist es wie eine Würstchendose. Ey. Das ist also wirklich, und dann noch während Corona, da würde ich ehrlich gesagt nicht rein wollen. Dann. Aber es ist halt auch außen schwierig, ne? Auch das Außengelände müsste man ja nach jetzigen Verordnungen irgendwie umzäunen oder Zugangsbeschränken. Wie willst du das da oben machen? Ne? Da gibt es ja auch noch andere, die dann den Sonnenaufgang angucken, sind ja nicht nur Geocacher da. Ja. Ne? Als Krönung des Ganzen, das darfst du auch nicht vergessen. Dann kommt noch dazu, dass das gleich zwei Bundesländer sind. Ne? Ja, du startest dann in Niedersachsen und läufst dann nach Sachsen rüber. Ja, das ist schon schwierig. Also da habe ich volles Verständnis für, dass man das nicht durchführt. Das kann ich deutlich sagen. Ist natürlich schade, ne? Weil natürlich auch viele mit etwas Vorbereitung dahin fahren. Das heißt, Unterkunft gebucht und so. Ne? Gerade zweimal im Chat. Ja. Nicht Sachsen. Sachsen-Anhalt. Sorry, für mich alten Westdeutschen, der noch die DDR kannte, ist das irgendwie alles dasselbe. Warst du nicht neulich gerade erst da im Urlaub? Ne? In Sachsen. Das war Sachsen. Wart ihr jetzt im Harz in Sachsen? Nee, ach so, jetzt im Harz. Nee, im Harz waren wir in Sachsen-Anhalt. Ja, wollte ich sagen. Ja. Also. Das ist aber auch, ich weiß nicht, ob das Sachsen-Anhalt war. Das war sehr komisch. Da war Sachsen-Anhalt. Also ich war ja auch schon mal im Harz in Sachsen-Anhalt. Da fand ich jetzt auch irgendwie gegenüber dem anderen Harz ein bisschen komisch da manchmal. Ja, wobei es ist, also ich mag Sachsen, den Ostharz eigentlich lieber, weil es leerer ist. Das muss ich sagen. Mhm. Dafür sind die Ostzone, ja, das kenne ich auch noch, oder SBZ, sowjetisch besetzte Zone. Die beiden Begriffe kenne ich durchaus auch. Das kann man mal zwischendurch einstreuen. Brockenfrühstück waren wir ja auch so weit mit durch. Bis auf das Leine Lock, das kommen wir gleich noch. Wir waren ja jetzt gerade im Harz eine Woche in Elbingerode. Eigentlich ein sehr, sehr schöner Ort. Also jetzt kommt die Corona. Kann ich echt nicht anders sagen. Das Problem ist, diese Ferienwohnung war toll. Das heißt Ferienhaus Kurt. Findet ihr auch auf Booking.com. Wirklich ein tolles Ferienhaus. Also super eingerichtet. 70 Quadratmeter waren das. Mhm. Das sind so 20 Häuser. Die Hälfte davon ist überhaupt nicht bewohnt. Die andere Hälfte ist neu gemacht. Also du siehst, dass die so im Umbruch sind. Das ist mehr so fast wie so eine Gartenlaubensiedlung, die aufgemotzt wurde, wirkt das. Super geil. Also da kannst du nachts wirklich, du hörst nichts, aber auch gar nichts. War das ein bisschen außerhalb von Elbingerode? Also, ja, ein bisschen. Achso, ich habe das Foto gesehen. Stimmt, jetzt, ich erinnere mich wieder. Genau. Du musstest wirklich vor Elbingerode so 3-4 Kilometer da irgendwo abbiegen und wir sind da abgebogen und Heike gesagt, nee, komm, dreh um, das ist nicht der Weg. Ich sage, Mensch, ich gucke hier auf die Karte, das ist der einzige Weg. Ich sage, wir fahren jetzt hier durch. Wir haben ja Gott sei Dank mit dem T-Rock, ist ja kein geländegängiger Wagen, aber der ist so hoch, dass du halt Feldwege schon fahren kannst. Und dann gucken wir einfach, wo die richtige Straße ist. Und dann sind wir da durch, wirklich 2,5 Kilometer Buckel-Schlagloch-Feldwegpiste. Und dann kommst du in dieses Örtchen, das halt aus diesen 20 Häusern besteht. Und da wird die Straße noch mal schlechter. Also 2,20 Meter breit, da muss ich schon aufpassen, mit dem Spiegel nicht die Bäume abhaust. Da mussten wir noch mal 500 Meter weiter durch noch schlimmere Löcher. Und da war dann das Haus. Und ich fühlte mich so ein bisschen daran erinnert, als ich das Foto gesehen habe, wo du gesagt hast, ohne Flachs, hier mussten wir lang, das ist der Hauptweg zum Haus. Ja. Ich war mal, das ist jetzt aber auch schon irgendwie 15, 17 Jahre her, in Friedrichsbrunn. Das ist ja noch ein bisschen weiter östlich. Ja. Und da waren wir in so einer Blockhaus-Siedlung, sowas in der Art, ne? Und da ging es dann auch quasi Friedrichsbrunn links ab in so eine Straße, die war nach 300 Metern auch nur noch Schotter. Und ich habe mir gedacht, wir kommen doch nie an, wo fahren wir denn hier hin? Es kam nichts mehr, nur noch Wald, Wald, Wald und war mal mitten im Wald 20 Blockhäuser, ne? Ja. Ne? So war es da halt auch. Ja, so ähnlich war das hier. Also wirklich. Mit normalen Pkws, ne, die haben meistens vorne am Brunnen geparkt und sind zu Fuß durchs Dorf gelaufen, weil sie einfach das letzte Stück nicht mehr fahren konnten. Und wenn du da mit einem etwas sportlicheren Auto kommst, da wärst du nicht hingekommen. Also ich kann euch das empfehlen, guckt euch das mal an, das heißt Egge, also bei Elbingerode, und ich meine, das hieß Eggeröder Brunnen. Das muss man sich echt auf Google Earth angucken. Das ist beeindruckend, wo die da liegen. Oh ja, okay. Ja, bei Gelegenheit mal gucken. Also der Harz ist halt immer abenteuerlich. Aber ansonsten war es auch teilweise nicht so befriedigend, ne? Irgendwie hattet ihr teilweise ein bisschen Pech, ne? Also mit Jagd und so. Der erste Tag war echt genial, also auch cashmäßig. Da war ich echt schockiert, schon fast für den Harz. Also sonst habe ich da ja nicht so das Glück mit Caches. Mhm. Und dieses Mal war wirklich, also rund um Elbingerode waren auch die Caches da. Lost Place bei Heike war das erste Mal im Bunker überhaupt mit. Da waren tolle Caches. Also der erste Tag waren geniale Caches. Wandern toll. Wir haben am ersten Tag, glaube ich, 7,5 Stunden. Das war ein neuer Rekord, wieder gelaufen. Und die anderen Tage auch, bis auf einen, da hat's geschüttet, da sind wir in der Hütte geblieben. Und einmal, dann fingen die da an zu jagen. Ja. Und dann konnten wir da nicht hoch. Alles abgesperrt, alles dicht gemacht wegen Jagd, was ich in so einem Touristengebiet echt schwierig finde. Und auch nicht nur ein Ort, sondern nahezu der ganze Ostharz. Und da hattest du ja, also ich habe mal geguckt, auch so hier, so für unsere Region, findest du nirgends mal irgendwie eine Ankündigung im Internet oder so, wo du mal lesen kannst, wo ist dann wann Jagd oder so, ne? Ja. Das ist eigentlich. Hier steht das auf den Schildern bei uns wenigstens drauf. Das heißt, wenn du hinkommst, steht meistens, was ich hier kenne, in Rosengarten hier so, um unsere Ecke, dass da ein Schild steht. Und da drauf immer steht, was weiß ich, Jagd von Samstag bis Sonntag mit Datum runter. Nee, bei uns nicht hier. Also bei uns steht immer Treibjagd nur, und zwar genau dann an dem Tag, wenn es ist. Das heißt, wenn du dann geplant hast dahin, dann ist es irgendwie blöd. Ne? Also das mit Vorankündigung und Datum drunter siehst du hier auch nicht. Ne? Bei uns ja. Also hier war es sogar im Harz, war es 2 Tage. Also wir haben 2 Wandernadeln überhaupt nicht machen können, weil komplett alle Wege dahin gesperrt waren. Ja, und das ist natürlich blöd. Ne? Also ich sag mal, gerade in so einer Region, wo du halt davon ausgehen musst, die Leute wandern da halt, ne? Das ist nicht so gut. Der Harz, damit die Ökospinner sich nicht in den Wald vorsetzen und keiner schießen kann. Das kann sogar sein, das können wir sogar vorstellen, ja. Ja, aber wie jetzt, also auch, ich sag mal, ich glaube auch nicht, dass es hier großartige Ankündigungen in der Tagespresse gibt oder so. Also nee, es gibt gar keine. Ich habe das Touristenbüro dann angerufen, weil ich einfach wissen wollte, wo wir nächsten Tag dann jetzt mal wenigstens wandern können. Nee, die wussten es auch nicht. Ich sollte mal beim Amt sowieso, ach ja, ist ja schon zu, nee, denn ist schlecht. Und also der Harz, ne? Jahrelang ging es da bergab. Ich weiß, das ist ein Hahnenklee, das ist mittlerweile Lost Place, dieser ganze Ort, ne? Weil sie nichts gemacht haben über 30 Jahre. Mhm. Jetzt haben sie die Chance, weil sie wirklich im Moment überlaufen werden. Ne? Jetzt könnten sie wirklich mal was reißen. Und der Service im Harz für Touristen ist unfassbar scheiße. Ja, die denken alle immer noch irgendwie. Ja, die halten sich immer noch für König, habe ich das Gefühl. Genau, genau. Weil Hahnenklee, das hatte ich vor 2 Jahren war ich mit dem Junior-Zelten im Harz. Genau, und da hatte ich in Hahnenklee, habe ich auch gedacht, Junge, hier kannst du aber auch noch ein bisschen was machen. Ne? Also da ist noch Luft nach oben. Ne? Da kriegst du 2.000, 3.000 Euro mittlerweile Ferienwohnung zu kaufen. Wahnsinn. Und im Hotel. Also ja, weil die keiner, das ist alles Schrott. Da ist jahrelang nichts gemacht. Alles Müll. Da gibt es keinen einzigen Laden mehr in dem Ort. Das ist schlimm. Also wirklich, boah. Aber eine schöne Kirche haben sie. Daran ziehen sie sich hoch, ne? Ja, da haben wir sogar geheiratet. Echt? In der Kirche? Ja. Und jetzt cool. Pisst doch wieder eine Katze mein Auto gerade an. Ich muss eigentlich gerade wieder mein Luftgewehr mal eben rausholen und ihr mal helfen, wo der Haar hängt. Das war übrigens, da war der Junior, jetzt muss ich überlegen, das ist 2019 gewesen, ne? 2019, 2020, nee, 2019 war es ja. Da war der Junior ja quasi gerade mal irgendwie 6 oder so. Ja. 5. Und dann waren wir halt da, haben gezeltet und dann stehen wir da vor dieser Kirche, wo der sagt, ich möchte da rein. Dann habe ich ihn angeguckt und wir haben jetzt nicht so viel mit Kirche am Hut. Ich sage, was? Ja, ich möchte da rein. Und dann haben wir wirklich da 20 Minuten in der Kirche gesessen und er hat sich das alles angeguckt. Ich meine, das ist auch schön eigentlich, ne? Ja. Aber ich wäre im Leben, in dem Alter nicht drauf gekommen zu sagen, Papa, ich möchte in die Kirche. Nee, das hätte ich auch nicht, das stimmt. Graf Zahl schreibt gerade, ich war 1986 mit der Schule zur Klassenfahrt da in Handley. 2018 sah das immer noch so aus. Ja, das ich weiß, wovon du sprichst. Ich war mit 16, mit der 80er, das erste Mal selber hingefahren. Wir waren vorher schon da. Ja, ich muss so 1980 das erste Mal da gewesen sein. Und dann hatten wir da ja 40 Jahre eine Wohnung, also meine Eltern. Und da hat sich nie was getan. Das ist echt, also, boah, ist schon schlimm. Die Kirche ist wirklich das Einzige, was so geblieben ist. Aber der Rest da. Also ganz schlimm fand ich tatsächlich, wo wir gerade in Hagenklee sind, oben auf dem Boxberg. Ja. Diesen Jahrmarkt, den sie aufgebaut haben, ne? Ach, den kannte ich nicht mal. Da ist oben drauf, also wir wollten eigentlich mit der Sommerrodelbahn fahren. Ja. Das ging den Tag aber nicht, weil es war Sturm, so ein bisschen war windig und dann hatten sie Angst, dass die Äste da auf die, also war gesperrt, so. Ja. Dann sind wir da umsonst quasi hochgelaufen und also wir kamen da oben an und das ist oben auf diesem Plateau. Ein Riesenrad steht da irgendwie, ein Karussell. Ach, Scheiße, das kenne ich noch nicht. So, also das ist richtig kacke. Also da muss ich nächstes Mal hochlaufen wieder. Das war irgendwie überhaupt nicht meins. Und dann habe ich danach gesagt, na, zum Junior, der war natürlich enttäuscht, ne? Ja, und ich sag, pass mal auf, ich sag, dann fahren wir halt mit der Seilbahn runter. Ja, stellen uns da an und in dem Moment sagt er, ja, wir fahren nicht mehr, wegen Wind. Ich sage, oh. So, dann war halt wieder zu Fuß runter, war auch okay dann, aber da oben war ich echt, das hat mir überhaupt nicht gefallen, wo ich dachte, ey, wie kann man das hier so zulassen? Das sah auch aus der Entfernung schon, du siehst es halt von Weitem schon, das sieht nicht schön aus, ne, finde ich. Und also, ich muss auch dazu sagen, auch cash-technisch scheiße. Ja. Also Elbingerode kann ich dann, also im Harz ist das erste Mal, dass wir wenigstens ein paar gute dazwischen hatten, kommen wir nachher auch bei den Tipps noch, da kann man wenigstens cashen. Doch, ja, das würde ich schon sagen. Obwohl ich im Harz ja oft genug immer denke, ist auch Schiedigol, der Weg ist ja das Ziel da. Ja, ne? Aber klar. Wenn natürlich die Caches auch so nicht gepflegt sind, das ist natürlich auch mal schwierig, ne? Ja, also das war schon wieder so irgendwie beim Multi dann unter der Brücke und dann ist da so ein Tic-Tac-Dose mit 87 Logbüchern und alle schimmeln, ey, das roch schon fast, bah, wo ich denke, nee, das muss jetzt nicht sein, ey. Nee, weiß ich nicht. Harz ist nicht. Vielleicht habe ich auch immer nur Pech. Also ich will da gar nicht jetzt zusehen. Wie gesagt, wir hatten diesmal auch Lost Place. Dazwischen kommen wir nachher noch hin. War ganz okay. Mhm. Kommen wir nochmal zurück zum Brockenfrühstück. Kam ja noch der Tipp von Anonym. Der wollte nicht genannt werden. Ein Lok ist da drin. Ja. Ja, wir lesen es einfach mal vor. Schwierig, ja. Da wir für dieses Jahr bereits alles gebucht haben, werden wir am 18.12.21 zu unserem ganz eigenen Brockenfrühstück aufsteigen. Mal sehen, wie viele Lichter wir noch in aller Früh im Wald sehen. Smiley. Danke für den Termin im nächsten Jahr. Wir sind dabei und da wird es werden. Dahin ging's, genau. Genau. Und da wird es werden. Das ganze Gerüst aus Lügen und Angst ist am Zusammenbrechen. Warum tut man sich sowas an? Selbst wenn man so, also mach ja so denken. Wir hatten gestern auch hier wieder so ein, was war das eigentlich für einer? Der wollte, was will der bei uns machen? Ach, der Gärtner. Der soll vorne auf dem Hof was machen. Der erzählt uns dann auch erstmal von vielen Lügen und bis ich gesagt, komm, wir wollen gar nicht so genau, lass mal. Du sollst uns nur den Garten machen und ja. Nicht die Lunge reinigen. Das ist wirklich, also ich. Ja, ich weiß, ich habe heute, aber heute im Radio gehört, so ein paar Interviews von Leuten, ich glaube in Hamburg waren die vom NDR unterwegs oder so, und da laufen sie jetzt tatsächlich wieder hin und lassen sich vermehrt impfen. Ne? Also dann ja, doch einige jetzt so merken, Mensch, die eine sagt auch, ja, eigentlich habe ich ein bisschen Angst davor, weil das ist neuer Stoff und so, aber jetzt wird es ja doch irgendwie alles schwieriger und jetzt lasse ich mich doch impfen, wo ich dachte, ja, viele sagten ja vorher, na, so 2G und so wirkt nicht, doch, das wird wirken, so ein bisschen. So vielleicht 5% kriegen sie nochmal. Und die anderen, denen kannst du nicht helfen, wahrscheinlich. Ja, das denke ich auch. Die sind mehr schmerzbefreit oder beratungsresistent oder wie auch immer. Graf Zahl fragt gerade im Harz generell mit Dosen legen, ist der Nationalpark nur am Weg? Ich würde mal vermuten, ähnlich, wie es jetzt auch hier in der Lüneburger Heide ist, da sagt ja auch die Naturschutzbehörde, so direkt am Weg kein Problem. Nee, das kann ich nicht bestätigen. Wir haben da oben irgendwo eine Berge eingehabt und da waren viele Bäume umgebrochen durch Sturm. Und um zu dem Cache zu kommen, musstest du, ey, ungelogen, 500 Meter durch komplett umgestürzten Wald. Also das fand ich schon zu gefährlich, wo wir gesagt haben, nee, das lassen wir, das ist echt zu viel des Guten. Außerdem hat man da auch echt nichts mehr zu suchen, da führte kein Weg mehr hin. Und hatte ich auch so gelockt und der Runa, ja, nö, ist mir egal und so. Puh, echt, das kann doch nicht wahr sein. Da habe ich mich tatsächlich an die Review gewandt, die fanden das auch nicht weiter schlimm. Und dann habe ich mich tatsächlich mal an die Nationalpark-Ranger gewandt und gefragt, wie ist denn das? Da und da liegt ein Cache, das kann doch wohl nicht angehen. Und die schrieben dann, die haben nicht mal geantwortet. Ah, okay. Also das scheint im Harz wirklich irgendwie keinen zu interessieren, muss ich mal deutlich so sagen. Also das war schon... Aber das Zepter hat dir gerade einen Link geschickt und da steht drin, Wegegebot und Habitatschutz, das ist vom Nationalpark Harz.de. Speziell in Naturschutzgebieten und Nationalparken ist es nur erlaubt, Caches unmittelbar an Wegen zu verstecken, denn auch für Geocacher gelten Nationalparkregeln wie das Wegegebot. Natürlich, ja, das so. Steht da. Ja, aber theoretisch ist das ja so, dass dann der Reviewer halt dann eigentlich auch sowas. Ja. Ne? Ich finde also immer ganz, man sieht das mal, die haben so eine ganz gute Übersichtskarte, wo auch mal drin steht, was man da, wo man darf und wo man nichts verstecken darf und so. Gut, aber vielleicht hat das auch manch einer mal einfach schnell freigeklickt und das nicht gemerkt oder so. Kann ja passieren, ne? Ja, bloß, wie gesagt, ich habe mich drum gekümmert, weil ich das wirklich unmöglich fand da an der Stelle und das hat wirklich niemanden interessiert, also weder Reviewer noch Ich finde ja, also selbst bei uns hier in der flacheren Gegend, so 30 Kilometer südlich vom Wilser Berg ist es ja wieder flach, wenn du da 500 Meter durch den Wald stapfen musst, ist ja auch schon kacke. Ne? Aber ich sag mal, im Harz ist natürlich auch noch eine Nummer härter, was das Gelände angeht. Ne? Weil ich sehe gerade, also wie Rainer Wilk gesagt, so setzen wir das auch um. Ja, aber ist die Frage wieder, ist der Harz ist ja nicht nur ein Reviewer, vermute ich mal. Ne? Da sind doch wieder, ist ja ein ist ja Niedersachsen, das andere ist ja Sachsen-Anhalt. Vielleicht kommt das dadurch zustande, dass da einer ja, setzt das so um, der andere setzt das anders um. Und wer weiß, wie alt der da mitten in der Botanik war, ne? Wenn das so ein 2007er oder so ist. Dann ist das vielleicht ja, noch anders gewesen. Das war der auch. Also das war schon alles okay. Und ich hätte auch gar nichts dagegen gesagt. Bloß das war echt schon gefährlich da. Und ja. Ich fand es auch unmöglich, den dann da liegen zu lassen. Weil, wie gesagt, da hatte man auch nichts mehr zu suchen. Das war wirklich sehr eindeutig. Und das interessierte dann keinen. Und das, also das konnte ich nicht mehr nachvollziehen. Aber gut, ich sage mir immer, ich gebe das weiter. Wenn dann irgendwie gar keinen das interessiert, naja, dann bleibt da halt liegen. Also das ist jetzt auch nichts, wo ich mich irgendwie persönlich, ja... Aber die sind ja sowieso dann auch nicht so stark frequentiert, ne? Ich sag mal, wenn du schon 50 Meter vom Weg weg bist, ist das sowieso für die meisten nicht mehr erreichbar, ne? Doch, der war damals komischerweise gar nicht so wenig besucht, weil es halt ein Wanderweg war, vermute ich. Ah, okay. Aber schon, du hast natürlich recht, lange nicht so wie sonst. Also gar keine Frage. Was steht Johanneser Bergwiesen, der Eigentümer duldet keine Caches auf seinen Grundstücken. Cool. Ja, gibt ja immer so Bereiche, ne? Wo, ja, kann ich auch verstehen, ehrlich gesagt, wenn ich manche Kescher sehe. Es ist ja auch der Sachsenwald ist ja auch gesperrt, ne? An der Elbe da oben. Ja. Da wurde auch mal, irgendwann gab es auch mal Probleme, ne? Und deswegen finde ich, also gibt es so eine Karte, da kannst du gucken, wo du was machen kannst und wo nicht. Ne? Also den Tipp nochmal für Leute, die mal einen Cache legen wollen, also gibt da durchaus im Netz so ein paar Seiten, wo man mal gucken kann, wo auch von vornherein die Mühe sich gar nicht lohnt, da was auszubauen und zu legen und zu arbeiten. Da kriegst du es nicht freigeschaltet. Ne? Ja, und man muss auch einfach mal sagen, wenn es denn irgendwo nicht geht, dann lass es doch auch einfach mal. Mein Gott, also es ist immer dieses, ich will da aber einen legen, wo ich mir denke, Mensch, da will aber offensichtlich irgendjemand nicht, dass ihr einen legt, dann lasst es doch einfach sein. Mein Gott nochmal, es muss doch nicht jeder Schiss bedost werden, ey. Das ist doch... Ja, und vor allen Dingen ist es gerade dann, wenn es da auch nicht erwünscht ist, dann gab es vielleicht vorher schon mal Probleme, bevor der Newbie angefangen hat zu cachen, ne? Dass dann halt dauernd irgendeiner um die Ecke kommt und fragt, was machen sie denn da? Ne? Das ist ja auch irgendwie... Das geht ja auch auf den Sack. Ne? Ja, also manche sind Don Geilo. Das ist auch so eine, der ist auch wieder so eine Marke, der dann unbedingt das bedosen will. Kann ich mir richtig lebhaft vorstellen. Ja, also hast du von dem eigentlich schon mal einen Cache gemacht? Nee. Das kann ja auch qualitativ alles nicht so. Ich hatte irgendwo einen gelesen, wo er irgendwie aus dem Multi ein Tradi gemacht hat oder andersrum. Ich weiß gar nicht, oder habe ich doch einfach, jetzt muss ich ja glatt mal, nee, kann ich gar nicht so prüfen, doch, muss ich mein GSAK prüfen, ne? Im Nationalpark Harz sind Geocaches nur unmittelbar und jetzt geht mein GSAK auf und lest sich gerade vor den Chat. Erlaubnis ist einzuholen, Kontaktformular, ach guck, da geht's über ein Kontaktformular. Naja, mal eben gucken. Ich muss jetzt glatt mal kurz gucken und da gibt's von Placed by, ach so, da habe ich keinen Filter drauf. Da muss ich jetzt blättern. Das ist bei mir etwas länger. Naja, gut. Du hast ja auch erst 1600 oder 1700 Caches gefunden. Da ist ja, halt also bisschen, da muss ich sagen, so, da ist, da kommt GSAK dann auch schon mal immer ein bisschen, dauert das ein bisschen. Ich habe doch ein paar mehr, ja. Oh, bin ich, da bin ich einer von den ganz geilen Typen. So. Aber nicht, dass du dich dann immer D-Geilo nennst oder so. Ne? Das will ich, frage ihn, ob ich seinen Namen übernehme. Ja. Ich gucke, nee, ich habe, das ist DR, Drissfinder, Dreck. Dreck ist der ist schon tot. Wo ich hier gerade einen Link von Interceptor angeklickt habe, zu Caches in Sachsen-Anhalt und so. Ist eigentlich schon wieder Publish-Sperre in Bayern aufgrund der hohen Inzidenzen? Komisch eigentlich, ne? Ach, also, dass sie jetzt da so entspannt auch sind, ne? Die waren doch sowieso, die sind noch führen. Ne? Ich habe, nee, Don Geino habe ich noch keinen Cash von gemacht, also habe ich Glück gehabt. Ja, wer weiß, vielleicht auch Pech, ne? Ja, das könnte auch sein. Nee, noch nicht, aber irgendwann werde ich auch von ihm einen machen, einfach auch um zu gucken, um der Fairness halber mal zu prüfen, wie das so ist, ja. Was hat jetzt hier Graf 2? Ich wollte mit meiner Frage jetzt nicht euer Programm crashen. Achso. Was für ein Programm? Mit der Frage nach dem Publish im Harz. Achso, nein, das interessiert, ich vermute, das interessiert ja die Leute. Also das, nee, da können wir drüber reden. Ich habe selbst noch keinen gelegt. Ich habe sie jetzt gemacht und die ich gemacht habe, lagen eigentlich selten bis nie am Weg. Muss ich auch mal sagen. Okay. Oder sie waren so scheiße, wie erst diese geile Runde, die wir zum Schluss gemacht haben. Da hing, also obwohl scheiße kann man gar nicht sagen. Für uns war sie, ich fand sie schon absurd. Also das waren irgendwie wohl 10 Stück. Die hießen alle wie Fische. Wir haben nur einen Teil davon gemacht, die bei uns auf dem Weg zur Wandernadel lagen. Die hießen dann so Barbe oder so, ne? Und die hingen alle, ja, so auf 1,50 Höhe im Baum. Also, komplett umgetan. Wie ein Baum am Wegrand. Und da hing nur so ein Paddling in 1,50 Höhe. Das, und die ganze Serie sah so aus. Das fand ich schon, das hatte schon seinen ganz eigenen Humor, das Ganze. Also das war irgendwie, ja. Ja, aber da siehst du manchmal, ne? Also, manche interessiert es auch nicht, dass da irgendwas hängt oder so, ne? Obwohl viele Leute vorbeigehen, ne? Ja. Also, manchmal ist dreist einfach das Mittel der Wahl, ne? Komisch, ja. Dass es manchmal so funktioniert, ne? Ungetarnte Sachen. Ich frage mich auch manchmal irgendwie, hier dieser komische aus Hannover, der überall seine Caches legt, weil er seine Events überall mal gemacht hatte, der hat ja auch dann immer irgendwo in jedem Eventort mal irgendwo so ein Paddling in die Erde gedrückt, mit einem roten Deckel. Weißt du, da sitzt mitten in der Rasenfläche so ein roter Deckel, den siehst du wirklich schon von weitem und das interessiert kein Schwein. Also ich weiß, sonst guckt doch jeder hin, was ist das denn da? Nein, das Ding bleibt da immer liegen. Ne? Ja, das ist erstaunlich. Ne? Also, das habe ich auch nicht wirklich verstanden, also wie das so überlebt und dänische Tarnung, genau. Moonbox in die Düne gestellt. Das ist, ja, und dann am Baum gekettet. Ne? Ja, das ist auch sehr schräg. Manchmal ist das komisch, ja. Ich gucke gerade, das habt ihr ja den Link, wie man im Nationalpark Harz da den Kontakt wegen Caches aufnimmt. Und wenn man da draufklickt, kriegt man Seite nicht gefunden, Error 404. Also du siehst, das ist genau das, was ich meine. Da macht vieles stehen, aber in der Praxis habe ich nicht das Gefühl, dass das im Harz allzu viele Menschen interessiert, wie da gecached wird. Aber, genau, ich denke mal, die Reviewer werden das schon irgendwie so ein bisschen im Blick haben. Wenn nicht, dann spätestens, wenn sie die Folge hier hören. Ne? Genau, wie Katrin und Kerbi gerade schreiben. Dänische Tarnung, Moonbox in die Düne gestellt. Genau. Und das ist ja auch sowas, wo ich mal denke, also gerade da, wo wir an der Westküste waren, da sind ja auch wirklich viele Leute und auch die, wenn sie nicht cachen gehen, unheimlich viele, die ja auch durch die Heide- und Dünenlandschaft spazieren. Ne? Ja. Und du siehst da wirklich die Trampelpfade teilweise. Ne? Und das interessiert da kein Schwein, dass da irgendwas, also das juckt die gar nicht. Ne? Oder sie wissen schon, das kann natürlich auch sein. Ja, oder auch, wo war das, in Riebe? Ist ja wirklich eine schöne Stadt, aber da haben die wirklich die Paddlinge stumpf an die Rückenlehne von der Bank gepappt. Und zwar so, dass es auch wirklich siehst. Also, wo ich denke, ey, dann lass doch die Tarnung kommen, da brauchst du ja nicht mehr anfangen, in Bankfarbe zu streichen. Häng's einfach so hin. Einfach Zettel dran hängen, ja. Ja, genau. Also, genau. Und die waren auch nicht gerade neu, die Caches. Also, das interessiert ja keine Sau irgendwie. Ja, oder wirklich. Jeder guckt mal und sagt, oh, lass dich hängen, stört ja nicht, ne? Ja, wer weiß. Manchmal fällt einem nicht mehr allzu viel zu ein. Ey. Wobei Logbücher habe ich ja gerade irgendwann diese Woche von den Schlemmer-Cachern gelesen. Wollte einer genehmigen lassen, dass du mit Kreide auf dem Felsen irgendwo unterschreibst. Echt? Wo ich auch denke, ich sag mal, wie absurd wird's eigentlich noch? Am besten in so einer alten, denkmalgeschützten Höhle oder so, ne? Ja, genau. Da stehen dann Farbdosen, mit denen du das sprayen kannst. Ach, super. Oh mein. Ja, ja. Ja, es gibt schon komische, kranke Sachen, genau. Aber wenn man die mal wirklich auch an alle, also an Mann bringen lassen, was einen da stört, dann haben wir dafür das richtige Listing, wo ihr mal gucken könnt, wie man sowas macht. Dann legt man einfach ein Cache GC2M4QK. GC2M4QK. So wird in Deutschland Geld verpulvert. Und dann hat er ein Listing. Wie ist das eigentlich durchs Review? Ach, das hat er bestimmt wieder. Das hat er nachher geändert. Ah ja, wahrscheinlich hat er ohne Text eingereicht und dann nachgearbeitet. Was nee, der Reviewer hat ja auch geschrieben, lieber ohne das Listing ist seit dem Publish in Richtung Agenda entwickelt und entspricht nicht mehr den Richtlinien des Seitenbetreibers. Ich gebe dir 14 Tage Frist. Das Listing hatte ich unten, hatte ich weiter gar nicht gelesen, weil das Listing fand ich schon faszinierend. Das geht ja über zwei Seiten. Genau. Jammer oder wie soll man das nennen? Das ist so ein bisschen so wie Mario Barth deckt auf, in diesem Fall die Weinbergschnecke gedreht ab. Von der GEZ abgezockt und das ist unfassbar, was da für eine Scheiße drin steht. Ich habe mir tatsächlich den ganzen Teil davon durchgelesen, ist schon, ja. Also der schreibt tatsächlich hier über 10 Absätze, wo welches Steuergeld verschwendet wurde. Ja, Straßenmeisterei und herrlich. Also lohnt sich mal anzugucken. Wer gerne mal ein richtiges Gejammer lesen möchte, der geht auf diesen Cache und liest sich die Geocaching-Description durch. Schön finde ich, dass sie stehen bleiben. Genau, dass man das einfach lockt und er hat zumindest nicht irgendwie komplett alles wieder abgeändert und leer gemacht. Ne? Lässt es einfach stehen, weil er hat ja sich auch beschwert, wenn man schon mal nicht mehr seine Meinung äußern darf. Doch, darfst du, aber nicht im Listing. Ne? Genau. Das hat vielleicht der falsche Platz. Ne? Aber wir haben eben noch was übersprungen. Für die Leute, stimmt, hast recht. Die nicht mehr vom Sofa hochkommen, weil es draußen zu kalt ist. Ne? Die GIF-Events laufen ja. Und wer vom Sofa aus so ein bisschen das Souvenir abgreifen will, der kann sich die GIF-Filmchen auf YouTube angucken, glaube ich. Ich glaube, bei YouTube war das. Und bekommt dann am Ende das Souvenir für das GIF-Event, wenn er denn einen speziellen TB discovered. Ah, ich habe es gerade gelesen gehabt. Das ist ja das kam im Blog von Geocaching. Absurd, wird es nicht mehr. Genau, da steht halt drin, irgendwie fühlt es sich alles ein wenig anders an. Es muss Zeit sein für das Geocaching International Film Festival. Dieses Jahr gibt es zwei Wege, am GIF teilzunehmen. Entweder man geht zu einem Event. Entweder man geht zu einem Event oder die GIF-Filmrolle, auf der sich die 14 Finalisten befinden, wird ab dem 22. November 20 Uhr lokaler Zeit auf dem Geocaching-YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt. Schau dir die GIF-Filmrolle gemütlich zu Hause an. Das ist doch komplett bescheuert. Du kannst das GIF-Souvenir erhalten, indem du einen speziellen Trackable am Ende der Filmrolle discoverst. Das kannst du doch nicht glauben, so eine Scheiße. Ich werde sie mir tatsächlich darüber angucken. Ich werde sie mir auch angucken, weil ich schaffe es aus terminlichen Gründen, nächste Woche nicht zu einem Event zu gehen. Ich werde es mir trotzdem dann mal angucken, aber also. Wie hast du übernächste Woche? Ja, genau, übernächste, stimmt, übernächste. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt, ob man dann jetzt da tatsächlich nicht sagen kann, die Leute, die aufs Event kriegen, gehen das Souvenir, die anderen halt nicht. Ja, das finde ich. Das wäre halt der faire Weg, finde ich. Ja, finde ich auch so. Die Souvenirs werden halt sowieso, mittlerweile tackern sie ja einem wirklich die Souvenirs noch an den letzten Schnürsenkeln, ne? Also. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Diese Bergdinger da, das ist ja auch so eine, weiß ich nicht, ob es Regionen gibt, ist man jetzt auch Regionen mit Cachern, die regelmäßig cachen gehen, die dieses Souvenir nicht schaffen, ne? Also. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, ich habe das schon wieder voll aus Versehen. Ich weiß auch nicht. Ah ja, durch den Harz, genau, da hatten wir. Diesmal ist es aber immer ein bisschen mehr, obwohl wir ja im Harz nicht extrem viel, aber auch nicht wenig gecached haben, hatten wir das noch nicht voll, das zweite. Das erste kriegst du ja schon, wenn du umfällst, aber das zweite. Das erste kriegst du schon mit einem Tradi fast. Ja, genau, ne? Genau. Und das zweite hatten wir noch nicht dieses Mal, war ich ganz erstaunt. Ja, guck mal, ich gehe jetzt ja auch nicht so immens viel cachen, ne? Aber ich habe schon wieder 18.500 Punkte. Also ich bin wahrscheinlich den Berg schon dreimal hoch oder so, ne? Ja, ist schon. Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht. Ne? Ja, finde ich auch ein bisschen. Also ich habe gestern hatte ich mit meinem Chef geschnackt, der ist ja auch Cacher. Und der sagt auch, er versteht das überhaupt nicht. Die Labs, die nimmt er ja nochmal mit und so, aber das mit den Souvenirs, sagt er, das interessiert doch kein Mensch, der Kinderkram. Ich sage, da wundere dich mal nicht. Muss ich erstmal aufklären, dass das für manche, Doch, doch, da holst du doch mal die Kohlen aus dem Feuer. Wenn du sagst, heute gibt es ein Event oder heute gibt es ein Souvenir, dann gehen die Leute tatsächlich nochmal raus. Ja, ne? Das stimmt. Aber ich muss jetzt feststellen, wo wir gerade von Labs sprechen. Ich habe diese Woche musste ich tatsächlich von einem Stammhörer Hilfe haben, weil ich ein Lab nicht lösen konnte. Aber ja gut, ist es ja, entweder mache ich es morgens oder abends, vor oder nach der Arbeit. Und das war im Dunkeln, also an so einem Kunstwerk, musste man herausfinden, wo es hergestellt wurde. Ja. Und das war dermaßen klein da reingestempelt in diese Bronzekacke. Ne? Ich hatte Taschenlampe mit und ich habe das nicht gesehen. Und selbst auf dem Foto, was ich da bekommen habe, habe ich gesagt, nee, das habe ich ja auch gesehen, aber das ist nicht drauf. Sagt er, nee, guck mal, zoom mal ran, ganz rechts unten. Also, wahrscheinlich, keine Ahnung, real, vielleicht 2 Cent Münzen groß oder so, stand da so eine Prägestempelung drauf. Ey, an so einem Meter mal Meter großen Skulpturding, wie willst du das? Also, und heute habe ich es wieder gehabt, ich sollte irgendwo eine Ziffer und eine Zahl finden an der Treppe. Ich habe es nicht gefunden. Also ich werde zu alt, zu doof, keine Ahnung, zu blind, zu dumm, ich weiß es nicht. Irgendwas dazwischen, also irgendwas werde ich. Ne? Also ich kann auch schon Labs nicht mehr mittlerweile. Nicht nur 1,5er von der DT-Wertung, auch Labs kann ich nicht mehr. Da muss ich den Harz mal sehr loben, da gibt's eigentlich keine. Keine Labs? Nein, es gibt ein paar, aber also da, wo wir unterwegs waren, ich hatte dann ab und zu mal, ich hatte die diesmal nicht vorher, also im Urlaub hole ich mir die selten vorher mit rein und hab's diesmal auch nicht gemacht und hatte also auf Locus keine und hab dann irgendwann mal immer wieder so diese komische die App angeschmissen für immer 40 Kilometer bis zum nächsten Minimum. Ey, das war schon echt ein Witz. Also wir haben nicht einen einzigen Lab im Harz dadurch gemacht, das war wirklich, Ja, es ist aber auch nicht schlecht. Also dann geht ja auch mal ganz gut ohne. Aber jetzt, also ich nutze Labs tatsächlich im Moment ganz, ganz gerne, wenn es dunkel ist. Die kannst du einigermaßen noch machen. Ja, ja, klar. Die meisten zumindest. Nicht alle. Also im Harz ist mittlerweile bei uns wirklich Cache-Nebensache. Da geht es wirklich um die Wandernadel und die haben wir viel gemacht und die führen dich da auch an schöne Stellen. Also im Harz sind mir die fast lieber als die Caches. Da kriege ich durch die Wandernadeln bessere Sachen zu sehen, muss ich sagen. Ja gut, dann nimmst du halt mit, was auf dem Weg liegt. Ne? Ja. Das liegt ja immer irgendwie. Die Skywalker schreiben auch gerade, in braunen Lage sind 2 Labs. Ja, aber wir sind ja hauptsächlich natürlich durch die Wandernadeln irgendwo im Gelände unterwegs und da ist tatsächlich Wie viele Stunden habt ihr jetzt schon abgearbeitet? Von der Wandernadel? Diesmal waren es echt viel. Ich glaube, wir haben jetzt so 132, 133, so um den Dreh. Also wir nähern uns jetzt endlich mal der nächsten. Also das ist ja das Blöde da. Die Abstufung ist so schlecht. Genau, bis 50 kriegst du irgendwie einen Bembel nach dem anderen und dann musst du plötzlich bis 150, um den nächsten zu kriegen. Das ist wie bei Geocaching, ne? Erst schmeißt du die Souvenirs hinterher und dann weißt du gar nicht, wann du noch mal eins kriegst. Ja. Oh, das ist mittlerweile auch da, dann siehst du an den Nadeln die Leute echt mit Autos vorfahren teilweise, wo du eigentlich gar nicht hinkommst. Das ist genau wie beim Cachen so albern. Also wir machen die jetzt seit 2017, glaube ich, wir haben alle erwandert. Also wir haben jetzt 100, wie gesagt, 130 und ein paar zagt, also nicht viel. Und mehr will ich dann auch nicht. Noch nicht zweimal alle, 22. Nee, genau, da gibt's auch noch so. Ich glaube, der Rekord liegt mittlerweile, einer hat das in einem Urlaub gemacht oder was, oder in 50 Tagen oder was, wo ich denke, ja, aber dann brauche ich das nicht machen, da sehe ich doch nichts mehr, da bin ich doch nur noch am Bückeln. Ja, aber die ist wahrscheinlich mit dem Roller durch die Gegend gefahren. Oder? Nee, die ist das wohl tatsächlich erwandert und dann war das wieder in allen Zeitungen und ich glaube, darum ging es dann wohl auch. Also ist peinlich, mit dem Auto vorzufahren, ja. Mittlerweile haben sie es ja auch so umgestellt, dass es eigentlich nur noch 4, 5 Wandernadeln überhaupt von diesen 222 geht, wo du mit dem Auto hinkommst. Alle anderen musst du zumindest, ich sag mal, das Geringste sind so hin und zurück 1 Kilometer, aber dann wirklich steil. Also, ich wollte gerade sagen, so 500 Meter ist dann immer so die Strecke, die man braucht, ne? Ja, aber dann aber auch wirklich steil. Also dann da in Schwitzen kommst du. Also da, das ist mittlerweile so. Na, aber wer ja schon mal auf dem Wilserberg war, der ist ja, muss ja vom Harz keine Angst haben. Ne? Wie wir auch in der letzten Folge berichtet haben, kannst du die ja auch kaufen bei eBay mittlerweile. Ach, ja, stimmt, so diese Stempelbücher mit 50 vorgestempelten Letterbox, Wandernadeln, was immer das für einen Sinn macht. Also wirklich echt mir nur noch im Kopf. Wobei, ich habe mal ausgerechnet, spaßeshalber, das sind ja 222 Wandernadeln. Und am Anfang schaffst du noch so 4 bis 5 am Tag, wenn du jetzt wirklich 20 Kilometer wanderst auch. Und später werden es ja auch weniger. Das ist ja so, muss man so sehen, zwischen 3 und 5, je nachdem, wie viel Lust du zum Wandern hast. Und wenn ich so alles zusammenrechne, ne, dann komme ich aber schon locker auf einen 100er pro Wandernadel, den ich da ausgebe. Ja. Also Übernachtung, ja. Hinfahrt, Rückfahrt, also Benzinkosten. Ich muss da essen, trinken, wobei das habe ich zu Hause auch, aber so die Unterkunft ist halt das Teuerste. Ne? Und also alles insgesamt würde ich fast sagen, zwischen 20 und 25.000 Euro gibst du über die Jahre aus für diese Wandernadel. Also touristisch ist das schon ein kluges Geschäft, was sie da machen. Ja, und das ist natürlich dann aber nicht so klug, wenn man wenn man dann zeigt, dass man das auch in einem Urlaub schaffen kann. Ne? Ja, aber die Frau war extrem, wie gesagt, die hat noch berichtet. Also das, die ist wahrscheinlich auch gelaufen. Es gibt also Leute, ja, die hat Rucksack, die hat einen Rucksack aufgehabt, hat übernachtet in Pensionen, hatte sich das vorher durchgeplant und ist da irgendwie pro Tag 50 Kilometer oder was gelaufen. Also das ist schon ziemlich absurd. Da ging es einfach darum, in die Zeitung zu kommen. Also, ja. Ja, deswegen, dieses Stempelsystem ist ja also für Normaltouristen, die halt nicht cashen oder so, ist das ja durchaus eine gute Sache. Hier in der Heide haben sie es ja auch nicht immer versucht, aber jedes Mal, wenn ich so eine Stempelstelle mal irgendwo sehe, ist da kein Stempel mehr drin. Es wird halt irgendwie nicht so gut gepflegt und so, ne? Ja, und auch in Restaurants drin und so, damit ich da ja, auch genau, was essen gehe. Genau. Da, die haben es einfach zu auffällig gemacht, dass sie da reine Kohle mitmachen wollen. Da ist der Harz echt geschickt da, das muss man denen schon lassen. Aber war es jetzt im Ostharz eigentlich auch noch so, dass der Wald da auch so wegstirbt wie im Westharz? Ja. Ist auch so, ne? Ja. Also extremst, also das Problem war, hier war viel Wald weg, aber es war auch schon wieder welche am Nachwachsen. Mhm. Achso, Kleider sagt das auch gerade, stimmt, die Wandernadel-App, es gibt auch eine geile App für, die ist echt gut, die läuft leider aus, da sind sie noch am Prüfen, ob sie da eine Firma finden, die das übernimmt, die Programmierung, nur mal so am Rande eingestreut. Im Ostharz war auch schon vieles weg, da ist es aber schon, also, die sind schon praktisch etwas weiter, da sind die Bäume dann aber auch wirklich weg. Als wir letztes Mal da waren, so mehr im Westharz. Da das lag ja noch alles rum, ne? Und ja, da hatte ich ja ein Bild gemacht, da stehen die Bäume noch rum und sind tot. Also das ist noch viel schlimmer, weil da wird ja noch viel klarer, wie schlimm das eigentlich aussieht. Und wenn die dann weg sind, ist zwar auch nicht schön, aber das sieht nicht so schlimm aus. Schön war es aber auch nicht. Also Harz hat echt viel verloren, muss ich schon sagen. Und die machen auch einfach zu wenig. Also das ist für Tourismus, die kacken wieder ab, wenn Corona zu Ende ist, bin ich mir relativ sicher. Ja, so wie viele Regionen, ne? Also Dänemark habe ich jetzt die Tage gelesen, hatte irgendwie 17% mehr Übernachtung gegenüber den Vor-Corona-Jahren. Ja, glaube ich sofort. Und auch irgendwie, aber davon dann auch, glaube ich, ein relativ hoher Anteil, auch Neu-Dänemark-Urlauber. Ja. Und da haben sie ein paar Interviews und die haben gesagt, ja, wir können in Türkei können wir nicht. Also fahren wir jetzt hierher. Auch, genau. Ist zwar nicht so schön hier, aber irgendwohin musst du ja, ne? Ja, mit dem Arsch zu Hause bleiben geht halt auch, wenn man da nicht hin will, ne? Also, und das ist gut, das könnte natürlich im Harz, könnte natürlich auch sein, ne? Es liegt halt, ist es. Wir sehr merken zentral, dicht dran. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Wir merken das auch. Wir haben ja eine so ein Hotelzimmer in Goslar, das Hotel praktisch für uns vermietet. Das läuft wie Sau schon wieder. Das ist unfassbar, was da abgeht. Also, die Skywalkers schreiben gerade, vom Wurmberg kann man die Brockenbahn jetzt komplett sehen, wo man früher nur den Qualm sehen konnte. Das stimmt, an den Qualm erinnere ich mich noch. Ja. Ja, ja. Nee, Wurmberg, aber nur wenn es nicht schneit. Ich erinnere mich, als ich da letztes Dezember hochgelaufen bin. Also das mit der Bahn verstehe ich auch nicht. Also das ist einfach nicht mehr up to date, so eine Scheißbahn da durchlaufen zu lassen. Harz, ich verstehe. Tut mir leid, wenn wir diesmal ein bisschen Geocaching wenig haben und so viel Harz haben, aber verstehe ich auch nicht. Also ja. Naja, gut, das ist halt, die Leute erwarten das halt, ne? Weil jetzt irgendwann mal diese Bahn elektrisch hochfährt, dann fahren die auch nicht mehr mit. Ja. Dann sitzt wahrscheinlich vorne einer drin und macht immer so mit so Wattebüscheln oder so, macht halt immer so ein bisschen Rauch. Oder so, ja, ne? Aber dann sollen sie doch die Bahn abschaffen und dafür die erste Elektrobahn oder sowas haben, weißt du? Das ist dann auch noch wieder ein Gag und ein Hammer und so. Aber es wäre dann ein ganz anderer Schnack. Also, fährt da die erste elektrische Eisenbahn hoch? Ach, jetzt Kleider hat dir gerade was verlinkt. Die wollen am Torfhaus einen Holzturm bauen? Ja, damit der Turm höher, damit das der höchste Punkt ist und so ein Scheiß. Das habe ich auch schon gehört. Da streiten sich alle im Kreis um. Das mehr fällt dem Harz ja auch nicht ein. Wir waren ja jetzt da bei Elbingerode, ist ja jetzt auch diese Hängebrücke. Mhm. Und dann ist da die Slip-Anlage, wo du dich dann jetzt rüberfahren kannst. Ja, dann geh, ob ich da oben oder über eine normale Brücke gehe, so viel Unterschied ist jetzt auch nicht. Und dann kannst du dich da am Wasser, wie heißt das, am Stausee, kannst du dich runterlassen, abseilen lassen und solche Sachen. Das bauen sie da jetzt in jeder Ecke auf. Das ist doch alles, aber, die Jungs, da ist alles nicht nachhaltig. Ich glaube nicht, dass das, Ja, es gibt einen kurzen, die Leute wollen das, ne? Abenteuer und so, ne? Ja, genau, Harzdrenalin, ja, da. Genau. Das ist auch das mit der Seilbahn, wo du genau. Ich weiß nicht, ich finde es auch schon mal schwierig. Hier gibt es ja im Harz auch diesen Baumwipfelfahrt und so, haben sie ja hier jetzt dann in der Heide auch. Ja. Und da denke ich halt auch mal, ja, das ist ja irgendwie nett, aber ob das jetzt, persönlich finde ich das eigentlich nicht so geil, dass sie da in 20 Meter Höhe durch die Bäume so eine Stahlkonstruktion bauen. Ja. Ne? Ja. Hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Geschmackssache. Meinst du das nicht so? Mittel, ja. Sehe ich auch so. Sie sind bemüht, aber das finde ich viel. Wo man gut investieren kann, ist ja im Geocaching. Go. Genau. Und das wissen ja auch die Leute im Norden, im Süden, im Osten und im Westen. Und im was? Im Uracher Alb. Wo ist die Uracher? Oder wie wird das ausgesprochen? Das ist im Ermstal. Ermstal und Uracher Alb. Uracher Alb. Das ist zwischen Metzing, Bad Urach, Dettingen und wer weiß wo. Die haben nämlich im Namen der Nachhaltigkeit mal wieder richtig Steuergeld in die Hand genommen. Ist Steuergeld, ne? Erstmal, wo man es findet übrigens, das ist das wochenblatt.swp.de vom 28.10.21. Lohnt sich mal anzugucken. Die Seitenbedienung da ist echt skurril. Okay. Ja, auf jeden Fall haben die mit Steuergeldern, ne? Mit Steuergeldern, das hat gemacht das Landratsamt, haben die eine Geotour installieren lassen, und zwar die 17 Geotürle. Das ist also ein Schwaben wahrscheinlich, ne? Ja, ich bin ganz überrascht, weil ich habe gerade noch so einen zweiten Link von, also wer jetzt mal gerade gucken will. Das liegt zwischen Reutlingen, Metzingen und dem Lenninger Tal, wo man das Lenninger Tal sein mag. Aber zwischen Reutlingen und Metzingen, Intercept hat gerade noch so einen Link gepostet, der heißt www.quäldich.de, Region Urbacher Alb. Also klettern kann man da wohl auch. Oder Fahrradfahren ist das, glaube ich, was die da machen. Egal, wir sind ja beim Cachen. Im Namen der Nachhaltigkeit. Hast du es da durchgelesen? Ich habe es mal durchgelesen, ne? Also so mehr oder weniger quer gelesen, aber es wurde halt so ein bisschen erstmal darauf eingegangen, was Geocaching ist. Genau. Ist ja ganz gut, oder? Es gibt verschiedene Sachen und die Leute, die da halt Caches verstecken, denen werden halt quasi keine Grenzen gesetzt. Man kann verstecken, was man will. Das fand ich ein bisschen schwierig. Ja, absolut. Ganz so, ne? Gibt doch so ein paar Regeln, aber das wissen ja unsere Zuhörer eigentlich. Und irgendwann so ganz zum Ende kam ja auch mal raus, dass diese 17 Geotürles, für 15.000 Euro gefördert wurden. Nicht 20.000 steht doch hier sogar. Achso, 15.000, nee, 15.000 vom Auswärtigen Amt gefördert, die konkrete Umsetzung wurde vom Landrat und bla bla aus Mitteln der Bundesministerin, wie soll ich sagen, mit 20.000 gefördert. Ah. Ne, also es wurde sogar richtig groß. 20.000 gefördert für 17 Caches. Und wer hat die Caches gebaut? Dreimal dürft ihr raten. Genau. Also wenn ihr Geld noch von dem Urlaub wieder kriegen wollt, jetzt hat er. Genau. Jetzt hat er also 20.000 eingenommen. Jetzt könnt ihr fordern. Falls ihr wissen wollt, wo euer Urlaubsgeld geblieben ist, fahrt nach Schwaben, guckt euch die Geotürles an. Ein Cache davon gehört vielleicht euch. Ne? Aber ich lese gerade landschaftlich wunderschön und tolle Wandercaches. Eine unserer liebsten Gegenden in der White and Home Zone, schreiben gerade die Schlemmercacher. Und da ich deren Geschmack kenne, weiß ich, da muss ich die auch mir im Auge behalten. Obwohl sie vom GC-Profi aus Hannover sind. Aber das stört mich ja nicht. Also, der soll halt machen, was, aber ich finde die finanziellen Mittel dafür, ich sag mal, wer schon mal einen hochwertigen Cache gebaut hat, so mit dem Holzkasten vernünftig und so, ich sag mal, 100 Euro sind natürlich nichts, ne? Dann bist du schnell an Material los und so. Aber ich finde schon, die Summe da, das lässt man sich schon gut bezahlen. Ne? Weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt im ersten Moment auch gedacht, aber dann habe ich mir überlegt, das heißt, er legt da 17 Caches. Ne? Ja. Die muss er erstmal bauen. Das heißt, da hat er ja auch einen Angestellten für. Die ist ja auch nicht so billig. Also erstmal musst du sie gebaut haben. Dann musst du sie aufbauen, du musst sie dahin bringen. Vorher hast du die Verhandlungen. Danach muss er mit Sicherheit auch eine gewisse Pflege vermutlich machen. Aber das macht er ja nicht selber. Also die so wie ich das mitbekommen habe, wurden die Dinger verschickt. Und vor Ort hat sich jemand um den Aufbau gekümmert. Und auch dann wahrscheinlich um die Wartung, wie es häufig so ist. Okay, aber dann muss er sie trotzdem immer noch bauen. Also ob das so ein tolles Geschäft ist, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also da würde mich mal interessieren, ob da wirklich allzu viel kleben bleibt. Also das klingt, glaube ich, nach viel mehr, als es ist. 17 Caches, die ja auch eine gewisse Qualität haben sollen, sonst würden die ja nicht gekauft werden. Ne? Die bau erstmal zusammen. Also der Kasten da, das sieht natürlich alles nicht aufregend aus, aber du musst das Holz kaufen, du hast die Schrauben, also ich weiß gar nicht, ob das wirklich gut bezahlt ist. Da bin ich nicht so sicher. Naja, ich sag mal, also so wie ich ihn einschätze, wenn es schlecht bezahlt wäre, würde das nicht machen. Oh, da bin ich nicht so sicher. Ja, gut, okay. Also bei ihm bin ich da nicht so. Ja, aber ja gut, ich weiß nicht. Die Frage ist ja auch, hier steht ja auch nur drin, dass es mit 20.000 Euro gefördert wurde. Ne? Ja. Die Summe, die er gekriegt hat, wird höher sein. Ne? Ja, aber er muss das auch noch versteuern. Also, ich will jetzt gar nicht sagen, dass er wenig verdient, um Gottes Willen, aber ich weiß nicht, ob das alles so ein lohnendes Geschäft ist, wenn du auch noch angestellt bist. Also das ist ja... Bis du so weit bist, dass das Geschäft in Gang kommt, überleg mal, wie viele Stunden der da reinsteckt. Und dann überleg dir mal den Stundenlohn. Das weiß ich eben nicht so. Ja. Das Captain Kriegsturm zum Beispiel schreibt auch, das wird schon unterm Strich was hängen bleiben. Ja, aber hast ja mal gesehen, einmal Corona und die kommen da in finanzielle Schwierigkeiten und kriegen Überbrückungskredite und was weiß ich nicht, weil sie kein Geld mehr haben. Ja, ich weiß nicht, ob da so viel hängen bleibt. Ich bin da nicht so sicher. Und ja. du hast ja so einen Auftrag auch nicht jeden Tag. Das heißt, davon musst du auch ein bisschen mehr als einen Tag überleben. Ja, das stimmt. Die Geotouren, sind ja auch an gewisse Voraussetzungen geknüpft. Ja. Das kann sich jeder einfach eine Geotour da irgendwo hinbasteln. Ja. Muss ja auch schon ein bisschen was dahinter stecken. Das heißt, du kannst ja nicht in jedem Ort sowas machen. So, also vielleicht rechnet sich das auch, aber ich will einfach nur sagen, da würde ich ihm nicht immer gleich so also viele unterstellen, immer gleich sonst was. Ich wäre da immer vorsichtig. Ob das ein lohnendes Geschäft ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde es nicht machen wollen. Nee, wenn man so ein bisschen mehr darüber nachdenkt, wahrscheinlich... Ja, die Arbeit, dann geht auch noch was kaputt, dann musst du vielleicht nochmal was nacharbeiten und so. Puh, das ist schon ganz schön auf Kante gestrickt. Aber andersrum hat er natürlich kaum Konkurrenz in Deutschland. Ne? Im deutschsprachigen Raum, glaube ich, ist es die einzige Firma, die es anbietet. Ja. Ne? Also von daher, denke ich mal, wird er wahrscheinlich was auf den Tisch legen und sagen, hier, dafür mache ich das. Ne? Ja, Mika schreibt auch nochmal, das stimmt, GC will ja auch noch Geld haben für die Geotour. Stimmt, ja. Auch stimmt. Das kommt auch noch dazu. Also, oh, in Harburg hat er auch schon einen Lab in einem Museum. Ja, das stirbt. Die habe ich gemerkt. 10 Stationen sind das. Ich sage das jetzt mal so, also ganz vorsichtig formuliert das mal. Die kann man auch von draußen machen. Die sind also sehr großzügig eingestellt, die Entfernungsangaben dort. Aber guck mal, Cache-Empfehlung für die Schwäbische Alb. Alle Caches von Border. Okay. Klicken wir jetzt mal einfach kurz drauf hier. Ja, genau. Lieber Interceptor, bitte gleich mit aufnehmen. Wenn na gut, der hat auch 229 versteckt. Da wird es jetzt sportlich, ne? Oh, auch ja. Ein paar Events dabei und so, ja. Okay. Ja, trotzdem. Die nehmen wir mal auf. Guck mal, der ist seit 2003 dabei, der Border. Den Owner nehmen wir auf jeden Fall mal auf da. Das ist sehr gut. Weil ich weiß, die beiden, ich kenne deren Geschmack, den kann ich vertreten, da sage ich, dann ist der in Ordnung. Ja, okay, cool. Das heißt aber, die Labs, aber muss schon vor dem Museum stehen, ne? Oder? Ja, also ich habe das dann so gemacht, dass ich tatsächlich in der Mittagspause den Tag hatte ich frei, bin mit dem Fahrrad von hier nach Harburg gefahren, die 20 Kilometer, da habe ich Heike noch besucht im Rathaus, bin dann 100 Meter rüber zum Museum und hab davor gestanden und die dann mal kurz erledigt. Okay, also ist nichts fürs Sofa zu Hause, ne? Nein. Oh, ja. Naja, wenn man die Antworten hat, schon, aber... ja. Ja, okay, ja. Nein, ich fand's einfach doof. Ich finde das immer schrecklich, weil ja, und wenn ihr euch vorne am Eingang als Geocacher zu erkennen bleibt, dann dürft ihr auch billiger rein. Das heißt, ich muss dafür bezahlen, für die scheiß Lab-Caches da. Also ich muss auf jeden Fall Eintritt zahlen. Ja, und dabei sagen die Guidelines ja, du solltest die eigentlich die meiste Zeit des Tages machen können. Ja, ne? Das war auch so mein Gedanke. Wobei wir, das können wir jetzt schon mal vorziehen, dann auch schon mal während beim GC9 CVZ0, der Algen-Adventure-Bonus. Da gab es ja dann auch ein bisschen Kritik. Ja. Da hat mich jemand gelockt und gesagt, Achtung, konstruktiver, kritischer Lock mit einem Anteil Lob. Diesen Bonus fand ich automatisch am Ende des Adventure Labs. Dieser Mystery ist genauso wie die Station des Adventures sehr gut gemacht und alle einzelnen wären als materielle Caches jeweils einen Favoritenpunkt wert. Wäre nicht die Sache mit den Abstandskonflikten, denn an einigen Wegpunkten wäre kein Platz für einen materiellen Cache gewesen, da es dort bereits welche gibt. Das ist das Gute an den Advanced Labs, da gibt es keine Abstandskonflikte wie früher. Ja. Hier sind aber recht aufwendig gestaltete materielle Wegpunkte zu einem Adventure Lab zusammengefasst, was gegen die Richtlinie des Seitenbetreibers verstößt. Punkt 2.4, es werden keine physikalischen Objekte oder Behälter platziert. Das ist nicht falsch zu verstehen, beziehungsweise bietet es keinen Spielraum für Interpretationen. Ein weiterer Verstoß liegt vor, da es für ein Mystery laut Richtlinien zwingend vorgeschrieben ist, dass Koordinaten vorgegeben werden oder man zum Erreichen des Caches diese erhält, um zumindest einmal das GPS zu benutzen. Beispiel, reicht man ein Mystery mit dem Bild eines Objektes ein und schreibt, finde das Objekt, findest du auf den Cache, lehnen Reviewer das ab. Es muss eine Formel vorhanden sein, um das GPS zu nutzen. Da auch das in diesem Bonus nicht der Fall ist, zeigt es Uneinheitlichkeit der Regelanwendung. Ja. Und dazu hat aber der Kollege Flieger sich in seinem Podcast geäußert, was hatte ich geschrieben, glaube ich, am 29.10. Ja. oder so irgendwie, und hat gesagt, ja, das ist wohl so, aber es gibt auch Promotion Adventure Labs, die muss man bezahlen und dann darf man mehr machen. Genau. So. Wobei ich gerade mal im Chat lese, das ist ja ganz interessant, weil es ja dazugehört, Graf Zahl schreibt gerade, um das etwas mit Kosten zu untermauern, Groundspeak nimmt für 10 Labs eine Jahresgebühr von $300. Siehst du, die sind dann schon mal weg. Ja, eine Jahresgebühr. Ja, trotzdem, aber die sind erstmal 10 für 10. Ja, und das sind also, ne, dann lässt du die 5 Jahre liegen, hast du $1,500 an der Backe, ne? Ja, wenn sie lange liegen, ist ja. Ja, ja, ist schon teurer Spaß. Also. Ja, ja. Das ist aber tatsächlich die Frage dann, also der Flieger hat dann gesagt, also das kommt ja nicht für jeden in Frage, solche Promotion Labs zu machen. Und ich habe das mal ein bisschen gegoogelt, da kann ja auch nicht jeder. So wie ich das gesehen habe, musst du für sowas dann quasi Promoter sein von Groundspeak. Du musst dich aber wahrscheinlich irgendwie anmelden und wahrscheinlich auch eine Gebühr zahlen, dass du etwas mehr darfst. Ne? Ja, kann ich so verstehen. So, ne? Und ja, aber hier ist es ja tatsächlich so gewesen, dass bei dem Bonus, wo auch irgendwie anscheinend kommst du zum letzten Lab, auf einmal hast du ein Logbuch in der Hand. Ja, also ja, seine Caches sind da immer, also ist nicht so ungewöhnlich. Ich weiß nicht, hat die bestimmt schon gemacht, wäre mal interessant zu wissen, ob das wirklich so ist, dass er auf einmal das Logbuch auf einmal quasi in die Hand fliegt beim letzten Lab. Ne? Ja. Ja, er hat so seine ganz eigene. Oh, was gibt's jetzt mit Kohlensäure? Ja. Nicht nur das Atmen. Ich habe vorhin schon mal eingegossen, das hat keiner gehört. Ne? Nee, diesmal war es besser. Du bist auch manchmal lauter und leiser. Nimmst das Mikro immer weg von dir? Oder? Nee, das hängt immer auf einer Höhe. Das ist komisch, ne? Ist egal. Grafzahl schreibt gerade, alle Tafeln, die dort auf der Runde liegen, sind so gestaltet, dass sie nicht für GC gelegt sind und auch für Muggel interessant sind. Ah, okay. Achso, die haben sogar extra Tafeln nochmal aufgestellt für den Lab. Ich hätte jetzt gedacht, die haben irgendwelche Tafeln genommen, die vor Ort sind und haben die ein bisschen angepasst. Ja, hätte ich auch erwartet. Ja, gut. Wobei, wie gesagt, also mal ganz, also das gegen seine Caches würde ich auch nie was sagen. Ich glaube schon, dass die qualitativ hochwertig sind. Das ist halt immer die Regelauslegung, die manchmal ein bisschen seltsam ist. Aber ja, ja. Naja, wollen wir nicht so sehr auf ihm rumhaken, hat er genug schon gekriegt. Genau. Das fiel mir auf. Ja, das war auf dem Weg in Harz, genau, was ich immer mal. TB-Hotel zur Erfrischung. Der Name, GC8F5BY. GC8F5BY. Jetzt mal vorweg. Da hat der Owner was Hübsches gebastelt. Der gibt sich Mühe. Also nichts gegen den Owner. Gar kein, überhaupt kein Thema. Ich finde übrigens die Owner ganz nett, ne? Kennst du die? Nee, aber die heißen ja wie Stroika, Stroika Junior und Kollege Bratwurst. Kollege Bratwurst, ja, finde ich sehr gut. Ja, ne? Das ist schon der Name. Und da hatte ich dann mal irgendwann, wir haben da angehalten unterwegs und ja, du solltest irgendein Rätsel, ich habe mir nicht mal den ganzen Text durchgelesen, muss ich mal ehrlich zu. Da steht, wohlgemerkt, ein TB-Hotel, also was man eigentlich so beim Vorbeifahren im Abgreifen machen sollte. Dafür sind die TB-Hotels mal gebaut worden. Aber er hat dann gleich ein Schloss vorgehängt. Und um das Schloss aufzukriegen, müsst ihr ein kleines Rätsel lösen. Ne? Sagt eigentlich schon alles, warum ich das scheiße finde. Ursprünglich sollte es eine Klingel geben, die den von Stroika Junior gesponserten Zauberstab bedient. Leider habe ich die Platine kaputt gelötet, sodass der Klingelton als Hint für den Code nicht mehr funktioniert. Ihr sucht den Vornamen einer kleinen Hexe. Wenn ich sofort eine Idee hat, kann es hiermit probieren. Hex. Und dann kann man da hinklicken und dann kommt man irgendwo hin, was weiß ich. Und so wird Audio vorgespielt. Solltet ihr damit nicht weiterkommen und bla bla bla, dann hast du noch einen Hint und noch einen Hint, kannst irgendwo hinlaufen. Und es kommt, wie es kommen muss. Er hat nämlich Kreuzschlitzschrauben benutzt. Ich brauchte mir nicht mal die Mühe machen, mein Werkzeug rauszuholen, weil die Schrauben kaum noch drinne hingen. Also ich habe auch ein Werk, sucht einfach mein Log, denn da habe ich ein Bild dran gehängt, da könnt ihr das wunderbar sehen. Alle drei Schrauben hingen auf 7:30 schon aus dem Schloss raus. Ich habe sie dann wirklich mit den Fingern rausgedreht, weil sie kaum noch hielten. Hab das dann auch alles aufgemacht. Also, wohlgemerkt, das Ding macht niemand, diese Rätsel, sondern wirklich. Und macht das auf und da drinnen sind so Schubfächer. Und es waren auch einige wenige TBs drin und ganz viele Bugs, nenne ich sie mal. Also, ernsthaft, zwei große Schubfächer voll mit, wie heißen die? Ich gesehen. Asseln, Kellerasseln. Kellerasseln, genau. Voll mit Kellerasseln. Die Hälfte lebend, die Hälfte tot. Also sowas Ekelhaftes habe ich wirklich überhaupt noch nicht gefunden. Also man sieht das auf dem zweiten Foto, das ist ja reingestellt, auch wunderbar. Zwei Boxen übereinander und wirklich reichlich aufgefüllt mit diesen scheiß Kellerasseln. Ist das eigentlich, ist das so ein alter Kühlschrank oder was ist das? Was er da hingehängt hat? Ja, sowas in klein. Ich glaube, es war eher so ein Spielzeugkühlschrank. Ah, okay. Da ist wahrscheinlich von Junior wahrscheinlich genommen worden, schätze ich mal. Das war auch so ein Plastikgehäuse. Die Schrauben, das Plastik war schon ausgejackelt. Die eine Schraube griff schon gar nicht mehr. Das Ding wurde so oft vergewaltigt. Da gebe ich ihm auch selber Schuld. Wenn du als ein TB-Hotel sowas ranmachst und dann Kreuzschlitzschrauben benutzt, sorry, da darfst du nichts mit anderen machen. Aber für die Pflegezustand kann ich ihm keine Schuld geben, weil wenn du dir die Loks anguckst, 50 Loks rückwärts, ne, alle, oh, gut gefunden, toll, hat Spaß gemacht, so, haben wir aufgekriegt, ja. Was sind das mittlerweile für Arschlöcher? Das ist kein Schnitt mehr durch die Gesellschaft, sondern das ist ein Schnitt durch einen Haufen Arschlöcher. Ja, das ist ja mal das grundsätzliche Problem, ne? Dass kaum einer mal irgendwie mal negativ lockt und sagt, Mensch, hier ist aber irgendwie nicht so, ist was abgebrochen, ist was leicht undicht oder so. Kommt da ganz selten. Ich sehe gerade, ich habe übrigens gar keine Mail gekriegt, dass irgendeiner Great Story angehakt hat. Nee, ich auch nicht. Ich habe neulich irgendwas gelockt. Ja, und das hat einer Great Story und ich kriege auch keine Mail dazu. Kriegt man wohl nicht mehr. Ja. Na super, ein TB-Hotel mit Schnick und Schnack und Verschlüsselung und Schloss 1 und 2. Genau, das ist davon ab. Also das finde ich auch scheiße, aber trotzdem, also ich kann doch zumindest mal schreiben, dass da was ein Problem mit diesen Viechern drin ist. Aber gar nichts, ehrlich. Aber er hatte ja irgendwie, da war ja ursprünglich in den Fächern war was zur Erfrischung drin. Vielleicht sollten die Viecher jetzt auch zur Erfrischung sein. Ja, dass man die dafür kauen kann. Lutschen also so, ne? Ich habe das auch ziemlich deutlich gelockt, dass ich das nicht dem Owner vorwerfe, sondern dass ich diese Cacher alle feige finde und die nächsten loggen wieder, alles ist in Ordnung. Wo ich auch dachte, ihr merkt doch die Einschläge nicht mehr. Und der Owner selber hat mich sogar angeschrieben noch, einen Tag später. Moin, danke für deinen ehrlichen Log. Werde in den nächsten 2 bis 3 Wochen leider nicht zur Wartung vorbeikommen, aber dann ist eine größere Runde fällig. Viele Grüße, Peer. Also, der hat sich in Anführungszeichen echt noch gefreut, dass überhaupt mal einer ihm mitgeteilt hat, was für ein Pflegezustand sein Hotel da eigentlich im Moment ist. Ja, hier, also Luna Schaf hat auch nochmal am 4.11. was gelockt, mit Krabbelfiecher vielleicht mal reinigen. Ne? Also ja, da, klar. Ne? Ja, wenn der Erste das so genau, das jetzt gemacht hat, mal lockt, ja. Ne, dann machen das welche. Aber ansonsten, unfassbar. Also wirklich, das finde ich wir machen mal einen Aufruf oder wie immer, mein Gott, aber bitte, wenn ihr sowas habt, dann lockt das doch. Man kann ja auch freundlich reinschreiben, dass man das dem Owner nicht vorwirft und so, aber dass er vielleicht mal gucken sollte. Ja, und hier sieht man ja wieder das beste Beispiel, er hat es gar nicht mitbekommen vorher. Deswegen macht es manchmal Sinn, einfach auch mal den Hinweis zu geben und vielleicht auch tatsächlich mal einen NM-Block zu machen, ne? Ja. Absolut. Die Skywalkers sind out. Die haben auch ein Final aufgemacht, wo das ziemlich hoch über Kopfhöhe hing, steht gerade im Chat deswegen. Und haben die Klappe aufgemacht und da kamen so gefühlt 100 Ohrkneifer raus, so ein bisschen wie Dschungelcamp. Ach, ich weiß genau, was sie meinen, ja. Übrigens, Handicap. Du brauchst nicht immer stumm schalten, du kannst hier drin sowieso nicht sprechen. Ja, also echt so ein Aufruf. Wenn ihr sowas habt, dann gebt doch den Owner eine Chance, teilt sie mir. Ich weiß, es gibt auch Arschloch-Owner, ja. Oder eben zumindest sagen, nennen wir sie nicht Arschloch-Owner, nennen wir sie mal anstrengende Owner. Ja, aber ich wollte gerade sagen, denn wenn sich der einer darüber mokiert, dann kann man ja sagen, tut mir leid, wusste nicht, dass du schon wusstest, oder wenn es dich interessiert, dann archivier das Ding. Ne? Naja, es gibt manche so. Gut, bei uns liegt es natürlich auch am Podcast. Wir sind halt immer so ein bisschen Reizpersonen, vermute ich mal, dass es daran liegt. Ich hatte vor kurzem in der Nähe der Arbeit einen Cache, wo du mit der Angel ran solltest. Mhm. Also erst bist du hin und hast auf dem Baum mit dem Biltema, hast du dir Angelschnur runtergeholt. Du wusstest ja vorher nicht, was drin ist. Ne? Als du es aufmachst, hast du gesehen, Angelschnur. Und daneben ist dann so eine Brücke und dann sollst du die Magneten ins Wasser schmeißen und dann den Cache da rausziehen. Ja. Und ich habe das dann auch probiert, habe das da runtergeholt, habe da wirklich Viertelstunde geangelt und der griff ab und zu ein bisschen, aber kam nichts hoch. Also ich habe nichts rausgekriegt, egal was ich auch versucht habe. Und den hatte ich auch gelockt. Ja, alles gut, aber ich habe leider magnetisch da. Oh, und dann kam gleich der Owner sofort am Abend noch eine Reitnote. Ja, da muss man sich auch mal ein bisschen Mühe geben und ein bisschen Zeit nehmen. Und das ist, also der verschwindet nicht, den kriegt man da immer raus. Wo ich dachte, oh ja, super. Da habe ich gedacht, gut, vielleicht mag er mich auch nicht wegen Podcaster, kann da alles sein. Ein oder zwei Tage später die nächsten, ja, wir haben ja auch nichts gefunden. Ja. Ja, komisch. Dann kam eine Wartung. Ja, naja, war ein bisschen verhakt, aber man muss, wo ich denke, ohne, seid doch froh, wenn euch einer darauf hinweist und werdet doch nicht gleich zickig. Ich habe das auch wirklich höflich geschrieben, weißt du? Das ja, die sollen dann einfach mal, also ich finde aber, das kann gar nicht passieren. Das kann gar nicht sein. Die muss man so rauskriegen. Ne? Und dann stellen sie immer fest, oh, war doch einer vorher so dämlich. Ja. Und hat es nicht so zurückgebaut, wie es sein sollte. Ja, ne? Ich hoffe in dem Fall tatsächlich mal, dass es vielleicht auch einfach war. Du weißt ja selber, wir sind durch den Podcast auch bei manchen umstritten. Ja, ich hoffe, dass es daran lag. Aber es gibt solche Ownern, muss man dann akzeptieren, dann ist das so. Lasst euch davon nicht unterkriegen. Wenn ihr was habt und da ist was nicht in Ordnung, dann lockt das auch. Dann gibt es wenigstens die Chance, dass der Nächste dann wieder einfach auf den gepflegten Cash kommt. Ja, genau, wie Hoja schreibt. Einfach mal Mühe geben. Genau. Nee, also wie gesagt, als Owner vielleicht auch einfach mal hinnehmen die Kritik und erstmal gucken, bevor man sich dazu äußert. Kann genau. Auch mal klug sein. Genau, und wichtig ist mal, aber wenn jemand sagt, es ist ja irgendwie ein Problem da, sich auch um den Cache zu kümmern. Ja. Weil sonst hast du mich das Problem, wie bei GC1 TXVJ. GC1 TXVJ. Mein Lieblingscache dieses Mal. Mitten im Nichts. Ja. Da hat nämlich, also der Cache wurde ganz gut irgendwie besucht. Und dann hat Pilgrim72 dann gesagt, mit seinem Foundlog, hier kam ich auf meiner Wanderung aus dem Naturschutzgebiet in Richtung Fasshöhlen vorbei und habe einen Abstecher zu dieser Dose gemacht. Da dies hier augenscheinlich Geomüll ist, habe ich die Dose vorerst mitgenommen. Manche Owner melden sich ja überraschend nur noch. Dann hat er noch eine Note dahergehauen. Der Owner ist offenbar inaktiv. Letzter Fund 28.09.15. Zuletzt besucht 9.08.2017. Nie gewartet. Deshalb habe ich die gammelige Dose eingesammelt und hat dann noch direkt einen NA-Lock dahergehauen. Ne? Worauf sich die Ownerin, ich muss mal im Great Story erstmal anklicken. Darauf hat sich die Ownerin Lobomerle gemeldet. Der Cash wird regelmäßig, davon mal ab, dass sie nicht weiß, wie Cash geschrieben wird, aber egal. Ja. Wird regelmäßig angesehen. Die Dose ist vor circa 7 Wochen ersetzt worden. Da eine Dose bei diesem Wetter in dem Bereich schmutzig und nass ist, ist völlig normal. Ich warte, dass die Dose wieder in den Ort gestellt wird. Sie können doch nicht einfach eine Dose einsammeln und mitnehmen. Mir fehlen die Worte. Das kann ich auch verstehen. Da hat er, der liebe Pilgrim, als Not geschrieben, moin, deshalb sollte man laut Richtlinien hin und wieder Unerwartungslogs posten, damit vermeidet man solche Missverständnisse. Die Begründung habe ich unten geschrieben. Dass der Eindruck entsteht, hier lege ein Zombie, ist nachvollziehbar, Fragezeichen. Selbstverständlich bringe ich die Dose bis zum Wochenende getrocknet wieder an Ort und Stelle und gebe den Laut. Aber ich freue mich, dass es hier noch ein Lebenszeichen gab. Und das finde ich so armselig. Der hat einfach Scheiße gebaut. Der hat einen Cache eingesammelt, der noch aktiv ist. Sorry, aber er hat einfach und schlicht und ergreifend Scheiße gebaut. Und anstatt einfach mal zu sagen, ja, da habe ich einfach Scheiße gebaut. Nein, Pflichten des Cache-Owners, Wartung, Posten. Nein, muss der Owner nicht. Ist alles Quatsch. Du hast einfach Scheiße gebaut, Junge. Das finde ich so armselig. Ehrlich. Ich frage mich auch ganz ehrlich, wie kommt man da drauf? Also wie kommt man auf die Idee, einen Cache mitzunehmen, wo man sagt, naja, aber hier wird doch nie eine Owner-Wartung gepostet. Ich meine... Also wie man darauf kommt, kann ich schon verstehen. Also ich würde sowieso nie einen mitnehmen, aber ich kann darauf verstehen, wie man darauf kommt. Man guckt nochmal nach, wann war der Owner das letzte Mal angemeldet, und App sei Dank, heutzutage war der vielleicht auch ein Jahr lang nicht angemeldet oder so. Also. Ja, aber das ist ja auch ein gut frequentierter Cache. Ja, der ist 13 Jahre alt, aber da können wir ja schon, ich sag mal, irgendwie so einmal im Monat kommt da schon immer mal einer vorbei. Ne? Ja, vor allem bevor ich den einsammle, ja, mail ich dann die Owner mal zumindest an. Also das geht gar nicht. Oder ich, wenn ich keinen Bock habe, das zu machen, dann mache ich einen Need Archive. So. Und dann gucke ich, entweder meldet der Owner sich dann ja, oder er lässt es sein. Die sind dann zwar auch oft zickig, aber trotzdem, sie melden sich und dann ist das alles sauber vom Tisch, oder sie melden sich nicht, dann wird er irgendwann vom Reviewer dicht gemacht und dann kann ich den immer noch einsammeln. Ja, aber dann müsste er wieder extra hin und kriegt keinen Punkt dafür. Ja, ne? Das stimmt. Ja. Na, und mit einem Mix heißt ja auch eher, dass der so ein bisschen weiter weg ist. Ne? Ja, aber das einfach einzusammeln, no-go, also das ist wirklich... Deswegen immer wichtig, wenn ihr mal zu einem Cache guckt, immer mal schnell nochmal ein Owner Maintenance locken. Oh, ne? Ich kann mir den nicht mal angucken. Das ist wieder so einer, der sich auf keinen Fall selber fotografiert. Einer von den ganz Geheimnisvollen. Ist das so? Ich habe gar nicht. Ja, ich gucke gerade mal so durch und da ist irgendwie, ist immer so Bilder, wo er nicht drauf ist. Ah, okay. Das ist. Wie hältst du das eigentlich mit Bildern? Machst du oft welche oder gar keine? Oder? Selten. Ich mache relativ selten Bilder. Ja. Ich will mal gerade mit mir selbst gucken. Also natürlich, wenn du so für einen virtuellen, ne, da. Ja gut, das ist klar. Das da mache ich dann aber irgendwie hauptsächlich ein Bild, sag ich mal, wo irgendein Gegenstand drauf ist. In meinem Fall ganz gerne auch mal eine Hose. Ne? Aber ansonsten, ich muss gerade mal gucken, so viele Bilder mache ich. Also wenn mir die Gegend wirklich mal ganz gut gefällt oder so, dann mache ich schon mal eins, ne? Jetzt am Wochenende habe ich tatsächlich mal beim Log mal zwei Fotos mit hochgeladen, weil es irgendwie so passte. Aber guck mal, ich habe 154 Bilder gemacht in 12 Jahren. Das ist nicht viel. Ne? 154, das ist ja wenig. Ja. Ich muss mal bei mir gucken. Nee, ich mache also, das ist bei mir ist das immer so, weiß ich auch nicht, mal so, mal so. Also wirklich krass unterschiedlich. Nee, tatsächlich. Also oftmals Fotos bei, wo es irgendwie Probleme gab oder so. Ne? Final kaputt oder sowas, aber Interceptor, sorry, Anruf aus Ägypten, da musste ich ran. Wie, du hast irgendwelche Links jetzt hier verpasst. Was? Ägypten, der kann sich wieder melden. Ich guck gerade mal, wie viel? Ich habe 1194 Bilder tatsächlich. Oha, das ist aber ja mal 10-mal so viel, ne? Ja, aber ist aber ganz unterschiedlich. Mal, wenn ich Lust habe, ja, und dann wieder lange nicht. Und ich fotografiere mich allerdings jetzt bei Earthcache und sowas auch tatsächlich selber. Also, wer sich die hässlichen Bilder angucken will, hat selber Schuld gehabt. Ja, ich habe oftmals, sieht man von mir nur die Haare, ne, beim Earthcache, ne? Ja, also das mache ich, wenn ich Heike fotografiere, aber so, dass man nicht. Ja, genau, das sind quasi Heike-Bilder, ne? Das Feld des Tapirs, ne? Ja, reicht ja auch. Also das finde ich auch irgendwie, das kann ja jeder halten, wie er Bock hatte. Ja, und ab und zu ist der Junior drauf, dann aber halt irgendwie mit irgendwie Smiley drauf oder so. Aber tatsächlich, ich selbst bin auf ganz wenigen Bildern drauf und wie gesagt, für viel hochladen tue ich eigentlich nicht. Das meiste sind so Eventbilder oder so. Ne? Ach, ich weiß, ab und zu habe ich mal Lust, ich gucke sie mir auch ab und zu tatsächlich so mal durch, dass ich einfach mal so wild durchklick, irgendwie so mittendrin mal. Das ist immer ganz spannend dann, wo man denn da so überall mal gestanden hat und so, muss ich sagen. Naja. Also relativ wenig Fotos. Aber vielleicht mache ich mal mehr. So als Erinnerung, manchmal ist das gar nicht verkehrt. Ja, ich finde es auch mal ganz, ganz schön, wenn Facebook, man nutzt ja Facebook eh kaum noch, aber wenn das mal so nach 2 Jahren sagt, guck mal, da warst du heute vor 2 Jahren, das finde ich eigentlich immer so ganz nett. Das ist das Einzige, weshalb ich da überhaupt noch ab und zu was hochlade. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Deswegen mache ich das mittlerweile über Instagram. Mhm. Und das geht dann automatisch auf Facebook mit. Das ist am einfachsten zu handeln, weil ich die Facebook-App mir nicht installieren will. Die ist irgendwie so komisch. Die ist kacke. Aber Facebook hat auch einen ganz schlechten Logarithmus. Also das wird alles immer nicht, es wird nicht besser. Ja. Und deswegen benutze ich dann Instagram. Darüber geht das dann automatisch da auch mit rein. Und genau, als Tagebuch schreibt Hoja auch gerade. So ähnlich mache ich das dann auch. Dann habe ich da immer mal wieder diese Erinnerung, wo ich vor 2, 3 Jahren war. Das finde ich auch immer echt schön. So. Genau. Dann haben wir noch den Gründel gefunden, ne? Ich lese gerade, er schreibt gerade, irgendwann kann dann mein Sohn gucken. Was meinst du ernsthaft, dass der dann guckt, wo Papa war? Ich weiß ja nicht. Naja, aber Hoja macht ja relativ viele Beiträge, wenn sie im Urlaub waren, ne? Zusammen. Ja, aber so, ich weiß immer nicht, also na gut, das macht natürlich jeder anders, aber ich habe jetzt auch, wenn ich so überlege, ich habe ja also die Bilder schon sehr früh auch digital gemacht und habe die auf dem Computer liegen. Wie oft hast du deine Urlaubsfotos von vor 4 Jahren angeguckt? Ja, genau. Ja, ne? Das meine ich. Man guckt tatsächlich maximal die an, die man mal als Fotobuch gedruckt hat. Also Fotobuch gucke ich mir tatsächlich immer so, wie man auch ein Fotoalbum durchguckt, so vielleicht mal alle 2 Jahre mal rein oder so. Ne? Ich habe so einen Kalender, nicht Kalender, wie heißen die für einen Tisch hier, so einen Bilderkalender, so einen digitalen auf der Arbeit. Den finde ich sehr schön, da packe ich mal Urlaubsbilder rauf. Dann packe ich mir die schönsten aus dem Urlaub auch immer mal als Hintergrundbild rein. Das heißt, das mache ich auch. Jetzt zum Beispiel habe ich auch ein schönes Urlaubsbild aus Dänemark auf dem PC oder auf dem Handy. Ne? Dafür mache ich die auch. Und weil ich drucke ja auch viel aus und hänge die ins Carport. Ich finde das immer geil, wenn ich morgens zur Arbeit will, komme raus, bin im Carport und sehe erstmal so die Urlaubsbilder. Das ist einfach schön. Das motiviert, ne? Ja, das wirklich, das ist richtig. Also das haben wir uns so angewöhnt, das immer so rollierend die da anzuhängen. Das ist das hat was. Ja, und wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass manche Facebook halt als quasi Tagebuch oder als Fotobuch nutzen. Ja. Ich mache das aber teilweise so, wenn ich irgendwie laufe. Im Moment kann ich nicht laufen. Aber da, um einfach zu sehen, Mensch, vor einem Jahr hast du die und die Pace gehabt oder so. Oder bist die und die Strecke gelaufen. Und wie bist du jetzt drauf? Ne? So, das, siehst du, jeder so, wie er macht. Ne? Aber das mit Instagram muss ich auch mal überlegen, ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Dann kann man das alles relativ simpel hochladen, ohne viel dazu zu tun. Ja, schade, kommt jetzt diese Co-Geschichte, aber es geht leider. Ich dachte, wir können den jetzt freigeben, dass wir den zusammen befüllen können. Instagram-Account für DSM, aber geht nicht. Das ist mal nur für einzelne Aktionen gedacht, das ist ja auch sinnlos. Meine Güte, das. Außerdem müllen wir, glaube ich, Twitter und so schon müllig schon genug mit Bildern voll. Ich mache die Leute ja nicht ganz erschlagen. Also. Ich wollte sagen, es reicht mir auch, wenn ich bei Twitter rumwuseln darf. Genau. So. Genau, dann hast du den Gründel gefunden, den Gründli. Ne? Ja, süß, ne? Ja. Also, Geocaching und Naturabenteuer. Genau. Das Bild ist jetzt auch irgendwie nicht vorteilhaft, aber der Mann heißt Sandy, Mann ist gut, der Junge heißt Sandy Willems van der Giet. Genau. Der hat geschrieben, Leselauscher Wissen, Geocaching und Naturabenteuer, inklusive CD, für 25,90 Franken. Ist ja ganz schön teuer. Das ist ein Schulbuch. Als Schulbuch, ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, also bei den Schweizern heißt das Nachschlagewerk nicht der Gründel, sondern der Willems van der Glieti, ne? Willems van der Giti. Ne? Irgendwie süß, ne? Wir verlinken das. Was? Das wird sich nicht durchsetzen. Achso, Instagram sind die da. Erste Auflage, gebundene Ausgabe, hat er ein Buch über Geocaching gesprochen. Witzig, da steht so das Gewicht, 525 Gramm. So, geht. Das ist aber nicht, ja, geht. Ne? Oh, das sind ja lauter so Kinderbücher. Also ich hätte das darunter noch andere. Das ist alles, hat so ein bisschen was von, wie heißt denn diese, Oh, guck mal, da gibt es auch ein Buch Geocaching mit Schülern. Aha. Guck an. Ja, so ähnlich wie die Outdoor-Serie hier vom Gründel. Kann man schon so von der Aufmachung ähnlich. Ich hätte jetzt vermutet eher, dass es hier, wie heißt denn diese große Bücherserie, die es so für Kinder gibt hier, mit der Wissenserklärung hier. Die gab es doch schon zu unserer Kindheit, hätte ich bald gesagt. Oh. Ach, die, ja, wo waren das, diese großen DIN A4-Hefte? Genau, diese großen DIN A4-Hefte. Ja, ich weiß aber den Namen. Was ist was, genau? Was ist was, Kraft 2? Ja, stimmt. Was ist was? So, so ähnlich hatte ich das hier so ein bisschen. Ja, das ja, stimmt. So stimmt. Ähnlich wie diese Reihe. Da habe ich gedacht, das ist was. Was ist was? Das passt so ein bisschen, ja. Also wollten wir nochmal mit reinnehmen, könnt ihr euch mal angucken. Genau. Verlinken wir. Ja, also die Schweizer haben auch einen Gründel. Ne? Wer hat es erfunden? Ja, genau. Und dann kommen die Badische Zeitung. Was hatten wir bei der Badischen Zeitung? Die Badische Zeitung. Ach ja, süß. Die Naturfreunde wandern, aber die Naturfreunde wandern, wenn sie ein Geocaching-Gerät besetzen. Ne? Ja, das fand ich so süß. Also deswegen habe ich es überhaupt mit reingenommen. Fortbildung Erwachsene, genau, bla bla bla. Genau, die Naturfreunde wandern am Samstag zwischen 14:30 und 17 Uhr durch das Roschbachtal. Wer ein Geocaching-Gerät besitzt, kann dieses mitbringen, teilt der Verein mit. Ja. Die Koordinaten gibt es vor Ort. Weil ich fragte mich schlagartig, was ist jetzt genau ein Geocaching-Gerät? Das ist mir jetzt also neu. Ja. Eigentlich wollte ich sie erst anschreiben, aber ich gedacht, naja, überfordern wir sie mal nicht. Nee, das gute Agnes. Aber sie wird ja wahrscheinlich, wenn es Koordinaten vor Ort gibt, wird sie ja wahrscheinlich einen kleinen Multi gelegt haben, ne? Den es wahrscheinlich nicht offiziell gelistet gibt. Na, so sicher. Der Gerät, guck an. Ja. Naturfreunde, hört sich nackt an. Ich glaub nicht daran. Ich habe tatsächlich aber auch da zuerst dran gedacht, dass wenn du das bei Naturfreunde das Gerät mitbringst, das bestimmt nicht gut endet. Ja, es ist schon etwas seltsam, um das mal vorsichtig zu formulieren. Dann haben wir noch einen Kandidaten wieder bekommen, den hätten wir schon fast in diese Hall of Shame, die wir jetzt ja dann doch irgendwie anders gestalten, mit aufnehmen können. Moment. Das war GC33P97. GC33P97. Hey ho, let's go. Ist das eine. Ach, das ist ein Ramones. Muss man die kennen? Die Gruppe? Ramones? Ist egal. Geht irgendwas um Geocaching auf jeden Fall. Nimm dir Zeit für eine Wartung. Genau, der war nicht zu erreichen. Hat da eben die dicht gemacht. Deswegen habe ich es noch nicht aufgenommen. Genau. Seit 2 Jahren wird hier ohne Logbuch mit Logerlaubnis gelockt. Der Owner Edmondo war seit 10 Monaten nicht mehr online. Ich persönlich finde es immer frustrierend, sowas zu bemerken, nachdem ich 20 Minuten vor Ort gesucht habe und finde, der Cache sollte entweder gewartet oder archiviert werden. Also es hat ernsthaft 2 Jahre gedauert, bis einer mal ein NA gelockt hat. Ja, wobei aber ja im Oktober 2020 schon einer Dose eventuell verschwunden gelockt hat. Ja. Hat zwar auch ein Foundlock gezogen, aber. Das haben sie alle, ja. Na? Muss gerade mal gucken, was ist denn das? Oh. Ja, ist irgendein. Punkband, mir sagt sie nichts. Aber ich habe von Musik auch keine Ahnung. Nee, also da kann man wieder mal, wer mal wieder gucken möchte, wer peinlich ist, guckt euch den Cache durch, guckt euch die Founds der letzten 2 Jahre an, dann wisst ihr, wer Punkte abgreift, ohne wirklich mal einen Cache gefunden zu haben. Genau, Fotolog kommt immer gut oder am besten begründet man nachher noch damit, man hätte vielleicht einfach eine Log-Erlaubnis gekriegt. Ne? Vom Owner, den es nicht mehr gibt, genau. Ja, es ist einfach so peinlich, ey. Ich verstehe es nicht. Ansonsten, wer es noch nicht mitbekommen hat, die Giraffe hat Genickbruch erlitten, ne? Ja. Das ist natürlich sehr schade um diesen hochwertigen, äußerst amüsanten und tollen Cache. Hast du den mal gemacht, Jörg? Nee. Also ich leider. In meiner Anfangszeit, ich glaube im ersten Jahr oder so, oder im zweiten Jahr war ich mal in Berlin. Und die Kinder wollten auch ins Lego Adventure Discovery Kack-Ding da hin, das sich überhaupt nicht lohnt, meiner Meinung nach, aber okay. Und da habe ich die Giraffe gemacht. Und ich weiß nicht, wie es dann nachher war, aber als ich da war, also grundsätzlich guckt immer irgendeine andere Giraffe drum und du weißt zuerst nicht, ist es ein Cacher oder ist es kein Cacher. Jeder fummelt dir da irgendwie am After rum. Und ich stand da, habe geguckt und kam immer an, ja, da musst du nicht suchen. Wo ich dann weißt du, halt doch einfach die Fresse. Ne? Ja. So, und ich habe diesen Hype um diesen Cache nie verstanden, weil das ist ja, ich meine, das ist vielleicht eine ganz nette Idee, aber dass das jetzt so geil ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat jetzt Lego gesagt, die Giraffe wird abgebaut, weil die zu stark zerstört ist. Das müssen nicht Geocacher gewesen sein komplett, aber wohl einige, denke ich mal, waren da bestimmt auch mal mit dabei. Und die kommt da vielleicht neu hin, aber die wollen nicht mehr, dass ein Cache gelegt wird. Und deswegen also hat das Headquarter ihn archiviert. Wenn ich unseren Chat so lese, sagen alle eindeutig, scheiß Cache. Also, ja, also es war irgendwie... Warum der so viele Punkte bekommen hat, bleibt, erschließt sich mir da nicht. Es gab doch auch zwischendurch, wurde nicht mal zwischendurch irgendwie mal fast archiviert, weil es da Naturschutzprobleme gab? Das weiß ich gar nicht. Da, ich glaube, irgendwas gab es da mal, da irgendwie aus Naturschutzgründen sollte der archiviert werden oder war erstmal disabled, weil die Leute da immer alles platt treten. Also und wenn ich mich recht entsinne, steht das Ding quasi am Fußweg und das Einzige, was du platt treten kannst, sind da irgendwie, ist ein vielleicht so ein kleines Beet, wo irgendwelche gepflanzten Bodendecker drin standen oder ein bisschen Rasen. Also das, ja. Genau, genauso spektakulär wie der Paddling im alten Elbtunnel, ja stimmt. Das ist einfach die Leute, das ist, die sind im Urlaub und dann ist das, genau, alle haben einen Favoritenpunkt gegeben und so. Ja, weiß ich auch nicht warum, ehrlich gesagt, ist mir auch nicht so ganz klar. Was ich überlege, ist, es kam dann der Tipp, ja, da gibt's auch eine Ausweich wieder bei OC. Ich nehme es mal mit auf, damit wir immer einmal OC, wie es genannt haben, den Giraffensuche. Klammern Safari-Cache ohne E hinten, dafür hat es schon nicht mehr gereicht. Ist aber, der hat doch eine OC-Nummer, oder nicht? Wo steht die denn? Dach oben im Kopf. OC15C24. Und ich sag mal so, ist auch wieder so ein schönes Beispiel für OC. 20 mal gefunden. Also wir reden von so einem Safari-Cache. Das heißt, du musst irgendeine beknackte Graffe irgendwo fotografieren, genau, bis jetzt noch nicht fotografiert wurde. Und dafür gibt es dann einen Punkt. Das ist sowieso so eine Cache-Art, wo ich immer wieder denke, das ist so absurd. Den haben dann jetzt, wann ist denn der veröffentlicht worden? November 2019. Der ist jetzt 2 Jahre alt. Der wurde, also man kann den überall machen, wo die Graffe steht. Ja, das ist also wirklich kein großes Problem, den zu machen. Der wurde 20 Mal gefunden. Einmal nicht gefunden, wie immer man das auch schafft. Also das ist mir schleierhaft, wie man Safari-Cache nicht finden kann. Vielleicht ist die, hat er gerade gelockt und dann ist das beim Foto die Giraffe weggelaufen. Ja, ne? Irgendwie so, also es ist echt schon geil. Und zweimal wird er schon ignoriert. Also das hat so, ich weiß auch nicht. Genau, der, was hat er geschrieben? Ich dachte, ich wüsste, wo ein paar Giraffen stehen auf dem Ültihoger. Es stellte sich aber raus, dass der Künstler Hirsche und nicht Giraffen darstellen wollte. Kunst halt. Die Suche geht weiter. Und das ist dann DNS. Sorry, das ist alles so absurd. Ich kann mit OC, da komme ich nicht. Aber wir haben es einmal angesprochen. Also bitte beachten, ne? Wir haben Minderheiten wieder bedacht hier. Ja, also okay, Giraffen. Die Giraffen sind tot, alle. Ja, also, ja. Außer bei OC. So. Und wenn man dann noch ein Punkteerlebnis braucht, dann kann man ja einfach mal nach einer Lockerlaubnis fragen. Ich finde, ich muss jetzt mal im Vorfeld sagen, also manche Ona, ne? Also manche Ona, also wirklich. Schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimmes also, Pack. Dass sie immer so ganz genau und penibel sein müssen. Ja. Ne? Die sollten für mich Hall of Fame. Genau. Nicht Shame, sondern Fame. Die hat nämlich bei, jetzt muss ich mal auf den Cache klicken hier. Stadtteilgrenzen in Eimsbüttel. Genau. Da hat nämlich Pimo. Halt die GC-Nummer. GC8NFHV. GC8NFHV. Genau, den hat Pimo nicht gefunden. Und Pimo hat dann gesagt, da wir keine Multiliebhaber sind, besuchten wir einige Wegpunkte nur virtuell. Damit konnten wir aber schon mal vielversprechende Quads abspeichern. Die Quersummen passten auch. Nun wurden wir dort am 23.10. vorstellig, fanden auch den Baumstumpf vom Spoilerbild und ein Tarnnetz, aber keine Dose. Wir schickten Fotos an den Owner, danach wurde der Cache deaktiviert und jetzt mit einer neuen Dose wieder aktiviert. Leider bekamen wir, obwohl keine Dose vor Ort war, keine Lockerlaubnis. Wie gut, dass es eine Ignore-List gibt. Ja. Wie kann man aber auch keine Log-Erlaubnis nachher geben? So also, viel Ignored-Kollege auch nicht. Der hat nämlich 14.676 Funde. Ja gut, das kann man überleben. Ist ne? Jetzt nicht ganz wenig. Er hat noch nie irgendeinen versteckt. Ist vielleicht auch besser so, ne? Ja, das habe ich auch. Oder maximal sollte er vielleicht einen Safari-Cache verstecken, ne? Da kannst du mit Fotos alles machen. Ja, also ja, lieber der, Stellinger, hast du alles richtig gemacht. Ne? Solche Anfragen würde ich auch ignorieren. Ne? Stellinger ist nämlich der Owner. Ah. Ne? Und, da hatte ich gar nicht drauf geachtet, muss ich ehrlich gestehen. Es ist mir heute auch erst aufgefallen, als ich nochmal durchgeguckt habe, was wir so in der Liste haben. Dass ich, ach, das war ja der Stellinger. Ne? Ja, dann Ehre über dich, da hast du wirklich alles richtig gemacht. Genau, ne? Das, schreib mir doch nochmal an, dass du das lieber doch nicht möchtest. Du hast jetzt 3 Wochen drüber nachgedacht und dich entschieden, nee. Ja, oder schreib einfach an, du darfst jetzt doch im Nachhinein nochmal locken, aber ich werde den Lock dann löschen. Und der wird es trotzdem machen. Ah. Also das ist wieder so einer, der sich selbst ein Smiley ins Gesicht hält, wenn er Fotos veröffentlicht, siehst du. Ich gucke ja immer auf die Bildergalerien, da stalke ich ja mich ja immer durch. Ja, der will sich nicht, der will nicht gesehen werden. Aber vielleicht ist es auch ganz gut so. Wird er seinen Grund haben, ne? Ja, Pimo. Pimo, ach, Baby. Herrlich. Hat nicht gut geklappt. Aber man hätte es ja, aber man kann es ja versuchen, ne? Ja, auf jeden Fall. So. Ach, guck mal, die anderen beiden lassen wir, glaube ich, einfach mal wieder, oder? Ich weiß gar nicht, den einen können wir ja heute reinnehmen. Weil heute neues Mumble ist, können wir mal ein bisschen. Ne, genau. Aber ich weiß gar nicht so viel, ob der wirklich so viel hergibt. Ich habe den ja mit aufgenommen, aber ja, Favoriten. Favoriten entziehen bei Archivierung der ewige Streit. Wann hört das eigentlich mal auf? Das verstehe ich nicht. Also, das ist auch sowas, das kommt, das kocht immer wieder hoch. Und es erschließt sich mir nicht. Wie machst du das denn? Also vergibst du Favoritenpunkte grundsätzlich? Ich habe immer so, ab und zu gehe ich mal bei und räume meine Ignore-Caches auf. Ja. Und dann gehe ich auf die Listen und dann fällt mir mal ein, ach ja, da gibt es ja auch noch die Favoriten. Und dann gucke ich immer, welche wirklich archiviert sind. Also nicht, wenn sie disabled sind, das ist egal. Ja. Aber welche archiviert sind und dann ziehe ich die wieder. Das war nie ein böser Gedanke. Das war für mich immer eher so Datensauberkeit, so aufräumen. Ich lösche auch Dateien, die ich nicht mehr brauche und sowas. Weißt du, wie ich das meine? So? Ja, ja, ja. Also, ja. Also, warum soll ich den Favoriten da lassen? Ich gebe verliebt auf Favoriten, damit andere gucken können, welche ich gut finde und sie vielleicht, weil sie meinen Geschmack haben oder teilen und dann sagen, okay, den finde ich auch, dann gucke ich mir die mal an, gucke dabei hin und den nehme ich mit auf. So, das ist so der Gedanke, den ich dabei hatte. Ja, bei mir ist es tatsächlich, also ich gucke meine Listen auch manchmal durch, um zu gucken, ne, was ist archiviert, das kann dann von den Ignore und wer weiß was Listen runter. Ja. Und dann gucke ich auch durch die Favoritenliste manchmal. Und da ist es so, also bei archivierten Caches, manchen entziehe ich den Favoritenpunkt, wo ich sagen, gut, das ist ja Cache ja weg, warum soll ich den jetzt noch prämieren? Guckt der eh keiner mehr nach. Aber es gibt Caches, die sind archiviert und die sind immer noch auf meiner Favoritenliste drauf, weil ich erinnere mich gern dran, wie wir da waren, weil das so ganz wirklich ganz besondere Caches sind, wo wir mit der großen Gruppe waren oder so. Und die lasse ich tatsächlich drauf, weil das so ein bisschen so Nostalgie für mich ist. Den würde ich, glaube ich, auch nie entziehen, egal was passiert oder so. Den würde ich einfach drauf lassen. Aber ansonsten, so bei es gab auch schon Caches, die sind noch aktiv, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, oh, das war meine Anfangszeit. Den fand ich da in dem Moment vielleicht ganz nett, den Cache, aber dem würde ich heute nie mehr einen Favoriten geben, weil der einfach kacke war. Und das habe ich auch schon mal gemacht. Da habe ich auch mal 1, 2 oder 3 Caches den Favoriten wieder weggenommen. Ich dachte, nee, das ist eigentlich jetzt so mit 2 Jahren Abstand und ein bisschen mehr Erfahrung, weil ich sage, nee, der war scheiße. Der war nicht so gut. Nicht so gut, dass ich ihn prämieren müsste. Ne? Ist komisch, leider ist gut. Jörg musste doch ein dickes Favoritenkonto haben, weil er so viel Cash. Ja, habe ich. Ich weiß gar nicht. Das sieht man auf der eigenen Seite. Ne? Warte mal, ich guck mal eben. Ich habe. Wo sehe ich das denn, verdammt? Ah, da. Ich habe noch 1316, die ich vergeben kann. 1316? Ja. Ja, das ist ja überschaubar, ne? Ah, guck mal, Graf Zahl ist natürlich hier wieder, da ist ja wieder der Stalker. Debudi hat 460 seiner 1785 potenziellen Favoritenpunkte vergeben. Genau. Weil ich irgendwie, das ist noch nicht mal bös gemeint, das ist für mich so, das ist Aufräumen. Weil ich weiß immer nicht, da kamen ja dann ganz viele, genau, jetzt kommt das auch wieder so. Die Skywalkers zum Beispiel haben auch diese Meinung, was viele auch vertreten. Wenn mir ein Cache der gefallen hat, dann ist dies eine Art Belohnung, die ich nicht wieder wegnehme. Ja, verstehe ich das Ansinnen. Und bei mir geht's eher so, dass ich mir sage, das ist wirklich eine Liste, die ich pflege für Leute, die meinen Geschmack haben und mal gucken wollen, welche im Moment gut sind. Und da will ich keine Leichen drin haben. Und die Fanatiker kommen dann ja irgendwann immer aus der Büsche gehüpft und kommen sofort mit, das geht gar nicht, das ist ja, oh, Leichenflatterer. Nein, ihr braucht einfach nur mal bei Groundspeak auf die Seite gucken und dann lest man nach, wofür es Favoriten gibt. Das ist ein Empfehlungssystem und wenn ich einem Cache, der nicht mehr da ist, den brauche ich nicht empfehlen, dem nehme ich nichts weg, sondern der ist einfach tot. Und ich muss mal sagen, ich weiß bei meinen Caches zum Beispiel auch nicht, wie viele Favoriten die so haben. Also so ungefähr. Ja. Aber nicht genau. Das heißt, wenn da einer verschwindet, merke ich das erstmal gar nicht. Und ich kriege es ja auch nur mit, wenn ich einen Log kriege und da steht dann drin, der hat einen Favoritenpunkt halt mitbekommen dann. Ne? Ja. So, da freue ich mich dann auch drüber. Aber wenn er nachher wieder weg ist, merke ich das nicht, weil ich habe das gar nicht so im Blick. Interessiert ja, mich auch nicht so. Du cashst auch nicht so extrem viel. Ich glaube, ein Problem ist das auch hauptsächlich für die Leute, die in diesen Listen der meisten Favoritenpunkte ganz vorne stehen. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Gut, da geht es bei Projekt G10 natürlich jetzt los. Also ja, genau. Da sind natürlich auch die Caches drin, immer noch, die auch archiviert sind. Ne? So, wenn du guckst auf die meisten Favoritenpunkte im Landkreis oder landesweit, da ist natürlich dann Kacke für die Auswertung. Ja, genau. Das stimmt. Ja, und ja. Guck mal, Stellinger schreibt das gerade, das war mir auch gar nicht so bewusst. Aber klar, denen fällt das dann auch auf, weil über Projekt GC kann man eine Meldung einstellen, wenn er gelöscht wird. Siehst du, dann kriegst du es sogar mit. Für dich ist es belanglos. Du bist ja eher wenig Cacher, auch als Owner jetzt. Aber wenn jetzt einen so richtig, wenn es dann da so wie bei Staubfinger und Konsorten, weißt du, ich hab hier den längsten und dann kommt der Geo-Geheimnis, ich hab noch viel längeren. Nee, ja. Gibt's hier ja auf Landkreisebene genauso, ne? Die dann ja sagen, ich bin hier Nummer eins im Landkreis und so und die genau. Haben das auch in ihrem Profil stehen oder so, ne? Und ja. Wenn denen dann der weggenommen wird, ne? Denen tut das dann weh. Aber da stehe ich mich dann immer hin und denke, es ist mir doch scheißegal. Warum soll ich denn bitteschön dafür mir im Kopf machen, weil denen irgendwie, weil sie nicht mehr Erster sind? Ja, genau. Das stört mich dann auch sehr wenig. Und wie gesagt, ich freue mich immer, wenn es eine Auszeichnung gibt mit dem Log, wo jemand sagt, das hat mir gefallen, da gibt es einen Favoritenpunkt. Wenn er weggenommen wird, tut mir das aber auch nicht mehr nachher weh, weil dieser Glücksmoment oder diese Freude bleibt mir ja. Ne? So, und ja. Gut, ich bin da auch nicht so extrem. Ne? Wie gesagt, hast du recht. Andere sehen es extremer, die wollen irgendwie ihre Quote haben. Auch von mir ist eine 100%-Quote. Ne? Und solche Geschichten habe ich auch schon erlebt. Ne? Aber ich nehme ganz klar archivierten Caches durchaus die weg, es sei denn, da habe ich persönliche Bindung zu, ein besonderes Erlebnis. Okay, aber die merke ich mir tatsächlich auf andere Weise, ja. Ja. Und weißt du, Witz ist, ne? Ich werde immer dran erinnert und dann mache ich das. Eigentlich sind das die das nicht wollen, die mich dran erinnern und denke ich wieder, auch könnt ihr aber wieder machen. Muss ich ehrlich zugeben. Ich gucke gerade durch, ich mache das ja mit dem Archivierten auch, ne? Damit das nicht so überläuft, diese Liste. Ich muss gerade lachen, weil ich hatte doch vorhin erzählt von einem Cache, den ich gemacht habe. Wo ich, den ich ja nicht gefunden habe mit den Magneten. Da habe ich geschrieben, ach wie schön, wird alle zwei Tage gefunden und dann seit einem Monat nicht mehr. Ein Schelm, wer da vermuten würde, dass der ein oder andere Cacher mal wieder ein DNF vergessen hat. Aber vielleicht war ja auch wirklich keiner da und ich bin einfach nur zu blöd. Station 1 war schnell gefunden, dann aber ging nichts, trotz langer und intensiver Suche, habe ich also extra dazu geschrieben. Also mal einen TJ gefragt, der bestätigt, dass eigentlich alles richtig ist. Ab und an griff auch mal was, löste sich aber nicht. Also eingepackt und heim. Manchmal läuft es halt einfach nicht und man muss es auch nicht jeden Cache finden. Immerhin wieder mal ein Grund, an die frische Luft zu kommen. Also ich finde ihn jetzt durchaus nicht irgendwie, weiß ich auch nicht. Dann kam Cache-Kontrolle. Es ist alles da, was da zu sein hat. Am gleichen Tag noch. Wie bereits beim genauen Lesen des Listings zwischen den Zeilen entnommen werden kann, für diesen Cache brauchst du Glück und Geduld, am besten beides zusammen. Nutze gegebenenfalls das Hilfsmittel in ganzer Länge. Und wenn er anbeißt, dann lässt er nicht mehr locker. Und es wird auch für dich keinen Zweifel mehr geben, dass es diesmal der erhoffte richtige Biss ist. Ja, also ich wurde erstmal wieder für unfähig erklärt. Dann kommt vier Tage später an dem frisch geprüften Cache, Geduld hatten wir, aber kein Glück, wir kommen wieder. Dann kommt, Frau Kriegs und ich hatten jede Menge Geduld und viele Bisse, trotzdem ließ sich der Frosch nicht blicken. Tja, und dann kam der Owner, hier scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Ach, Dann hat er kleine Wartungsarbeiten durchgeführt und dann wurde der auch wieder gefunden. Und das war im August war ich da. Mhm. Und siehe da, dieser ach so gute Cache, der ja immer funktioniert, hat er mir gesagt, ging dann am Oktober wieder los. Heute wollten wir Fischers Fritz gehen, nicht zu finden, Ride Note wieder nicht gefunden, temporary disabled. Ja, leider gab es hier aufgrund örtlicher Besonderheiten verschiedene nicht vorherzusehende Probleme, die hier das erfolgreiche Angeln erschwerten. Weiter geht es hoffentlich problemlos ab 12.11. bei einem ganz anderen Cache. Das heißt, er hat ihn jetzt deaktiviert nach 3 Monaten. Das ist immer wieder das Gleiche. Wassercaches sind immer scheiße. Ja, sind schwierige. Ja, die Leute haben eine gute Idee, das will ich alles überhaupt nicht bestreiten. So leid es mir tut, sie funktioniert trotzdem nicht. Also Wassercaches kriegen von mir schon mal keinen Favoritenpunkt. Wollte ich auch nur zwischendurch einstreuen, wir waren ja bei den Favoritenpunkten. Also kommt auch trotzdem dazu, Wassercaches, lasst es. Es wird irgendwie nie was. Es ist ja, es ist immer schwierig. Das ist wirklich. Ja. Das ist einfach egal, was du machst. Da ist Bewegung im Wasser und so. Das kann nicht funktionieren. Ich habe über die ganzen Jahre, glaube ich, keinen einzigen, der wirklich lange gehalten hat, erlebt. Na gut, Favoriten hin oder wieder. Also ich kann beide Seiten und Argumente verstehen. Wobei, wenn ich nach Groundspeak gehe, finde ich es eigentlich fast normaler, einen Favoritenpunkt wieder wegzunehmen, wenn der Cache nicht mehr da ist. Weil wenn das ein Empfehlungssystem ist, macht es keinen Sinn, nicht mehr machbaren Caches einen Favoritenpunkt zu lassen. Ist. Ja, und ich denke halt auch immer, meine Güte nochmal, wenn jetzt aber der Cache so geil war und ihm das so wichtig ist, ne, warum hat er ihn denn dann archiviert? Ja, ne? Da kannst du auch Gründe geben, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr ging oder so. Also, das kann ich schon alles. Ja, aber das kann ich alles noch nachvollziehen. Aber ich frage mich halt immer, ja, aber dann, wenn ihr einen Favoritenpunkt entzogen kriegt, macht euch doch deswegen nicht ins Hemd, da wird es doch dann albern. Da finde ich es wirklich irgendwie absurd. Fällt mir nichts anderes so ein zu. Kommentare sind gerade durch. Ach, Tina ist drin. Ja, Mensch, kaum 3 Stunden rum. Ja, 2,5 Stunden, das ist schon cool. Ah, naja, wir üben ja auch noch mit der Technik, also von daher. Siehst du, Hoja schreibt das auch gerade, wenn ein Cache oder ein Ort verbrannt ist. Das sehe ich auch so. Also das kann ich mir schon vorstellen, da musst du ihn halt wegnehmen. Ja, oder kannst ihn halt gucken, ob du ihn halt verlegen kannst mit dem Reviewer zusammen, ne? Ja, aber du redest, da redest du immer von, du bist in Schneewerding. Hoja ja, ist in Hamburg, also ja. ihr seid da von den Ansätzen her, glaube ich, ganz weit auseinander. Ja, definitiv. Es gibt schon immer Gründe, ne? Aber ich denke halt immer so, wenn einer jetzt wirklich so verbissen ist drauf, dass er seine Favoritenpunkte behält und dass sein Cache so toll war, ne? Dann denke ich mal, ja, aber wenn du es jetzt so verbissen siehst und, ne? Und jetzt so rummeckerst, dass der Favoritenpunkt weg ist, dann hättest du aber auch mit sehr viel Einsatz zusehen können, dass du deinen Cache irgendwie umlegen lässt, ne? Also, ja. Ne? Also wer so verbissen ist, denke ich, ja, aber dann verstehe ich nicht, warum dein Cache einfach so ins Archiv gewandert ist. Auch wenn der Ort verbrannt ist, na, es gibt immer noch eine Möglichkeit, das irgendwie umzubauen oder so. Ne? Also ich finde das so dieses, ja, ne? Aber schwierig. Ich meine, wer jetzt, was macht Tina da für Zeichen? Wer nicht Unrecht hat, ist Graf Zahl, schrieb gerade. Naja, albern wird es nicht unbedingt, wenn Groundspeak dann Aktionen wie die erste Vergabe von Virtuels an Cache-Qualitäten hängt. Das stimmt, da wird es dann natürlich doof. Weil dann sind entzogene Favoritenpunkte natürlich wieder scheiße. Kann ich durchaus verstehen. Ja, okay, das ist ein Argument, ja. Aber ja, deswegen habe ich das Thema mit reingenommen, aber eigentlich finde ich, gibt es auch keine Lösung, weil eben, also. Naja, aber Groundspeak, das hatte Dings hier, Interceptor gelinkt hier, die schreiben zum Beispiel ganz klar, wenn Caches archiviert sind, dann kannst du deine Favoritenpunkte halt wegnehmen und einem neuen geben. Schreiben die ganz klar ja. In ihre Richtlinien. Ja. Wir haben es ja auch von Anfang an verkauft als Favoritensystem, damit ich gucken kann, welche Caches lohnen sich. Genau. Aber was nützt mir denn bitte ein Favoritensystem, das jetzt mal überzogen gesagt zur Hälfte auf tote Caches zeigt? Das ist doch völliger Schwachsinn. So, und diese ganzen Begründungen der in Anführungszeichen anderen Seite, die mir immer sagen, ja, aber das ist ja auch die Belohnung für den Owner und bla bla bla. Sorry, das sind alle selbst ausgedachte Begründungen, die Groundspeak niemals kommuniziert hat. Gott. Also ich weiß aber nicht, wo diese eigengemachten Ideen herkommen. Das Gejaule ist nur ein deutsches Phänomen. Das kommt, glaube ich, noch dazu. Das ist aber viele Probleme, also ein deutsches Problem, ja, bei dem Hobby. Ja. Das ist, kommt ganz oben drauf, ne? Da, ja. Du bleibst Star Vader, siehst du. Ja, müssen sie alle mit leben. Ja, ja. Das liegt aber daran, dass ich so eine unheimlich große Nase habe und ihr wisst ja, an was das gekoppelt ist. Ja, ne? Ja, das eine. Ne? Wobei, das ist der Nachteil wieder von unserer guten Qualität hier auf Mumble. Wir haben also wirklich höhere Qualität eingestellt, tatsächlich als bei TeamSpeak, dass das einfach eher zu hören ist. Aber erstens hoffe ich, dass das Auphonic das rausnimmt. Und bei Live muss man damit leben. Da gehört auch ein bisschen Atmosphäre dazu. Und nicht, dass ihr glaubt, dass ich hier die ganze Zeit ins Mikro beiße. Mein Mikro hängt auf Augenbrauenhöhe über meinem Auge. Ne? Also da, dass das jetzt noch diese Atemgeräusche aufnimmt, zeigt halt die gute Qualität hier. Ne? Ja. Hoja schreibt auch gerade, FDF ist auch ausgedacht. Ja, stimmt. Ist es ja auch schlicht und ergreifend. Oder hast du bei Groundspeak schon irgendwo das Feld FDF gefunden? Nee, ja. Und das zieht ja sowieso nur, wenn du es in Klammern setzt oder so, ne? Ja, völlig absurd. Ne? Also vor allem, wenn du dann loggst, oh, hier habe ich, hier hat, nee, wie war das nochmal? Hier hat ja schon einer in FTF gemacht, dann hast du den Zähler auch. Das ist so geil. Ja, das hab ich auch schon mal gemacht. Da habe ich geschrieben, FTF im neuen Logbuch, und dann hatte ich den FTF nach irgendwie, ja, 638 Tagen nach Veröffentlichung oder genau. Sowas. Es ist wirklich, ja. Genauso albern ist das mit den Favoriten. Also, wenn man sich einfach daran hält, dann, ja. Ja, Dr. Ringling, normalerweise bin ich das Vader. Ich habe mir einen Popschutz rübergestülpt, weil ich so viel pupsen muss, und das wollte ich jetzt nicht auch noch einspielen. Aber ihr könnt ja auch mal ein bisschen dazu kommentieren, wie ihr das so mit den Archivierungsgeschichten haltet, mit den Favoritenpunkten. Also ich bin da tatsächlich so, beim Teil ziehe ich es ja einfach weg und sage, das ist mir Schiedigol, den gibt's nicht mehr, den kriegt halt einen anderen den Favoritenpunkt. Mache ich auch nicht abhängig davon, ob ich jetzt gerade wieder viele vergeben wollte oder den einen vergeben und mir fehlt einer. Deswegen mach's allgemein zwischendurch. Ich habe auch noch irgendwie, weiß ich, 27 zu vergeben oder so. Also da ist kein Mangel da. Ja. Aber ich mache das einfach und fertig. Ne? Ein kleiner Vorschlag ist da sehr gut für, auch um da friedlich mit umzugehen. Er schreibt, da ist doch gut, wenn das Headquarter etwas dazu schreibt. Dann muss man sich auf keine Diskussion mit Ownern einlassen. Link versenden, wo es steht, und fertig. Kann ja jeder stehen lassen oder wegnehmen, wie er sie möchte. Ja, ja, so sehe ich das genau. Auch. Und im Endeffekt ist es ja so, das ist mein Favoritenpunkt. Ne? Ja. Und genau. Wenn ich meine, dass mein Favoritenpunkt dann nicht mehr sein sollte, nehme ich ihn wieder weg. Da kam nämlich auch irgendwann in dieser Diskussion, ja, da muss Groundspeak das ändern, und wenn man den Favoritenpunkt einmal vergeben hat, kann man ihn auch nicht wieder wegnehmen. Wo ich gleich dachte, ja, kann Groundspeak machen, dann werde ich gar keine Favoritenpunkte mehr vergeben. Weil entweder sind das meine und ich mache damit, was ich will, oder Groundspeak möchte es vorschreiben, dann machen sie das Spiel da an der Stelle ohne mich. So einfach ist das. Und du vergibst da sowieso relativ wenig Favoritenpunkte? Ja, naja, 800 Stück. Ja, genau. Ich habe eine Zeit lang das mal so gehandhabt, also ganz, also ziemlich am Anfang, als es aufkam mit den Favoriten, wann war das? 2014, 2013 irgendwie so? Ja. Glaube ich, kam das ja, ne? Da habe ich dann immer so gesagt, immer so, wenn ich einen neuen Favoritenpunkt hatte, dann habe ich so die letzten 10 Caches mir durchgeguckt und gesagt, das war der beste von, der kriegt einen Favoritenpunkt. So habe ich das am Anfang gemacht. Ja. Und deswegen habe ich auch nachher dann immer mal ein paar Favoriten wieder weggenommen, weil ich dachte, dem würde ich heute nie und nimmer einen Favoritenpunkt mehr geben. So habe ich am Anfang bewertet, habe gesagt, die letzten 10 oder wenn ich 20 gefunden hatte, mal geguckt, welche von den kriegen einfach jetzt mal die beiden Favoriten. Und das hat sich dann nachher auch massiv geändert bei mir, ne? Dass ich gedacht habe, ich gebe Favoriten jetzt nur noch an Caches, die wirklich gut waren oder wo die Gegend geil war. Also irgendwas Schönes. Ja, ja, ja. Ne? Ich gucke gerade, ich habe 456 aktuell vergeben. Schade finde ich jetzt ein bisschen, dass man nicht gucken kann, wann man die vergeben hat. Da sind sogar welche bei, da bin ich der Einzige, der einen Favoritenpunkt vergeben hat. Ach so, ja, okay, doch, kann ich verstehen. Das sind die in Andorra zum Beispiel. Die sind so, da muss man erstmal hoch. Also, okay, ja, gut, ich wollte sagen, ich will gerade mal gucken hier, wo sind denn meine. Wann habe ich dir eigentlich meinen letzten Favoriten gegeben, zum Beispiel? Das kriegt man nicht raus. Also ich kriege zwar die Favoriten angezeigt, aber nicht nach Datum. Oh, 1000 Stufen gibt es den immer noch, erstaunlich. Auch ist ja schön, mal durchzukommen, wo wir das gerade so sagen, muss ich tatsächlich heute mal nach der Sendung nochmal echt, oh mein Gott, 544 to the top, P please read. Ja, super. Oh, ich hab hier einen archivierten von Hoya, da kann ich ja irgendwann wegnehmen. Hier Trank und die Germanen. Auf jeden Fall sofort. Ich sehe gerade tatsächlich, ich habe aber auch viele dazwischen, die haben echt kaum Favoritenpunkte. Also teilweise nur einen von mir. Ja, zum Beispiel Cache des Gedenkens, GC8JKW9. Da finde ich, da bin ich überrascht, dass der nur einen Favoritenpunkt hat, ey, ehrlich. Ja. 162 Funde. Oh ja, der war nur Durchschnitt, findest du? Also ich fand ihn gar nicht schlecht. Der hat einen Favorit bekommen, tatsächlich. Ja. Welcher jetzt? Von Hoya, der nur hier tranken schon die Germanen. Das war ein Kurzmulti irgendwie, glaube ich, mit Klettereinlage oder so. Und da ich immer Klettercaches, die ich nicht selbst klettern muss und mitlocken darf, kriegen immer einen Favoritenpunkt. Immer. Ne? Aber was habe ich denn? So einen absurden Geschmack, ich verstehe es gar nicht. Das ist der Cache, der ist in Hamburg-Rotenburgs Ort. Gibt es so einen ganz versteckten Garten. Moment, der kleine Friedhof ist ein Zeugnis jüdischer Kultur in Rotenburg. Rundrum ist nur Industrie. Und dann gibt es einen ganz kleinen Garten, der ist von der Mauer umgeben. Also den siehst du nicht, wenn du den nicht kennst. Mhm. Und da ist dann der Cache drin. Natürlich ist der Cache einfach nur hingelegt an der Mauer irgendwo. Aber diese Location ist unfassbar. Also den kann ich jedem nur warm ans Herz legen. Warum ich da der Einzige bin, der einen Favoritenpunkt kriegt, das überrascht mich. Aber mich wundert hier, das ist ja echt blöd, dass man hier nicht irgendwie nach Datum sortieren kann, ne? Ja. Oh, ich sehe ja gerade, auch in Archiv, gerade die Tage archiviert, das gelbe N wurde archiviert. GC6XRXE, ne? Der Wandercache auf dem Naturistenweg. Ah, okay. Der, dem habe ich keinen gegeben. Ja, den, bist du in Nacht gegangen, ja. Ich sag mal so, das ist natürlich für mich prädestiniert, da müsste man eigentlich einen neuen Cache legen, ne? Ja. Wer, wenn nicht ich, ne? Aber mal gucken, ich habe da schon so eine Idee. Ich habe ja dieses Buch von Frau Gründel, die heißt aber nicht Frau Gründel, ich nenne sie immer Frau Gründel, aber Wundram, Frau Wundram, gelesen, übers Nacktwandern. Ja, ja. Ich muss sagen, jetzt habe ich immer diesen verschissenen Effekt. Wir laufen am HCG und ich denke mal, wie werden das jetzt hier nackt zu wandern? Ich würde es nie machen, aber das ist echt, das hat sich so richtig im Kopf. Es hat sich das. Also das Buch ist tatsächlich mal lehnenswert, weil ich fand es dahin interessant. Wir haben eine Bekannte von uns, die Eltern wohnen da so kurz vor der alten Endoklinik, ne? In Wintermorder. An diesem Lost Place. Und die haben schon ein paar Mal das gehabt, die sind ja schon so über 80, ne? Und dann sitzen die im Garten und auf einmal kommen Nacktradler vorbei. 20, 25 Nackte auf dem Fahrrad, die sich dann aber augenscheinlich verfahren haben. Und dann hat die Mutter sich da mal, und das kann ja nicht sein. Und ich rufe die Polizei. Und wir haben schon so ein paar Mal so beim Essen zusammengesessen und gesagt, wie ist das eigentlich so rechtlich? Also dürfen die da eigentlich langfahren so? Ist das Erregung öffentlichen Ärgernisses und so? Und da fand ich das Buch tatsächlich interessant, weil das wird ja auch da mal geschildert, wie die Rechtslage ist. Ne? Ja. So, und da habe ich nämlich neulich dann gepunktet und gesagt, Moment, ich sage, die dürfen das, ne? Wenn sie dann davon ausgehen können, dass sie jetzt nicht unbedingt durch die Innenstadt fahren, aber so im Wald, wo jetzt nicht so viele Leute laufen, ist das rechtlich wohl tolerierbar oder in Ordnung. Ne? Und das fand ich dahingehend schon ganz interessant, wie überhaupt die ganzen Aspekte zu gucken. Ne? Also von daher, das Buch ist durchaus lesenswert. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht so jemand, der sagen würde, das ist jetzt mein Ding. Aber, nee, überhaupt nicht. Also aber die Thematik ist gut rübergebracht. Ne? Oh, ich muss mal eben, oh mein Gott, ja, ich habe mich vertan, das stimmt. Der in Rotenburgs Ort ist noch ein anderer. Das ist hier einer in Rotenburg, das ist auch ein jüdischer Friedhof gewesen, genau. Der war sehr einsam gelegen. In Rotenburg wimmert der jüdische Friedhof. Ja, habe ich gerade aufgezählt bekommen hier. Ich weiß gar nicht, ob es Rotenburg Wimme ist, aber auf jeden Fall die Ecke irgendwo. Da gibt es einen jüdischen Friedhof mit einem Cache drauf. Ich klicke mal auf den Kalender hier, dann sehe ich da eher auf die View Larger Map. Aber auf jeden Fall, ja, das habe ich jetzt eben nicht verwechselt. Deswegen wunderte mich schon da in Hamburg, der hat mit Sicherheit mehr. Ja, der müsste in Rotenburg schon mal sein. Ich glaube, da waren wir. Ja, ist in Rotenburg. Das ist so ein kleiner, irgendwo da hinten bei McDonalds ist so ein kleiner jüdischer Friedhof. Genau, ja, so der hat keinen. Also fand ich eigentlich sehr beeindruckend. Ja, okay, nee, da habe ich mich da tatsächlich vertan. Aber wir haben ja einen Chat, der passt ja auf, ne? Ach, guck mal, auf Projekt GC kannst du dir für von bis Zeitraum anzeigen lassen, welche Favoriten du vergeben hast, aber nicht nach Datum sortiert. Das ist ein echter Bug, das fehlt richtig. Ja, aber das finde ich auch gerade ein bisschen blöd, weil ich habe gedacht, Mensch, mal gucken, wem habe ich eigentlich zuletzt mal einen Favoritenpunkt gegeben? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Und das kannst du nicht hier. Nee, geht nicht. Aber trotzdem mal ein Tipp für alle, die es. Jetzt läuft da hinten ein Fuchs durch den Garten. Also, wir haben auch einen komischen Garten hier. Ich wollte, ihr habt ein paar echt Besuch. Ne? Ja. Hier steht, nee, in Rothenburgs Ort ist eine Gedenkstätte für Kinder. Dann ist das doch kein jüdischer Friedhof. Stimmt, Kinder, die ermordet wurden. Meist Roma-Kinder vom Bullenhauser Damm. Also schon in der Nazi-Zeit, aber nicht so. Und das ist ein sehr schöner Rosengarten, stimmt. Und der ist wirklich was Besonderes. Den findest du nicht, ohne dass du es weißt, dass der da ist. Ah, okay. Kann ich nur jedem empfehlen, mal nachzusuchen. Rothenburgs Ort, sucht nach Gedenkstätte, findet ihr den auch. Supergeil. Moment, Marc Nilek schreibt gerade, sortieren Favoritenpunkte über Project GC, dann den Cache in GC aufrufen und man sieht sein Logdatum. Mein Gott, ist das alles ja. Schwierig. Aber ich habe jetzt beim Durchklicken so die ganze Zeit, ich habe hier so viel Hoya archivierte, die ich Favoritenpunkt versehen habe. Ja, die kannst du alle wieder alle weg, ja, lass dich nicht verarschen, lass dich überraschen, alles weg, alles weg. Ja, ich mache die Hoyas rein, die sind immer so schlecht gepflegt und so. Ja, das sind immer so Gadget-Kram, so Bastelzeugs und so. Ekelhaft. Macht keinen Spaß. Aber ich bin immer noch überrascht. Also, Peter, Apfelbaum 1, habe ich auch einen Lock vergeben und ich bin der Einzige. Ach ja, weil mich da eine Kuhherde verfolgt hat. Das haben die meisten bestimmt nicht erlebt, deswegen fanden die das auch nicht so gut. Naja. Und was ich hier gerade zum ersten Mal sehe, wann ist denn der archiviert worden hier? Der Nachtcache in Pferden. Jetzt, guck mal, Hoya weint schon, jetzt sind wir aber auch wirklich hier. Also, was wir aber empfehlen können, guckt mal eure Favoritenpunkte durch, ist manchmal ganz interessant, was aus dem Cache ist. Ich mache es auch tatsächlich vor dem Podcast oft, um einfach mal zu gucken, ist so irgend so ein Cache, der wirklich mal besonderer war, irgendwie archiviert worden. Dann ist der vielleicht auch mal Thema. Also, das ist, ja, muss mal gucken. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich bin ja auch gerade erstaunt über so einige Caches, die jetzt archiviert wurden. Ja, es ist, was ich nicht gedacht hätte. Ja, wollte ich gerade sagen, es ist immer wieder spannend, ja. Ja, genau. Und wieder, kommentiert mal ein bisschen vor euch hin, wie ihr das so handhabt mit der Archivierung etc. und den Favoritenpunkten. Mal sehen, was so die Allgemeinheit sagt, die Konserve hört auch noch. Ja, dann hätten wir noch. Muss ich jetzt mal gucken. Tipps. Du hast das Thema lassen wir aus, das letzte, das brauchen wir für nächstes Mal dann wieder. Genau, das kam durch Zufall. Ich weiß gar nicht, wer danach gefragt hatte. Ich glaube, im Telegram-Channel lief das ab. wigcrumbler.teamhildesheim.de verlinken wir natürlich. Da kann man sich Where Goes Reverse aufmachen und angucken, was drin steht sozusagen. Ich glaube, nur wenn die nicht geschützt sind, da bin ich nicht ganz sicher. Also ich habe das heute mal mit einem getestet und da siehst du dann tatsächlich die ganzen Wegpunkte, ja, die angelegt sind, ne? Genau, aber ich glaube, das geht nur bei Ungeschützten. Du kannst die auch schützen, soweit ich weiß. Ah, okay. Also, gibt es noch eine Verlosung? ja, du kriegst einen Webzugang für unser Mumble. Ja, also irgendwer hatte nämlich irgendeinen nicht lösen können und hat dann da nachgeguckt. Also das soll wirklich sehr gut funktionieren. Wer also mal echt ein Where I Go so gar nicht gelöst kriegt und den Owner nicht fragen will oder was auch immer. Ah, siehst du, danke Grafzahl. Jetzt weiß ich, welchen ich zuletzt favorisiert habe hier. Ach da, ja. Wie hat er das jetzt raus? Ach so, war ja Grafzahl. Dein letzter Artikel der wird immer noch gern gelesen. Und wenn du jetzt nochmal beschreiben könntest, wie man das herausfindet, wäre das wieder ein richtig schöner Artikel. Ich streue das jetzt einfach mal so ein. Wo waren wir? Achso, also bei diesem Where I Go, das soll tatsächlich sehr gut funktionieren. Wer also mal ein Where I Go irgendwie gelöst kriegen muss und das vor Ort nicht schafft, der kann zumindest vielleicht da mal reingucken. Genau, es ging auch relativ einfach, ne? Cartridge runterladen, da hochladen und zack. Also. Muss man kein Genie für sein. Wobei ich auch sagen muss, die Where I Go, also mittlerweile mache ich Labs lieber als die Where I Go, weil ich davon so viele habe, die mittlerweile echt da in dem Harz hatten wir auch wieder einen, da hat Heike nach der zweiten Station gesagt, den machst du alleine oder ich mach den nicht mit. Der war ewig am Abstürzen und dies und ach nee, viel zu viel Text und Was schreibt leider gerade übrigens, sind die Jungs von unterm Dach immer noch aktiv? Ja, die Kinners aus Kiel da, die beiden. Ach so, Kinder sind, die haben wieder, das ist im Moment alles ein bisschen, die reden zu viel durcheinander und so, aber die haben wieder die nächste Folge rausgehauen, sie sind also noch dabei. Ah, okay. Finde ich gut. Die machen bei Folge 15 eine Verlosung. Ja, hatten sie gesagt, sie wissen aber noch nicht was und auch nicht warum und ja. Kinners Verlosung ist durch, ne? Wir machen schon. Stellinger bestätigt übrigens auch nochmal, dass das sehr gut funktioniert. Ja. Jetzt hat Tina sich stumm gestellt, nach so langer Zeit. Ich sag's nochmal, stummstellen braucht ihr gar nicht, ne? Geotalk heißen die? Ach so, ja, Mensch, guck an. Ja, genau. Dann haben wir die Tipps. Jetzt kommen die Cash-Tipps zum Abschluss. Die 90 Dezember-Minuten sind auch knapp rum. Ach, das ist so schön. Wir brauchen nicht auf irgendwie Mumble-Beschränkungen gucken, auf MixLR-Beschränkungen gucken. Wir brauchen nicht auf Zuhörerbeschränkungen gucken. Wir waren heute locker über die 30, die bei, wie heißen sie? Pott-WG. Ja, genau. Bei der Pott-WG waren. Da brauchen wir auch nicht drauf achten. Das ist schon, also wenn das funktioniert, ist mir dieses Mumble tatsächlich sehr sympathisch geworden. Und der Client ist auch so super simpel. Also ich hoffe, das läuft lange. Achso, der Yoga-Kanal ganz unten leider. Der ist dafür, dass Poilettentorp hier und ich uns dort treffen können und uns noch vor der Sendung unterhalten können. Da machen wir uns warm und machen uns Ideenübungen. Genau, da kommen nur wir beide rein und dieses Kreuz, wo man einen dran festnageln kann. Genau. So, hier kommen die Empfehlungen. Achso, diese ersten vier sind von mir, ne? Du hast genau. Ja wieder, nachdem ich alles fertig geschrieben hatte, noch einen drangehängt. Ja, ich hab lange überlegt und habe gedacht, nee, eigentlich, ich muss die einfach empfehlen. Und deswegen kam es so spät. Ich habe noch gezögert, aber kommen wir gleich zu. Oh, ich hatte Aussetzer mit Ubu U20 Client. Noch jemand? Fragezeichen. Also es tut mir jetzt echt leid für dich, wenn du Aussetzer hast, aber da ist eher der Arzt zuständig. Nimm mal Ibu 600, da geht das besser mit. Genau. So, was war, genau, Murmeltiere, GC9GWQ6, das Ding heißt Murmeltiere, ja, also mit Murmeln beschäftigt man sich bei dem Cache. Der ist einfach schön gebaut, das ist nichts Besonderes, aber ein schöner kleiner Gag. Er ist auch noch so gebaut, dass er an der Fahrradstraße ist. Mit dem Auto kommt man da gar nicht gut hin. Da findet man nämlich nirgendwo einen Parkplatz. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß hin, aber dann so an einem Haus angebaut, dass man einen keiner sieht. Man kann in aller Ruhe rummuckeln. So würde ich es mal beschreiben, ohne zu viel spoilern zu wollen. Mhm. Der ist in Harburg, im Hafengebiet so grob. Dann kommt GC9CWN6, die Sunderrunde von Systemsprenger. Und sie hat mich nie beschimpft bis jetzt, glaube ich. Obwohl, ich habe es nicht auf Watch, vielleicht hat sie schon lange getan. Nein, hat sie nicht. Tolle Runde, also das ohne Wenn und Aber hat sie echt klasse gemacht. Also das ist jetzt nicht irgendwie Lost Place oder sonst irgendwie Bastelei, aber die Gegend ist schön, ne? Ja, aber auch jede Dose ist ein bisschen, also entweder sie ist niedlich dekoriert oder sie hat schon so ein bisschen schöneres Versteck. Also du musst schon an jeder Dose einen Moment suchen. Du wirst mit kleinen, das ist einfach schön. Die Runde macht einfach Spaß, ist eine geile Gegend, ist richtig grün, da ist richtig verlassen. Also ich zumindest habe niemanden getroffen. Doch einer kam, ja, ein paar, die auch Kescher waren. Aber sonst habe ich da niemanden getroffen. Ich weiß auch nur, dass die Kescher waren, weil sie mich dann fragten, ob ich auch Kescher bin. Und ich sagte, nein. Ich wartete extra, damit sie in Ruhe den Feinde und Bonus zu Ende machen können, bevor ich da hingehe. Aber naja, sie merkten wohl die Einschläge nicht, dass ich das nicht möchte. Aber also Sunderrunde, 14 Stück waren es, glaube ich, plus Bonus, sehr zu empfehlen. Und ein bisschen Klettern auch, ne? Ja, stimmt. Zwei oder dreimal, ne? Ich weiß gar nicht. Ja. Ich fand zwei komplett easy. Einer da, ja, da muss man schon ein bisschen, naja, ist jetzt nicht super anstrengend, aber das ist jetzt nichts für, da würde ich mein Kind und nicht unbedingt hochschicken. Hast du die schon gemacht, die Runde? Nee. Ich wollte ja auch irgendwie, als du da warst, kurz danach oder so mal hin, aber hat dann zeitlich doch nicht gepasst. Aber die habe ich auf dem Zettel. Also spätestens Weihnachtsurlaub ist die fällig. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Wollte ich gerade sagen, die zwei, also zwei davon, selbst wenn du Höhe nicht magst, das könnte dir sogar gelingen, da hochzukommen. Das ist nicht so schlimm, wirklich nicht. Und der eine ist ein bisschen, da muss man schon ein bisschen, ja. Ja, ich sag mal, zur Not, den lasse ich halt den Bonus aus. Ja. Ach siehst du, Tina war auch schon, das war mir wieder klar, da Tina auch ja, die ist ja auch mal überall. Das ist so eine Mega-Cacherin wieder, das ist schlimm. Wenn ich da auf den Link von Stellinger klippe, der wollte auch nochmal eben Cache empfehlen, dann kriege ich ein DNF. Ach so, der hat einen Doppelpunkt hintergemacht. Deswegen wahrscheinlich. Nee, hat er jetzt hier nicht. Egal. Dann habe ich einen noch, ne? Genau, zwei noch. View of Rübeland, das ist GCKX9J. GCKX9J. View of Rübeland. Der Cache also rum, aber fantastischer Ausblick. Also wirklich richtig cool. Und als letztes von mir GC7H4NZ. GC7H4NZ. Bunker LP09. Ich sag mal, vor 10 Jahren hätte ich gesagt, oh Gott, langweiliges Ding. Aber für heutige Verhältnisse, wo Lost Places ja nun wirklich nicht mehr so viele sind, ist sehr schön gemacht. Für ein Harz, Lost Place und du hast einen Bunker mit 4 oder 5 Räumen. Das ist schon ordentlich. Und ein Notausgang, der auch noch cool ist. Was ich sehr cool fand, ist, du musst 4 Aufgaben lösen, so nach dem Motto, finde eine römische Zahl über einer Tür oder finde den Kessel und dessen Nummer. Also alles so machbar, ohne dass du, ich muss irgendwelche Nägel aus Wänden ziehen und die aufschrauben oder, weißt du, die Leute übertreiben ja oft auf diesen Lost Places mittlerweile bis zum Absurden und das hast du da gar nicht. Also der ist wirklich, den kann ich auch nur empfehlen. Ah, okay. Ich habe den von Stellinger gerade nochmal rausgesucht hier. Das ist GC99T8E. GC99T8E, Handtaschenraub im Galsdorfer Forst. Ja, der Interceptor ist ja wieder zuvor gekommen. Ja, siehst du, super. Ne? Von Feenkati, oh, den habe ich noch nicht. Siehst du, und da schreibt er auch noch, den kann ich mit den Kindern machen. Okay, guter Tipp. Weil es ist ja nicht so weit weg hier. Es ist ja quasi in Wurfnähe. 5 Dosen plus Final, das ist die gute. Okay. Genau. Den nehmen wir mal gerne mit auf. Ja. Ne? Und dann habe ich empfohlen, deswegen habe ich gezögert, das sind Mysteries. Die habe ich natürlich alle selbst gelöst. Ja, und, wie sonst? Ne, genau. Hast du ein Foto bei dir eigentlich gemacht, während du es gelöst hast? Ich mache immer viele Fotos. Dieser Ehrenrettung. Ach so, ist das T5er da? Genau, ist das quasi beim D5er eine Ehrenlock mit Foto? Ja, da wird jetzt immer, während du das machst, musst du praktisch dich selber fotografieren. Während ich das mache? Ja, das will keiner sehen. Das glaubt mir, Leute, das wollt ihr nicht sehen. Ohne Ton. Ach so, okay. Nee, auf jeden Fall ist es Winterzeit, Rätselzeit, manche mögen es ja. Ich empfehle mal die The Walking Dead Runde bei quasi zwischen Pferden und Nienburg von Dörfi. Das sind 34 Caches. Ich habe einen Großteil davon jetzt schon gemacht. Es ist alles abwechslungsreich. Es ist von Standardversteck über tricky versteckt, gut versteckt. Keine wilden Gadget-Basteleien dabei, so ein bisschen ganz leicht, aber machbar innerhalb von 5 Minuten oder so. Also wirklich schön und scheint mir auch sehr gepflegt zu sein. Ich nenne mal beispielhaft GC95DZB. GC95DZB. Die Rätsel sind alle durchaus knackig. Manche kann man lösen, manche braucht man wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen Hilfe oder so. Aber alles in allem eine empfehlenswerte Runde. Die habe ich noch gar nicht aufgenommen, muss ich noch schnell rein. Ach nee, da habe ich ja, genau, The Walking Dead Serie, doch, habe ich aufgenommen. Ja, aber ich glaube, ich habe den Link gesetzt auf die Ownerin. Dann finden die Leute das. Das genau, rein. Das ist also grobe Richtung, so zwischen, direkt in aller gelegen, so zwischen Rethem, Pferden, da die Ecke. Ja, aber ich habe vorhin schon mal geguckt, ich habe den ganzen Posteingang durchgesucht, da ich habe die Koordinaten nicht gefunden. Von den Caches? Ja. Da musst du deinen Posteingang nochmal durchsuchen. Die sind ja nicht angekommen hier, glaube ich. Aber hallo. Ernsthaft? Ja. Ach doch, stimmt, ja, ich erinnere mich dunkel. Stimmt, als ich die alle gelöst habe, da kam auch gleichzeitig sozusagen, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Na, ich habe dann noch gesagt, guck du doch mal in den Checker, bei mir will er nicht. Und da hast du gesagt, ja, bei mir geht's auch einfach. Genau. Ne? Ich weiß gar nicht, stehen die Lösungen, eigentlich hatte ich mir die mit reingeschrieben. Ja. Also wirklich, die kann man wirklich machen. Die Gegend ist durchaus auch ganz nett zu gehen da. Ich hatte gesehen, sie sind 80 Kilometer von mir. Das ist immer alles so, du bist so weit im Süden einfach. Ja, aber das ist auch bei mir direkt vor der Arbeit. Deswegen hat mich das ja auch so genervt. Deswegen wollte ich da ganz gerne weghaben da. Und wie gesagt, also, aber die Caches sind wirklich nett gemacht. Also ich habe jetzt gestern wieder noch zwei gesucht da. Ist wirklich gut, definitiv. Ja. Ich glaube, es wird zu spät. Der Mika kommt jetzt rein und schreibt, bin ich ein Auserwählter? Also Mika, ganz klar, bist du ein Auserwählter. Du bist ja der OZler. Ja. Der eine, den es da gibt. Und das wäre eine gute Rätselrunde für eure wöchentlichen Rätsel-Events. Ne? Könnt ihr euch ransetzen. Auf jeden Fall. Ja. Der Auserwählte. Ja, genau. Ja, herrlich. Damit sind wir mit den Empfehlungen durch und den Tipps. Ne? Ja, mir fällt bis jetzt bin ich wirklich, hat mich das alles sehr entspannt. Es läuft immer noch, die Aufnahme, alles geht. Genau, das mit dem Browserzugang müssen wir halt gucken. Ne? Vielleicht, wie gesagt, das Installieren hier ist von Mumble ist wirklich Pipifax. Ne? Ja. Solltet ihr tatsächlich drüber nachdenken, wenn es noch nicht gemacht habt, weil das läuft hier wirklich recht stabil und ist sehr einfach. Guckt in die Anleitung auf unserer Seite, da stehen die zwei, drei Einstellungen, die man machen sollte, drin. Das ist Text-to-Speech, sollte man ausschalten, das war es eigentlich schon fast. Und dann läuft das. Der Webbrowser ist jetzt zur Not wohl nutzbar, aber wenn ich jetzt so über die ganzen 3 Stunden sehe. Da ist doch viel Traffic gewesen mit rein und raus. Ja, und hauptsächlich die Zuhörer, die über den Web kamen, so wie ich das mitgekriegt habe, sind die immer wieder rausgeflogen sind. Ja. Da ist mehr rein raus als auf der Reeperbahn. Ne? Ja, das stimmt immer. Also da waren ein paar Nummern mehr unterwegs. Aber insgesamt scheint dieser Mumble-Server ja relativ gut zu laufen, wenn man den Client benutzt. Wie gesagt, wenn ihr da noch andere Erfahrungen habt, gerne auch uns da informieren. Am besten einfach über dieses Kontaktformular. Kriegst du das eigentlich auch? Nee. Da muss ich mal gucken, ob ich das. Ich glaube, da kann ich nur einen einstellen. Aber da muss ich mal gucken. Genau. Also ich kriege so Kommentare bekomme ich mit. Das läuft wieder stabil. Da war ja, das habe ich mal auf dich umgestellt mit. Ja. Genau. Aber das andere bekomme ich nicht mit. Aber ja. Meistens informierst du mich ja. Wollte sagen, steht ja auch im Pad dann drin bei uns. Gucke ich nochmal nach, das ist ja auch nicht, weil es nur mal so am Rande. Auf jeden Fall, da sind wir über Rückmeldung ganz zufrieden. Denn so wie das jetzt aussieht, ich nutze die App mit dem iPad. Genau, mit der App funktioniert es unter Apple-Geräten wohl auch problemlos. Dann würden wir hier bleiben, weil wir hier alle Möglichkeiten haben. Vor allen Dingen haben wir hier auch keine Beschränkungen dann mehr. Ich kann hier so viele Zuhörer reinlassen, wie ich Bock habe. Wir brauchen uns nicht mit der Cash-Frequenz auseinandersetzen, was jetzt nicht negativ gemeint ist, ganz im Gegenteil. Die haben sofort gesagt, sag Bescheid, machen wir sofort. Aber die waren sehr zuvorkommt und wir erweitern auch. Ja, also aber die auch die Berechtigung hatten, die ratzfatz alles, was wir an Wünschen hatten, gemacht. Um Gottes Willen, das war top, was sie da gemacht haben. Das kann man nur absolut loben. Und es ist auch schön, dass sie für viele andere Podcasts das weiterhin betreiben und dass sie es nutzen können. Ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich heute. Das sehe ich absolut aus. Aber wir sind halt hier halt sehr unabhängig. Ne? Das ist halt, wir. Hier ist es unser. Genau, es ist unser und das ist auch der Zugang ist für die Hörer hier leichter, finde ich. Ne? Es ist alles irgendwie, es ist simpler. Ja. Da war Teamspeak doch ein bisschen, wenn man es kannte, war es okay, aber ich habe mich am Anfang auch mal ein, zwei Mal ein bisschen schwer getan. Na, es ist auch doof. Ich habe mal in die Podwege geguckt, da sind mittlerweile doch eine Menge Räume wieder bezogen worden. Also das muss ich sagen. Ich habe gedacht, da wird kaum noch einer von aktiv sein, aber da war gut was los. Also ohne jede Frage. Aber es sind halt alles so Podcasts, die maximal 30 Hörer haben und hätten wir jetzt gesagt, wir wollen 40 haben, hätten sie nur wegen uns irgendwie 10 Euro im Monat mehr bezahlt oder 5, was weiß ich. Oder wir hätten ihnen das auch bezahlt, wäre alles gar kein Problem, aber irgendwie so sinnlos. Also bei Mika schreibt, der Webclient ist stabil, aber war ja auch ab und zu mal draußen. Ja, aber es kann halt jetzt auch daran liegen, dass manche jetzt im Hintergrund irgendwelche Groundspeak-Seiten aufhaben. Und dann wird es schwierig. Wenn du aber natürlich jetzt nur OC mit der Hut laufen hast, da ist ja nicht so viel Traffic. Nein, er schreibt doch gerade, wenn man nicht das Browser-Tab aus Versehen schreibt. Nein, also das ist zur Not immer machbar. Zumindest haben wir für jeden jetzt eine Möglichkeit und den Webbrowser kann man nutzen. Aber das Einfachste ist wahrscheinlich die App. Ich glaube, so schwierig ist die nicht zu bedienen. Nein. Ich finde noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe mir dieses Aufnahmeding hier ganz nach unten in den Rand gesetzt. Da darf ich nicht außerdem mal auf das X drücken. Ja, okay, das wäre schlecht. Das ist für uns hier beides ein bisschen, aber wie gesagt, das ist halt... Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn du X drückst, ob das dann zugeht oder ob er noch eine Warnung frei. Ich probiere es auch nicht aus. Ich weiß auch noch gar nicht, ob die Aufnahme überhaupt geklappt hat. Selbst ob er das zeigt das mal an und ich habe da auch 1,5 Gigabyte mittlerweile auf der Platte. Ob es dann aber wirklich klappt, das weiß ich nicht. Aber wir wollen die Leute jetzt auch nicht zu Tode damit bringen. Genau. Auf jeden Fall, Mumble wird bei uns dann die erste Wahl bleiben, da es sich heute eigentlich. Es sieht so aus, als wenn es sich bewährt. Genau. Ja. Und ja, wie gesagt, macht es auch einfach. Hier gibt es nur 3 Räume und nicht irgendwie 85 Podcasts. Alles gut. Spannend wird es dann bei 2 Gigabyte. Nee, wird's nicht, weil ich vermute, er macht das genauso wie TeamSpeak. Er macht dann eine zweite Datei auf, das ist kein Problem. Ja. Ja, jetzt bei mir steht hier 2 Stunden 58. Ne? Wir haben uns ein bisschen das Tagesziel mit dem Folgentitel ein bisschen überschritten, aber immerhin. Ne? Unter 3 Stunden. Ne? Wir kommen ja jetzt knapp über 3 sogar. Jetzt sind wir genau bei 3 Stunden. Ach, ja, wir haben ja auch noch einen Jingle vorweg. Und ja, ne? Und es ist ja auch schön, dass wir über 3 Stunden kommen, weil kann ich auch sagen, ach Gott sei Dank haben wir nicht MixLR genommen. Da hätten wir uns jetzt schon Kopf machen müssen. Ja, damit können wir sagen, vielen Dank fürs echt lange Zuhören und dass wieder alle, also wir sind nicht alle wieder geblieben, sondern... Ja, es ist 23 Uhr und es ist noch alles voll. Ich muss mal gucken, wo ich sehen kann, wie viele Leute noch zuhören, dass ich das einstelle hier. Ja, du kannst ja eben irgendwo bei den Einstellungen sagen, er soll dir pro Raum anzeigen, wie viele Leute dazuhören. Das sind im Moment 28, ja. Wobei wir beide dann abgezogen werden praktisch und dieser Aufnahme-Bot. So sind wir 25 Live-Zuhörer über die ganze Zeit. Ja. Ja, dann hoffen wir, dass wir euch nicht gelangweilt haben, ne, mit dem Geharze und Getechniker am Anfang, ne? Und zwischendurch. Einiges ist das doch auch egal, aber. Ja, genau. Wir machen es ja nicht für euch, wir machen es für uns. Ne? Ja, und dann würde ich sagen, dann. Ja, wir beide, du schlägst mir einfach, ach so, können wir noch kurz, bevor wir das. Das hören die jedes Mal, können sie auch dieses Mal hören. In rund 4 Wochen wären wir ja wieder dran. Nun ist in 4 Wochen, ach so, wir fahren jetzt am 10. in den Harz. Also nee, ist mir egal. Kannst du 2., 9., 16., was immer dir passt. Ach so, ja, wahrscheinlich, ja entweder 9. oder 16. Also eine Vorweihnachtsfolge wird es geben. Ja. Da werden wir dann, wir beide nur nackt mit Mütze bekleidet podcasten, ne? Ja, sowieso. Dann wäre der 9. praktisch, dann kann ich am 10. gleich nackt weiterfahren, weil wir machen dann ja am 11. Ja, am 11. habe ich ja mein das ist ja unser Frühstück. Wir machen ja unser dieses Jahr, ich habe diesen Scheißnamen schon wieder vergessen von diesem Berg. Wie heißt der denn? West- oder Ostseite? Das ist glaube ich, so eine Abhörstation obendrauf. Oh. Jetzt gucke ich nach. Sonst kann ich nicht mal mehr. Ich habe die vor Augen. Aber ich weiß es mal. Teufelsberg? Nein. Nee, der Teufelsberg ist von Berlin. Der heißt so komisch. Der hat so einen komischen Namen. Alzheimer kann der Berg sein. Welche Berge gibt es im Oberharz? Weiß nicht, ob der im Oberharz ist. Oh, jetzt will ich es wissen. Wie hoch sind die Berge? Burian? Habe ich noch nie gehört. Nee, macht mal weiter. Urin oder Uran? Was meinst du, Interceptor? Den habe ich auch noch nicht gehört. Nein, da ist eine Abhörstation unter Brockenhall ist wie Ring, die kleine Wurmel. Der hat so einen ganz komischen Namen. Und ich vergesse den jedes Mal wieder. Urian Horchposten Brocken? Das sagt mir auch alles nichts. Die Stasi-Moschee auf dem Brocken. Hai, irgendwas mit Hai. Stöberhai. Ja, jetzt kam ich auch gerade. Stöberhai? Ja. Ich finde das einen seltsamen Namen. Na gut. Schlaf gut, Frau Schlemmer-Kescher. Wir sind auch gleich durch. In der Stunde. Nee, Stöberheit, da wollen wir hoch zum Frühstück. Der ist in Niedersachsen. Jetzt mal kurz gucken hier. Ach, da ist der. Ah, okay, alles klar. Südheim hätte ich bald gesagt. Südküste. Ah, okay. Ja. Noch habe ich keine Ahnung, ich war noch nie oben, aber wir werden es bald wissen. Und da kann ich dann nackig gleich weiter und da hoch dann. Ja, also wie gesagt, das nächste Mal halt nackt mit Mütze bekleidet, also wie sonst, halt nur mit Mütze. Ne? Ja. Und genau, So, bevor wir jetzt hier gleich den ganzen Chat schon vergrault haben. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Jonas. Wir danken. Ja. Und dann bis in 4 Wochen und genau. Bis dahin ordentlich Dosen suchen. Ja. Genau. Alles klar. Jo. Tschüss. Tschö.